Sagen wir mal was? 1, 2, Ja, 3, jetzt. 17. Okay, wir sind schon drauf. Hallo. Hallo. Abend. Sonntagabend, 18 Uhr, mit gar keiner Verspätung und nach gar keiner technischen Zwischenfälle sind hier die Weltraumaffen für euch heute Abend. Ja, ich mache das heute zum ersten Mal. Geht mir nicht auf den Zeiger. Ein Ja, Mann schönen guten mit. Abend, hallo. Ich Das ist begrüße schön. euch zum Tag der Individualrechte. Freuen wir uns alle, Teil Aber des ja. Ist der nicht Individuums zu abgeschafft sein. worden? Ja, ich glaube, die Leute leiden. Lass den Meinetag abschaffen. Besser kollektiv, Tag der meinst du? Individualrechte. Ja, nee, also irgendwie finde ich das komisch. Das hört sich für mich sehr weiß an. Hat sich auch ein alter Privilegiert, weil weißer wenn Mann du ausgedacht. individuell Rechte hast, ist doch irgendwie verrückt. Ja, ich glaube, Warum diese sollten Nazis hatten auch Individuen alle Individualrechte. Rechte haben? Tja, der Tag geht nicht auf John Locke zurück, aber er feiert die Philosophie von John Locke. Das Individualismus. Der war ganz okay. Lock and Key. Lock and Ja. Key. Lock and Keys. Kennst Lock and Key übrigens sehr gute Comicserie für jeden, der ein bisschen Lovecraft mag. John Cleese to present Channel 4 Show on Woke Thought. Ja, John Cleese hat ja schon Großbritannien fluchtartig verlassen, also in Anführungszeichen. Er hat Großbritannien als Hauptwohnsitz verlassen, weil ihm die Cancel Culture zu weit ging. Unter anderem wurde ja einige Folgen von seinen 40 Towers wurden ja mit Warnhinweisen versehen und manche sollten nicht mehr gesendet werden für eine gewisse Zeit. Und jetzt hat er mit dem Channel 4, was halt quasi der private Pendant zum BBC wäre, sowas wie, ich würde sagen, ProSieben hier, ja. Hat er halt eine Show, wo er Interviews führen will mit anderen bekannten Persönlichkeiten, die gecancelt wurden und was das für Auswirkungen auf die Gesellschaft haben will. I am delighted to have a chance to find out on camera about all the aspects of so-called political correctness. There is so much I really don't understand, like how the impeccable idea of let's all be kind to people has been developed in some cases ad absurdum. Ja, hat sich halt gegen die Leute gerichtet. Die halt eigentlich auch nur Frieden und Liebe haben wollen oder in manchen Fällen auch einfach nur sagen, ich will auch einfach nur meine Spiele spielen oder Naja, so. aber wenn ich da an Douglas Adams und den Anfang von Per Anhalter durch die Galaxis denke, machen wir das ja schon länger. Also das fängt ja an mit 2000 Jahren, nachdem wir einen Mann an einen Baum genagelt hatten, weil er vorgeschlagen hatte, dass zur Abwechslung mal die Leute freundlich zueinander sein könnten. Ja, das Ja. ist halt der typische britische Humor und ich muss sagen, halt John Cleese. Die alten Sachen wunderbar. Ich konnte nie sowas mit den Sketchen anfangen, wo die in Frauenkleidern durch die Gegend gelaufen sind, aber der Rest auf jeden Fall legendär. 40 Towers. Und er holt 40 sich jetzt Towers. praktisch die gecancelten Leute ran und interviewt die dann, oder wie? Jo. Ja, interessant. Nicht gut. Ja, bin ich gespannt. Was Das sie ja Ganze dann war noch vor meiner automatisch Zeit. decancelt, weil die sind ja dann wieder geplattformt. Da wird aber Ja. die, Ja, die sind da dann wird wieder die replattformt. Auf ja. ProSieben. Ah, hier ganz kurz. EU-Wächterin kritisiert BlackRocks Ernennung zum ESG-Berater. Ist eine Meldung auch vom letzten Jahr. ESG ist ja ein großes Thema, heißt ja Environmental Social Governance und da müssen sich alle Banken quasi nachrichten. Und die Europäische Kommission hat um Leitlinien dafür erarbeiten zu können, einen Studienauftrag gegeben und natürlich hat die das bei BlackRock gemacht, weil warum nicht den Bock zum Gärtner machen? Die Research-Firma Financial Markets Research, glaube ich, heißt die auch. BlackRock Financial Market Research. Die hat jetzt diese Studie vorgestellt. Die ist sehr umfangreich. Die habe ich mir noch nicht angeguckt. Aber das wird quasi die Grundlage sein für die gesamten ESG-Regeln, die im europäischen Bankensektor dann von der Europäischen Union vorgegeben werden. Das ist quasi Ist nur so eine kleine Ankündigung jetzt. Ich wollte sie mir eigentlich für heute durchlesen. Hab's aber nicht geschafft und deswegen jetzt als Ankündigung. Und halt mit der kleinen Brisanz, ja, warum beauftragt die Europäische Union einen der größten privaten Investmentfonds der Welt, um so eine Studie zu machen? Also die Research-Firma von denen. Es gäbe ja genug andere übliche verdächtige Consulting-Firmen, die dafür beauftragt werden hätten können. Warum gerade BlackRock? Vielleicht hat wieder das Kind von irgendeinem Minister bei denen ein Praktikum gekriegt oder Richtig. so. Könnte sein. Aber dieses Ding, dieses ESG, das klingt ja ein bisschen wie Planwirtschaft, ne? Was heißt Planwirtschaft? Es geht halt um Ausgleichssachen, ja, und natürlich muss da was geplant werden. Und es geht halt nicht nur um rein Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs und profitorientierte Handlungen, sondern ganz ähnlich wie bei CO2-Abgaben im Energiesektor werden halt Ausgleichsmechanismen geschaffen, um Anreize zu schaffen, Geschäftstätigkeiten auf eine oder andere Art zu führen. Aber du hast ja gesagt, dass die Banken müssen sich danach richten. Bitte? Weil du ja gesagt hast, die Banken müssen sich danach richten. Genau. Die dürfen dann zum Beispiel sagen, okay, du bist ein Unternehmen, du bist, was weiß ich, ein Papierfabrikant und wenn du jetzt in deinem Unternehmen nicht diese Regeln umsetzt, die halt Sachen beinhalten können von Umweltauflagen, besonders streng, die über Gesetzesauflagen hinausgehen. Es kann sowas sein wie Arbeitszeiten, es kann aber auch sowas sein wie hältst du dich an die Frauenquote und solche Sachen. Mhm. Das ist halt der soziale Aspekt, der auch noch deine Rolle spielt. Mhm. Deswegen wird es halt interessant so sein, was da BlackRock vorschlägt. Und ja, aber es ist halt natürlich sehr umfangreich. 270 Seiten habe ich aber nicht geschafft. Ja, okay. Ist entschuldigt. Und irgendwelche Nachrichtenartikel, die da zwei Sätze draus zitieren und zwei, drei Sachen dazu sagen, die sowieso alle sagen, von Reuters abschreiben. Das kündige ich lieber an. Okay. Ja, das Bundesjustizministerium fordert Regulierung von Spieleplattformen. Im Endeffekt geht es darum, dass das gesamte Thema von Spielechats und Chats auf Spieleplattformen, sei es Steam oder PlayStation Network oder Xbox, wie auch immer das heißt, die sind halt von diesen ganzen Regulierungen noch nicht so stark betroffen, was Netz.DG und sowas angeht, wie halt Social Media Plattformen allgemein, weil sie nicht als Social-Media-Plattform gelten. Und jetzt gibt es ja die Gamescom gerade wieder in Köln. Ich weiß nicht, ich habe jetzt von den Spielevorstellungen nicht so viel mitbekommen. Vielleicht habt ihr ja noch was dazu zu sagen, aber ist die nicht komplett online dieses Jahr auch? Ja, also sie lief von Mittwoch bis Freitag. Eine Messe war nicht in Köln, oder? Ja, es war alles online, aber ich habe das halt nicht so ganz verfolgt. Ich habe halt nur mitbekommen, dass es halt wieder als politische Plattform genutzt wurde. Und gerade die Bundesjustizministerin, also ich weiß nicht, was letztes oder vorletztes Jahr, wo die auch irgendwelche Cosplay-Kostüme anhatten. Ich erinnere mich da noch, dass das Kostüm von der Dorothee Bär besonders knapp war, oder? Nee, das verwechselst du, glaube ich, mit dem Computerspielpreis. Das war der deutsche Computerspielpreis, genau. Das war der Computerspielpreis. Ja, und zu dieser Geschichte, ich meine, das sollte ja niemand wundern. Also jeder, der hier uns regelmäßig zuguckt, weiß, dass diese Trommelei dafür ja schon seit Jahren jetzt geht. Ne? Also dieses ganze Gedöns mit irgendwas wird ja wohl dran sein, hier heißt jemand Breivik bei Steam und so weiter und so fort. Das geht ja schon lange in diese Richtung. Und, ja, und jetzt kriegt das Ganze eben nochmal einen neuen Push, weil der Digital Services Act auf EU-Ebene jetzt in die nächste Phase geht und da halt auch auf nationaler Ebene Kampagnen gefahren werden, welche Sachen da auf EU-Ebene umgesetzt werden sollen. Und es wurde nichts festgestellt, aber man macht das trotzdem, reguliert das trotzdem. Ja, aber man kann das doch nicht akzeptieren, muss man überlegen, hier, wo sich Millionen, vor allem junge Menschen, jeden Tag bewegen und miteinander kommunizieren, darf es keine blinden Flecken beim Schutz vor Straftaten. Spielechats dürfen nicht im Vakuum existieren. Wo ist man denn im wahren Leben vor Straftaten geschützt? Ja, und ich meine hier, Renate Künast, ne, unsere alte Freiheitspolitikerin, hält verbindliche Regeln für Spieleplattformen ebenfalls für dringend nötig. Das hätte man übrigens in der kürzlichen Netz-DG-Reform für Deutschland längst regeln können und müssen, sagte sie. Ja, die ist ja sowieso ein absoluter Falke. Ja, das was unsere Freiheitsrechte angeht. Wo ist man vor Straftaten geschützt? Es geht wohl darum, halt diese ganzen Spieleplattformen auch unter dem Begriff Social Media zu fassen, dass halt auch alle Regeln, die für die gelten, für die auch gelten sollen. Das ist so der Grundtenor. Ja, sprich Netz.DG. Ne? Ja. Aber es richtet sich doch an eine geschlossene Gruppe eigentlich, weil die Besitzer von Spielen, das ist ja kein Social Media im Sinne von... Das sind doch alles Incels. Ach so. Außer die ganzen Gamerinnen, genau. Die ja die Mehrheit der Gamer ausmachen. Und ach, ich weiß auch nicht. Wo du gerade von Videospielen sprichst, sehr zum Unmut unserer von Teilen unserer Zuschauer, wie wir unter dem letzten Stream gesehen haben, werden wir jetzt wieder über dieses Thema sprechen. Ihr könnt euch ja in der Zeit was zu essen machen oder Chips oder was. Ja, wir spielen dann einen Ton ein, wenn es vorbei ist. Hört einfach auf. Es gibt einfach jetzt bis zu der Marke, die eingeblendet. It's been 7 years. 7 fucking years of Gamergate. Also ein paar Jahre aktiv und den Rest in einem winterschlafartigen Hiatus. Ja, vor allen Dingen mietfrei in den Köpfen. Ja, das nur deswegen lebt Gamergate, glaube ich, noch, weil es halt nicht erfriert draußen, weil es mietfrei in den Köpfen der Social Justice Warrior leben darf. Obwohl da nur sehr kleine Lichter brennen, aber die Wärme reicht. Ja, it's been 7 years, müsst ihr euch mal vorstellen. Ohne den Unsinn hättet ihr uns auch gar nicht. Will ich auch noch mal ein bisschen an die Adresse der Leute sagen, die große Kritik streuen. Das ist nun mal unser Thema. Und aus dem Thema ist überhaupt der Zorn entstanden, der uns hier jeden Sonntag wieder hintreibt. Manche können schon gar nicht mehr hören, manche verdienen damit ihr Geld. Gamergate. Gamergeld. Meinst du, verdienen immer noch Leute ihr Geld mit? Ja, guck doch mal, es kam doch gerade jetzt wieder ein großes Debunking-Video von diesem Innuendo Studios raus, was sie alle feiern. Weiß nicht, ob das monetarisiert ist, müsste man mal gucken. Ich habe es mir noch nicht angesehen, aber. Und man darf nicht vergessen, dass es immer ein großes Argument ist bei der Beantragung von Fördergeldern für diverse Projekte. Was haben sie denn debunked, Mammon? Was werden sie wohl debunked haben? Dass wir alle Nazis sind oder waren und Trump gewählt haben und Milo Yiannopoulos, Steve Bannon. Es kam mit die Tage, wir sprechen ja gleich noch über den Herrn Strick. Haben wir mit nee, die hatte ich tatsächlich rausgelassen, weil ich dachte, wir haben schon so viel. Okay, dann über den sprechen wir, glaube ich, sowieso noch mal, wenn ich das Buch zu Ende gelesen habe. Ich lese gerade das Buch Rechte Gefühle. Ja, dann können wir ja noch mal einen Sonderstream machen, wie wir es da. Ja, ich denke auch. Vielleicht machen wir dann doch noch mal einen Sonderstream. Das ist doch eine gute Idee. Der versteht ja auch überhaupt nicht, was Gamergate bedeutet oder was Gamergate ist oder nicht mal. Er versteht nicht mal, wie es abgelaufen ist. Noch ein Spielethema. Wir haben alle mitgekriegt, bei Blizzard rotiert im Moment so ein bisschen die Geschäftsleitung. Viele Leute gehen, kommen in allen möglichen Bereichen, weil es dort Vorwürfe von patriarchalem Verhalten gegeben hat. Es habe einen Bill Cosby Room gegeben, in dem man Bill Cosby irgendwie Tribut gezollt habe und so weiter und so fort. Ich will gar nicht in die Details gehen. Ich habe Quaaludes oder so, ja. Ich habe keine Ahnung. aber Blizzard reagiert jetzt und entfernt nach und nach halt von den Leuten, die da unter Verdacht stehen, sich an solchen Handlungen beteiligt zu werden, die Referenzen aus den Spielen. Das heißt, es geht hier zum Beispiel um Jesse McCree, der war da mal Entwickler und es gibt einen Charakter, so einen Gunslinger, der McCree heißt. Der wird dann ab dem nächsten Update nicht mehr so heißen. Das betrifft nicht nur den Herrn McCree, sondern das betrifft auch noch andere Leute. Ganze Orte werden ihren Namen wechseln, weil halt die Leute in Ungnade gefallen sind. Wobei ich noch gar nicht weiß, sind die denn jetzt bisher nur verdächtigt, dieser Umtriebe? Oder ist da schon irgendwas mit Beweisen unterfüttert? It also has updates to improve the game environment for our community, including initial changes to some content to better reflect our shared values, better visibility into the impact of your in-game reports of harassment, and more serious penalties for people engaged in disruptive behavior. Ja, ich habe es wie Mark Kern gemacht. Ich habe meinen Blizzard-Client nach der Geschichte deinstalliert mit BlizzChung, also als sie diesen Typen für eine Solidaritätsgeste für Hongkong aus dem Hearthstone-Wettbewerb geschmissen haben, glaube ich, war es. Da war es mir auch genug. Ich habe seitdem Battle.net nicht wieder installiert und keine Blizzard-Spiele gespielt oder gekauft. Könnt ihr euch überlegen, Blizzard, ich hoffe, ich bin nicht der Einzige und ich weiß, ich bin nicht der Einzige, weil Mark Kern, wie gesagt, hat es auch so gemacht und was anderes merken die nicht. Oh ja. Ja. Wie Amazon alte Kolonialfantasien zum Videospiel macht. Amazon will sich in der Gaming-Welt als Entwicklergröße positionieren. Ja, wer hätte es gedacht? Schau mal, wer da Autor beim Spiegel ist inzwischen sogar. Dominik Schott. Dominic Schott, der archäologische Gamer, der Game-Archäologe, der Mann, der anhand von archäologischen Ein Fachmann. Hinterlassenschaften in Ubisoft-Spielen irgendwie kulturelle. Ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Wie war das? Der ist da in Ubisoft in dem Far Cry Primal rumgelaufen und hat anhand der Artefakte der Kulturen dort versucht, irgendwas zu analysieren. Obwohl diese Artefakte der Kulturen dort natürlich von Level-Designern und 3D-Designern hergestellt waren und nicht von Kulturen. Aber gut. Hier geht es jetzt um das neue Spiel New World, was von Amazon kommt, was interessant, also scheint einen großen Impact zu haben. Ich habe mir es noch nicht näher angeguckt, aber man ist auf einem Kontinent einer neuen Welt, die wohl in der Entwicklung auch noch viel näher an Amerika dran war. Es gab halt zum Beispiel eine Siedlung namens Jamestown, so wie die erste Siedlung der Engländer in Amerika etc. pp. Außerdem ist auf der Spielepackung ein Konquistadorenhelm zu sehen. Wenn du mal runterscrollst, kannst du ein Bild zeigen von den Figuren auch hier. Genau. Also das ist auch so entsprechend so ein bisschen die Zeit der Entdeckung Amerikas. Und natürlich ist das ganz schlimm. New World aber tapft in ein Fettnäpfchen. Es gibt keine indigene Bevölkerung in der neuen Welt. In Kombination mit dem unverkennbaren Bezügen auf die realgeschichtliche Kolonialisierung Amerikas ist das eine hochbrisante Entscheidung, wie Zimmermann erklärt. Auf den ersten Blick scheint diese Entdeckung Schritt für den Entwickler naheliegend zu sein. Wenn dort niemand lebt, kann man auch keine Indigenen beklauen, vertreiben oder ermorden. Was? Auf den Wenn die da zweiten wären, würde genau das doch kritisiert werden. aber, ach nein, Kafka-Falle. Auf den zweiten Blick aber ist diese Entscheidung problematisch, weil sie die Idee einer unbewohnten Insel tradiert, die nur darauf wartet, besiedelt zu werden. Ja, Kafka-Falle Lol. ist es. Ja, Do as genau. you do and be fucked and do as I say and be Do as fucked. I say and do as I say and do nochmal as I say. Ja. And if you do what I say, then I say something different and then you do that. Oder was ist da das? Ja, also die ärgern sich jetzt hier, Domschott und seine Kollegen, dass sie da nicht die Indigenen abknallen können. Da hatten sie sich schon drauf gefreut. Aber geht leider nicht. Im realweltlichen Kolonialismus bemühte man sich immer wieder, die weitreichende Expansion in Amerika mit dem Argument der Terra Nullius zu rechtfertigen, also der unbewohnten Welt, sagt Zimmermann. Man rechtfertigte die Kolonialbestrebungen, indem man behauptete, dass dort sowieso niemand lebte und alles unbewohnt sei. Weiß ich nicht. War das wirklich so? Hat man den Leuten nicht gesagt, dass da, also ich dachte, man habe die Leute sogar zu Shows irgendwie also. Ja, dass den paar Indianern das ganz große Land gehört, das haben die bestimmt ein bisschen anders gesehen, das glaube ich schon auch. Aber in dem Spiel ist es ja eine wirklich neue Welt, oder nicht? Na gut, da hat's Ja, ja, gut, da sind ja auch natürlich. gut, da wohnen ja auch welche, so gesehen, bizarre Monster, ne? Naja. Böse, böse. New World will Fantasy sein, reproduziert aber auch Kolonialfantasien. Zimmermann sieht darauf mit Blick auf den Einfluss von Spielen auf unsere Geschichtsbilder ein großes Problem. Die meisten Menschen haben ihr Wissen aus dem Schulunterricht und danach nimmt der Input rapide ab. Das heißt aber nicht, dass diese Menschen nach ihrer Schulzeit sich nie wieder ein Bild von der Vergangenheit machen. Vielmehr würden andere Medien an die Stelle des Geschichtsunterrichts treten und die Vorstellungen der Vergangenheit mitformen, bewusst und unbewusst. Auch wenn man es vielleicht nicht hören will. Die Popkultur ist ein Hauptbildungsmedium für Menschen, um ihr Geschichtsbild zu prägen. Das heißt, auch ein Spiel wie New World, das von sich behauptet, nur Fiktion zu sein, verkennt damit, dass Fiktion nicht im Vakuum entsteht, sondern auch sehr oft sehr stark von historischen Vorstellungen und Narrativen beeinflusst wird. Da beißt sich die Lol. Katze halt in den Schwanz. Ja. Ja, und das vor allen Dingen von den Leuten, die den ganzen Tag Marxismus spielen, nur ohne Gulags und ohne Verhungern. Also. Es ist ja. Das geht doch gar nicht. Ja, aber Spiele das sehen die so in formen ihren Medien. Da lernen die das. in ihren Spielen, weil ich ja meine Spiele auch spiele, um was über. Also, Ich meine, klar, es gibt Spiele, aus denen man wirklich was lernen kann. Europa Universalis oder sowas in der Richtung. Ja. Aber es gibt halt auch genug Spiele, wo man von vornherein reingeht und weiß ich, wenn ich jetzt Assassin's Creed spiele, Odyssey, dann erwarte ich nicht, dort irgendwie eine reale Abbildung des antiken Griechenland vorzufinden. Wenn ich das tue, bin ich doof. Dann bin ich einfach doof. Zu doof für Videospiele vielleicht. Oder für Bücher dementsprechend. Oder Filme. Aber kann ich dann wenigstens lernen, wie ich ein Assassin werde? Das kannst du auf jeden Fall. Cool, mehr brauche ich nicht. Spiele formen Wissen mit und im Fall von New World lernen und wiederholen Spieler unbewusst oder bewusst die gleichen Argumente, mit denen vor 300 Jahren die Kolonialisierung Nordamerikas gerechtfertigt wurde. Und die fahren dann los an die Küste, fällen da einen halben Wald, bauen sich ein Schiff, fahren darüber und unterdrücken die Amerikaner oder wie? Oder was ist die Gefahr, die davon ausgeht, Domshot? Was ist die konkrete Gefahr, die davon ausgeht? Was ist, kannst du mir irgendwas nennen? Sind die dann, weiß nicht, wenn die bei uns dann einen amerikanischen Ureinwohner auf der Straße treffen, kloppen die den dann einfach um, weil die das im, nee, können sie ja in dem Spiel nicht so gelernt haben. Aber was ist denn die, sag mir doch einfach, wo die Gefahr liegt, Domshot. Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie wirklich nicht. Weil ich meine, jeder darf doch abartige Sachen oder abseitige Dinge veröffentlichen. Also ob ich jetzt glaube, dass in London irgendwo ein zusätzliches Gleis an einem Bahnhof ist, ist das auch schon zu viel? Verändert das schon die Sicht der Menschen auf London vielleicht so weit, dass sie da nur noch Zauberei und Hexenwerk sehen? Ist das vielleicht so dumm? Ist das eine Gefahr? Ist das für irgendwen gefährlich? Oder ist das nur was, worüber du wieder in deinem Elfenbeinturm irgendwie in Rage geraten kannst? Aber Mars, wenn die Leute die falschen Ansichten bekommen, dann ziehen sie nachher noch in die neue Welt und kolonialisieren die. Ja, aber ja, wird ja nicht passieren. Also, weil ist das, ja, nicht das, ja, das ist schon so mit dem Schwert nach Polen oder was? Ja, das ist der billige Rückschluss vom Spiel auf das wahre Leben. Welt, man die sich irgendwo noch so versteckt. Nicht. Da ist doch bestimmt irgendwo eine neue Welt. Das machen die Menschen doch gar nicht. So billig 1:1 vom Spiel auf das wahre Leben zurückzuschließen, das macht doch kein Mensch auch. Ja. Ich will doch nur meine Spiele spielen. Domshot. Domshot. Ja, hier meldet sich mal wieder der deutsche Konservativismus zu Wort in Form von Herrn Max Otte, Vorsitzender der Werteunion. Und der hat was gefunden, was ihm gefällt, nämlich China. In China gibt es Videospiele nur noch 2 Stunden am Tag, an Schultagen nur 1 Stunde. Wow, klasse, sagt der Otte. Ja, beschreiben ja auch, wie das funktioniert, dass es halt wirklich ein Lock ist in den Plattformen. Nee, das ist Blödsinn. Das ist alles Blödsinn, was er da redet. Eine Geschichte, die ein Anbieter irgendwie machen will. Ein Anbieter wohl unter Druck halt von der Regierung. In einer Region, also von China und so, kann da gar nicht irgendwie die Rede sein. Na, ich habe das auch vor ein paar Monaten mal gelesen. WoW das ist ja auch nicht so ganz in der Umsetzungsphase angehört. Da wollten die ein System machen, wo quasi wirklich so wie so eine Stoppuhr läuft. Sobald du den Videospiel-Client anmachst, geht die Uhr runter und das Ding geht irgendwann aus. Aber das haben sie nicht umgesetzt, meinst du? Da ist schon ein bisschen was her, vielleicht ein halbes Jahr, dass ich das mal gelesen habe. Inzwischen ist der Tweet übrigens gelöscht. Nur mal so als Info. Der Herr Otter hat vielleicht... auch ich habe ihm auch geschrieben, was er sich rausnimmt, in die Privatsachen von Leuten einzugreifen. Was für eine Unverschämtheit ich das finde. Ja, ich finde es vor allen Dingen halt fantastisch, dass ja sozusagen jemand, den man jetzt irgendwie der quasi vom deutschen Konservativismus retten soll. Oder vor dieser ganzen Beliebigkeit und diesen schlimmen Linken und so, dass der sowas dann gut findet, was China da irgendwie... Naja gut, ich meine, Jack Thompson war auch ein Konservativer. Ja, das ist wohl wahr. Also uns soll es eigentlich nicht überraschen, aber naja, ich meine, das wird ja auch alles immer halt so, ich meine, der Yiannopoulos hat ja früher auch geschrieben, dass Computerspiele bescheuert sind und die Leute, die das spielen, ihre Zeit verschwenden Ja. und es unmännlich ist und so weiter und so fort. Ne? Also, das ist schon alles klar. Außerdem, Average Atheist im Chat sagt, naja, Ottos Punkt ist sicher ein anderer, den ihr hier verkürzt wiedergebt. Also ich habe jetzt nur hier ja. den Tweet. Was vergebe ich Das verkürzt dachte ich wieder an auch, aber es Bau? ist. Klasse. Ja, Also eben, widerspricht schon also. ziemlich dem, was der Otto sonst so sagt halt. Ist das so? Also, das ist, ja, Er doch, finde ich freut schon. sich. Also ich habe das Gefühl, dass er hätte das auch gern Also hier. Wenn ironisch habe das. ich das jetzt nicht verstanden, zumal er Nee. das ja eigentlich in Nee, seinen das weiteren nicht. Nee, Tweets weiter das nicht. ausführt, ne? Aber für so ein, wie soll man sagen, so ein Dann schreibt er Schlaglicht ihn seiner noch: Meinung, das vielleicht nicht ganz Manche repräsentativ Verbote ist. sind sinnvoll. Doppelpunkt: Alkohol, Pornos, Feuerwaffen. Geschlechtsumwandlung bei Jugendlichen. Die Limitierung der Spielzeit Oha. halte ich für angemessen. Das ist auch ein schöner Vergleich. Wie Das ist Alkohol, echt, Pornos. das ist unsagbar. Alkohol, weißt du, wie viel Tote Alkohol verursacht? Weißt du, wie viel Leid Alkohol verursacht, Max Otte? Und dann bitte zeig mir diese Toten und dieses Leid doch mal bei Computerspielen. Zeig Ja. mir die doch mal. Wo sind die denn? Freiheit kann Werden bei es der nicht ohne Herstellung von Unfreiheit geben. Computerspielen irgendwie wie bei der Herstellung von Pornos, werden da Menschen irgendwie missbraucht und in Abhängigkeitsverhältnisse und Drogen? Nee? Komisch, Max Otto. Feuerwaffen bringen Menschen um. Zeig mir doch das Videospiel, das Menschen umbringt. Max Ja, Otto. das bringt die Leute auf Ideen, dass sie dann Menschen umbringen. Weißt du, wie die Ja, und selbst denken? da, wenn das tun auch Bücher, das tun Filme, das tut irgendwelche. Es gibt immer Menschen, die durch irgendwelches Kulturgut in ihrer Psychose bestätigt werden, die sie aber auch ohne dieses Kulturgut schon hatten, weil sonst würden sie nicht losgehen und Ja, Amok wahrscheinlich, laufen ne? oder Es gibt, auf egal Andy mit welcher, Warhol einstechen egal mit welcher oder Sucht, auf es ist ja im Wolfgang Prinzip so. Schäuble oder auf wen auch immer. Das sind alles Leute, die vorher schon mal einen an der Waffel hatten. Ja. Ah, Freiheit kann es nicht ohne Unfreiheit geben. Boah, Binsenweisheit. Fucking Binsenweisheit. Die Frage ist, wie wir das balancieren. Ja, ich sehe schon, wie du das balancieren willst. Du willst es so balancieren, dass es halt Menschen betrifft und dich nicht. Weil du kannst weiter saufen oder was auch immer tun. Ist er jetzt der neue Freund von Höhlenaufsicht oder was? Kann schon Also, sein. außerdem, also ich meine, von dem Otte gibt es ja auch irgendwelche Bilder, wo er so E-Gitarre spielt und so. Ne? Er ist ja schon so ein kleiner Rocker und Genau. das ist ja auch wieder so ein Ding. Ne? Ich meine, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ne? Aber irgendwie, ja, irgendwie so Rockmusik und Alkohol. Rockmusik und Feuerwaffen, das hat natürlich alles überhaupt nichts miteinander zu tun, ne? Und da gibt es ja auch nicht irgendwelche super Schlauen, die gemeint haben, so, ja, hier irgendwie Black Sabbath, keine Ahnung wie was, das ist Satanismus und bringt die Leute vom richtigen Weg ab oder so, ne? Also, ja. Ach ja. Guck mal, Motorradfahren ist gefährlich. Ich wäre dafür, dass Motorradfahrer nur noch irgendwie 15 Kilometer am Tag fahren dürfen, damit die nicht so gefährdet sind. Schadet mir Und nur nicht, noch weil mit mindestens ich bin zwei nämlich kein Stoßrädern. Ich glaube, beim Motorradfahrer. Spielen kommt ja wohl am ehesten der Suchteffekt zum Tragen. Und das ist ja dann vergleichbar mit Alkohol. Und Ja, da davon kann man ausgeht, mal dass sich die schauen. Leute die kaputt saufen. Vielleicht können sie sich auch kaputt zocken, ist dann seine Meinung oder so. Aber Ja, ja, das ist aber auch in Unfug. beiden Fällen kein Grund Also für Verbote. kein Mensch stirbt daran, wenn er zu viel Computerspiele Oh, spielt, in es sei denn China ist mal sein. einer umgekippt, weil er nicht genug gegessen hat. Ja, und außerdem ist das auch, Ja, denke ich genau. mal, eher vom Effekt her, also so wie die Leute da abstumpfen, wenn die irgendwie alkoholsüchtig sind oder so, das ist bei Computerspielen, ist es eher das Gegenteil, also dass die Leute dann ihre Reflexe damit trainieren und eher noch mehr da sind als weg. Also es ist ein absoluter Quatschvergleich Ja, nur es mit kann einen ja dann, wenn Alkohol man wirklich und drin ist, viel Zeit kosten, die man ja, dann es kann viel ohne, wenn Zeit man kosten, die man vielleicht bei anders merkt, verbringen würde, genau, aber das ist zum den Beispiel gebraucht so ein hätte. Ding. Wenn man das gebraucht Das ist hätte. der Grund, warum ich nur hin und wieder mal spiele. Aber das kann doch jeder sich für sich entscheiden, wo er seine Zeit lieber mit verbringt und was er irgendwie wichtiger ist. Und dass Jo. sie dann immer meinen, das ging ja alles nicht, weil die Leute alle so schwach sind oder so. Und deswegen müssen wir denen das jetzt verbieten zum Wohle von ihnen selber. Also sorry, Leute, so funktioniert Ja, das nee, mehr so nicht. zum Wohl der Gesellschaft, Ja, oder? du weißt doch, die Menschen sind unbeschriebene Blätter und unbeschriebene Blätter kann man falten, knicken, zerreißen, die sind schwach. Und manchmal sind sie auch jungmännlich und unnötig. Und linksgrün angehaucht, ist das die politisch korrekte Variante von linksgrün versifft oder was? Ich denke. Linksgrün angehaucht. Selbst auf einem linksgrün versifften Festival, dann kommt man patriarchalische Macho-Gehabe nicht. Hier ein paar Tipps für übergriffige Stehpinkler. Also, finde ich, fängt schon gut an, Schokobetke. Ich freue mich auf den Rest. Das Problem des klassischen alten weißen Mannes beginnt mit dem jungen weißen Mann. Klassisch ist er. Der auch noch nicht gelernt hat, sich zu benehmen. Dass man im Alltag einem solchen Auftreten nicht entkommen kann, ist Standard. Dass man aber selbst auf einem linksgrün angehauchten Musikfestival wie der Wilden Möhre, einem vermeintlichen Safe Space, dem patriarchalischen Macho-Gehabe nicht entkommt, ist dringend änderungsbedürftig. Männlich sein ist kein Freifahrtschein für unnötiges Verhalten. Falls du dich nicht angesprochen fühlst, hier ein paar Tipps, die du dir bitte einprägst, denn du bist wahrscheinlich Teil des Problems. Stell dir vor, das sagt jemand eröffnet ein Gespräch so mit dir. Eigentlich sollte man an dieser Stelle aufhören, den Artikel zu reden, weil wenn mir jemand so kommt, dann habe ich eigentlich schon keinen Bock mehr, Schokobitke. Zum einen ist das zur Schaustellung deiner vermeintlichen Maskulinität, die sich ausschließlich in einer Gruppensituation in Form von besoffenem Gebrüll ausdrückt. Du Schoko, ich trinke überhaupt nicht. Also, ich trinke mein Bier, aber ich trinke nicht mehr, bis ich betrunken bin. Wie soll ich mich dann im besoffenen Gebrüll ausdrücken? Ein bisschen Vorurteil, oder? Komisch. Auf einem Festival wird eng getanzt. Und bei 2700 Menschen, die auf engem Raum tanzen, wird es eng. Während sich die meisten Menschen auf der Tanzfläche dem DJ zuwenden und für sich allein die Musik genießen, brauchst du nicht in deiner muskelbepackten Vierergruppe laut grölen und das Bier überall hinspritzen. Wir sind nicht im Affenkäfig und auch nicht im Fußballstadion. Sag mal, ich könnte jetzt einen Artikel über Feministinnen schreiben und den auch so mit Klischees vollpacken einfach. Was würde mir dann wohl würde mich die Taz veröffentlichen? Und wenn ja, wie viele Teile von mir würde man hinterher irgendwo finden? Ja, ein Stichwort übergriffig, ne? Also dieses Ding, dass man sämtliche Leute irgendwie denen ihr Leben bestimmen muss, inklusive wie sie reden. Also das würde ich auch mal als übergriffig bezeichnen. Und da haben wir auch gleich noch das Beispiel vom Auswärtigen Amt dann später. Und dann auch noch einfach unnötig auf Affen rumschlagen. Das ist speziesistisch, hallo? Und bevor du auf das Festival fährst, schau zweimal in deinen Kleiderschrank und überlege, ob das Tanktop, das du einstecken willst, wirklich lustig ist. Oder noch besser, überlege bereits beim Kauf eines Shirts, ob das Motiv lustig ist. Dass du Kanye West-Fan bist, ist deine Sache. Aber ein Tanktop, das in vier Himmelsrichtungen zeigt, das bis auf den Westen ostasiatische, arktische und südamerikanische Stereotypen zeigt, ist hart ungeil. Dass mich dein Kumpel auch noch fragt, wie ich das Shirt finde, beweist, dass ihr beide so gar nichts gecheckt habt. Oh Gott. Wo hat dich das T-Shirt angefasst, Schokobetko? Ja, genau. Ja, aber zeig mir bitte bei dieser Puppe, an dieser Puppe, wo ich das T-Shirt angefasst habe. Ja, und ich wette, diese Person ist ein Raucher, der alle Leute zupafft und sich darüber aufregt, dass irgendwelche Leute die falschen T-Shirts anhaben. Übrigens musst du nicht unbedingt Partygast sein, um unnötig zu sein. Das geht auch super als DJ. Zum Beispiel, indem du bei 14 Grad Außentemperatur ein Stripgirl im Bikini im Hintergrund hüpfen lässt. Dass du unsicher bist, ob uns die Musik gefällt, kann ich verstehen. Leider werten halbnackte Background-Mädels deine Musik nicht auf. Weder in Musikvideos noch auf der Bühne. Im Gegenteil, die Darstellung konstanter sexueller Verfügbarkeit von Frauen führt erst zu dummen Sprüchen, dann zu Grenzüberschreitungen und letztendlich zu Übergriffen und Verbrechen. Lass das also lieber sein. Die Leute leiden. Und zuletzt, An die wütenden Männer, die sich provoziert fühlen. Ja, du! Für dich vielleicht unglaublich, aber zum Glück wahr. Es gibt auch Typen, die sich nicht von meinem Text provoziert fühlen. Die stattdessen lachen und mitfühlen und nicken können, weil sie genau wissen, dass es dich gibt. Wenn du also noch nicht über meinen Text lachen kannst, wird es höchste Ich kann schon Zeit. Lachen. Ich lach schon. Ja, genau. Lächerlich ist allemal. Alter, ich, also, wenn ich mich traue, wie gesagt, also man müsste einen Artikel über Schoko Bethke schreiben und seine Freunde oder ihre Freunde, ich weiß es ja, ja nicht. Ja, ist schon ziemlich bösartig, so ein falsches T-Shirt anzuziehen auf einer Party, come on. Aber wie kann man sich auch so narzisstisch irgendwie in die Welt stellen und sagen, so, ich gehe auf dieses Festival, da sind 3000 Leute. Und wenn ich da Arschlöcher treffe, die nicht so angezogen sind, wie mir das gefällt, dann kriegen die das gesagt. Da schreibe ich eine Kolumne drüber. Ist ja auch falsch, ja. Ja, und diese Background-Dancer, die werden ja auch gezwungen, ne? Da gibt's die kriegen noch kein Geld. Die versuchen noch nicht einen Job zu finden, vielleicht. Es steht im Bundespatriarchatsgesetz, dass jede Frau 3 Wochen im Jahr hat die für Background-Tänze zur Verfügung zu stehen. Ja, nach der Musterung, ob sie tauglich ist. Jetzt ist dünnes Eis, Chris. Jetzt ist dünnes Eis. Sonst kommen die Fate-Jäger und sammeln die ein zur Background-Tänzen. Also, da ist dein Plateau, Wiebke. Jetzt schwing die Hüfte. Fürs Vaterland. Oh Mann. Der DJ hat vielleicht auch eine Peitsche in der Hand, ich weiß nicht. Auch dieses Bild, ne? Ladies only kuschelt 1 Euro, bring mir ein Bier mit Kusshaltestelle. Oh Gott. Und da sitzen aber doch, ich weiß nicht, also ich habe das dumme Gefühl, dass da Frauen auf dem Bild sind, ne? Da hinten. Also es ist bewusst natürlich runtergedreht irgendwie hinten, die Schärfe, aber für mich sieht das da Frauen aus, die da sitzen. Ja, ist ein Tanktop, ne? Man weiß nicht. Komisch, ne? Ja, und übergriffig, also nach allem, was ich bisher gehört habe von Männern, die in der Gastronomie arbeiten, bei Gastronomie, die abends geöffnet ist, da ist das mit dem Anfassen ungefragt und solchen Sachen auch Alltag, also von Frauen her. Der einzige Unterschied ist, dass es keine 1000 super schlauen NGOs gibt, die sagen, dass das alles ins Strafgesetzbuch gehört. Das ist der Unterschied. Ja, wo wir gerade dabei sind, die Welt muss so sein, wie ich das will, sonst fange ich an zu weinen und halte die Luft an, bis sie sich ändert. Mein Sweet Spot aus dem Missy Magazin. Da, das will ich nicht ganz vorlesen, das oder auch nicht großteil, das ist mir zu anstrengend. Aber es gab einen wunderbaren Satz da drin über das Catcalling. Wo habe ich das denn gehabt? Da, genau. Also es geht darum, dass die Person, die das hier schreibt, sich unwohl fühlt mit ihrer Transidentität, weil mal wird sie als Mann fest wahrgenommen von den Huren auf der Straße, mal als Frau. Und da wird sie natürlich dann entsprechend eingeordnet und mit Werbebotschaften bedacht oder halt nicht. Einige befreundete Cis-Männer haben sich schändlicherweise darüber beklagt, in eben dieser Straße von SexarbeiterInnen angesprochen zu werden. Ich finde ihr Beklagen eine Frechheit. Schön, dass sie es auch mal auf ihr Geschlecht reduziert werden und ihnen eine hinterherpfeift und das sich für sie nicht gut anfühlt, weil sie auf ihr Geschlecht reduziert werden. Weiblich gelesenen Menschen wird ständig und in basically jeder anderen Straße wegen irgendetwas nachgerufen. Wie weit kann man nicht? Wahrscheinlich wohnst du in Berlin und es ist natürlich ist eine Art Ausnahmesituation, in Berlin zu wohnen. Das verstehe ich. Ich kann dir versichern, hier auf dem Land, das passiert nicht. Bei uns jeden Frauen ganz normal raus. Da kriegt keiner, da sagt keiner was. Die wir kriegen nicht hinterher gebrüllt. Den ganzen Tag, ich gehe in die Stadt nicht, einer brüllt hinter Frauen her. Weiß, ist Ich schwer muss mir das gerade verständlich für dich, vorstellen. Die aber. Person geht durch die Stadt und ein Laser brüllen die Leute irgendwas hinterher. Und dann Ja. denkt sie sich, oh mein Gott, die sind ja so gemein und fies. Und eines Tages hört sie dann mal hin und hört, dass das Hinterherbrüllen nur ist, so, ja, sie haben da was fallen lassen oder so. Oder irgend sowas. Also. Basically, ständig in jeder anderen Straße wird weiblich gelesenen Menschen etwas hinterhergerufen. So weit sind wir in diesem Land schon. Ne? Und ihr macht euch Sorgen über Afghanistan, wenn in unserem Land Leute leiden. Ja, wenn ihr Wirklich nicht wollt, dass die unglaublich. Leute weiblich gelesen werden, warum dann nicht generisches Maskulinum? Problem gelöst. Du. Was ein bisschen leicht, oder? Ja, das war es eigentlich schon zu dem Artikel. Also dieser Satz hat mich halt besonders erfreut. Allein die Vorstellung, wie laut das draußen wäre. Juhu, Waltraud, Waltraud, wir sind ja jetzt in der hohen, heißen, wie auch immer man sie nennen will, Wahlkampfphase angelangt. Und was gibt es da auch immer wieder? Ein Wahlomat. Allerdings lässt er dieses Jahr so ein bisschen auf sich warten. Und da habe ich mich mal auf die Suche gemacht, was gibt es denn noch so für andere Wahlomat-Alternativen? Und da bin ich, so wie der Mammon anscheinend, auf Waltraud gestoßen. Und das ist, Feministomat. ja. Man kann es schon fast ahnen, ein feministischer Wahl-O-Mat. Da kann man auch direkt ahnen, was da für Wahlempfehlungen bei rauskommen werden. Und man muss natürlich auch sagen, die haben sich nur auf die größten Parteien hier beschränkt und haben nicht die ganzen Kleinstparteien mit einbezogen in ihre Überlegungen. Aber es ist auf jeden Fall lustig. Vielleicht wollen wir das Ganze einmal mal kurz durchklicken. Ich glaube, so Auch insgesamt waren es drei oder vier Initiativen dieser Art. Ja, wird eben einiges gemacht, ne? Für die Damen. Oh yeah. also ich habe ja, jetzt wie geht denn nicht. das los? Ich sehe es hier gerade nicht. Ja, du bist auf Wer steckt dahinter? Da Da bin gehen wir auf ich. Home. Okay. Und jetzt. Hilft dir kreuzweise so Da so. war es links. Da war so ein Button. Ah, jetzt starten. Okay. Wunderbar. Geht gleich los. Gleichstellung These als 1 von Leitprinzip. 32. Gleichstellung als Leitprinzip. Stimme nicht zu. Immer wenn die Bundesregierung Maßnahmen ergreift, Gesetze erlässt oder Ausgaben tätigt. Ja, okay. Mindestlohn, nee. Ui. Warum ist das nur Mindestlohn. für Frauen? Ich verstehe Aber es ehrlich, nicht. was hat das denn dazu Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit, nee, braucht man nicht. Ist ja selber klingend. Verbandsklagerecht braucht man erst recht Nein, nicht. nein, Oh, nein. nee. Anspruch auf Lohnauskunft macht auch keinen Sinn. Was? Gibt's doch schon auch. Haben Sie doch eingeführt? Hätte ich Abschaffen. Schmierig eingeführt. Ehegattensplitting soll abgeschafft werden. Oh, was? Gebührenfreie Kitas, bezahle ein Kind alleine, so. Mobiles Arbeiten, Recht, naja, Recht, keine Nee, Ahnung, nur vielleicht in kein Immobilien gutes Wort. arbeiten. Nur aus dem Rollstuhl raus. Okay, machen wir aufs Prinzip mal ablehnen. Frauenquote auf gar keinen Auf Fall. jeden Fall Frauenquote ablehnen. in Führungspositionen. Paritätsgesetze, also Kann man das überhaupt ablehnen? Paritätsgesetze auf Naja, allen Ebenen. feministisch ist nur was gegen den, also nicht mit dem Grundgesetz vereinen, ist sehr gut. Ihr seid toll. Antirassismusstaat, ja, das ist auch total feministisch auf jeden Fall. Antirassismusrat, genau. Ein ältesten Rat der Rassisten. Der ältesten Rassisten, ja. Ich hab Warum den Rat neu Antirassismusstaat erfinden, gesagt. frage ich mich. Ja, Betroffenen aber innen. es sind ExpertInnen, ja, und die Menschen leiden und gibt uns Macht und ich Eben. stimme nicht zu. Die Menschen leiden. Deutsche Deutsche Kolonialgeschichte. Ja. Kolonialgeschichte. Das ist Aufarbeiten. auch wegen Ist den was Frauen, ne? Weil die deutsche Stimme nicht zu. Kolonialgeschichte ja nur die Frauen betrifft, auf jeden Fall. Ja, also die Frauen in den Kolonien vor allem natürlich am meisten betroffen. Racial Profiling und rassistische Polizeigewalt ja auch größtenteils gegen Frauen, ne? Das ist klar. Antifeministische, nee, feministische Außenpolitik. Ja, haben wir ja in Afghanistan gemerkt, was das bringt, wenn man da die Leute. Nix. Bundesregierung, Internationale Frauenrechtsregelung, Istanbul-Konvention, ja, da haben wir ja Nee, Stunden nee, nee, Content nee, zu gemacht. nee, Frauen, Frieden, Sicherheit. Das ist dasselbe wie Was ist feministische das für Außenpolitik. Unsinn? Das ist dasselbe wie diese Dämliche Außenpolitik da, glaube ich. Schlagworte, ey. Nationale Bundesregierung, Aufsehen. Ne? Nationale Aufsehen. vorbehaltlos zur Friedenspolitik bekennen. Mit unseren Aktionsplan 1, 2, 3. 1, 3, 2, 5. 1, 3, 2, 5, Frauen, Frieden, Sicherheit. Im Gleichschritt marsch. Völker mit 1325 Der nationale Signale. Aktionsplan Frauen, Frieden, Sicherheit. Ja, habt ihr damit mitgekriegt, dass wegen der Berlin-Demo da dieser Folterbeauftragte der EU, habt ihr das mitgekriegt, dass wegen der Berlin-Demo der Folterbeauftragte unterwegs war und nachgefragt hat? Das war doch wer sicher war, auch, weil der Folterbeauftragte der EU hat sich doch erkundigt wegen der Demos am 1.8., glaube ich, in der letzten Demo auf jeden Fall, die verboten war, wo es ein Theater gab und die Schlägereien und so. Und da habe ich überlegt, dass das wahrscheinlich deswegen war, weil da eben wahrscheinlich eine Frau betroffen war. Das hatte ich doch in einem Video mal verarbeitet, dass eine sagte, Gewalt gegen Frauen wird als Folter geahndet oder so. Okay. Dass du Bescheid wisst. Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen. Ja. Als ob es den nicht gäbe. Schutz vor Gewalt. Frauen sollen einen Rechtsanspruch auf Beratung vor Schutz vor Gewalt haben. Ja, Menschen, auch, also. Menschen sollen einen Rechtsanspruch. Menschen, genau. Wie wäre es damit? Rechtsanspruch auf Beratung. Aber Waltraud weiß es besser. Schutz vor Gewalt. Wie willst du das mal so? Wir machen einfach politisch Schutz vor Gewalt. Die Leute wollen halt keinen Schutz vor Gewalt, aber jetzt wird das entschieden, dass es Schutz vor Gewalt gibt, Leute. Ist das nicht gut? Interessanterweise bräuchten Männer viel eher Schutz vor Gewalt, wenn man in die Statistik geht. Wenn das so hinschreiben könnte, dann würde das funktionieren, ne? Ja, aber das ist echt, also wenn ich Soziologe wäre oder so, dann würde ich mal mit Leuten, die diesen Krempel hier, also das würde ich mal mit Leuten durchgehen und dann danach noch ein paar mehr Fragen irgendwie machen und dann mal so eine richtige Studie darüber anfertigen, was für abwegige Ideen die Leute haben, dass sie irgendwie denken, dass so Sachen wie ja, Gewalt oder so davon halt abhängt, was die Politik irgendwie entscheidet, wie viel Gewalt es in der Gesellschaft irgendwie gibt und das dann darüber irgendwie, was man den Leuten für richtige Ideen in den Kopf gesetzt hat. Und ja, also, und natürlich nicht Polizeiarbeit oder so, weil das wäre ja rassistisch. Aufenthaltsrecht. Frauen, die von Gewalt betroffen sind, sollen unabhängig vom Ehemann ein Aufenthaltsrecht erhalten. Überspezifisch irgendwie. Ja. Für geflüchtete Frauen insbesondere, ja. Ja, Frauen am meisten betroffen halt, ne? Ja, aber die Frage ist, also was mich hier, sich hier nicht für mich erschließt, ist, warum sollte die Frau dann, warum sollte bei einer Trennung ein Aufenthaltsrecht rausspringen? Ja, das wäre jetzt Anerkennung des Fluchtgrunds Frau oder so. Ja, ja, genau. Soll ein Rat aus Klimaaktivistinnen, Forschern, Zivilgesellschaft und Politikern geschaffen werden? Nein, auf keinen Fall. Rat der Weisen. Ja, genau. Wir wissen doch, wer dann da drin sitzt. Luisa Neubauer, Annika Kahane, der Drosten. Und, ja, genau. Und, nee, Bosetti. Ja, ist auch schön wieder für den Kurs. Schon wieder für den Journalismus, weil dann können sie wieder alle sagen, so, ja, hier der Rat, der hat ja gesagt, dies, das, jenes. Der Rat der Weisen hat uns diese finsteren Mächte in unserer Gesellschaft sagen dann aber wiederum, nein, wir können nicht unsere gesamte Wirtschaft an die Wand fahren und danach immer noch irgendwie das alles machen, was ihr machen wollt. Das geht nicht. Nur wir müssen es bezahlen. Und nein, unsere Kinder können keine Moral essen. Es kann nicht bei Warnhinweisen bleiben. Mindestlohn in Werkstätten für behinderte Menschen. Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen sollen Mindestlohn haben. Wenn behinderte Menschen arbeiten, sollen sie ruhig auch Geld verdienen. Soll ich zustimmen, ja? Also ist meine Meinung. Vielleicht, wenn du möchtest, kannst du auch neutral weiß nicht. Wenn du einer anderen Meinung bist oder jemand anders hier eine andere Meinung ist, können wir auch gerne neutral oder überspringen. Oder? Da habe ich das jetzt übersprungen. Öffentliche Räume und Unternehmen sollen tatsächlich Karriere sein, frei sein. Ist das nicht schon? Ja, würde ich auch sagen. Das ist öfters mal so. Ist das nicht schon oder ist irgendwie überspezifisch? Das ist vielleicht auch landesspezifisch oder so. Nee, meistens ist das Behindertenkonferenz-Dingsbums da und so weiter und so fort schon lange ratifiziert. Frauen mit Behinderung sollen selbstbestimmt über ihre geschlechtliche Fortpflanzung bestimmen können. Ja, ja, gut. Auch wieder, Lust, ne? Was ist hier genau die Frage? Wer darf das denn nicht? Ja, wir Jemand, haben der nicht... unter Betreuung steht? Oder worum geht es jetzt hier? Naja, den Leuten ist halt irgendwelche Scheiße halt eingefallen, was sie da jetzt wieder irgendwie noch fordern können oder so. Ja, wahrscheinlich Betreuung oder irgend sowas. Und jetzt wird das hier so formuliert, als ja, hätten die... Könnten die nicht. Ja, als würden die reinweise Kinder kriegen. Ja, oder als wäre es legal, irgendwie mit denen was anzufangen oder so. gegen ihren Willen oder wenn sie nicht richtig da sind oder weiß ich nicht was. Ja, pf, wahrscheinlich, ja. Ist das... Ach, mal persönlich wichtig und überspringen. Ja. Inklusive Schulen. Alle Schulen und Schulfarben sollen inklusiv unterrichten und barrierefrei gestaltet sein. Ja, Also, ist vollkommen abwegig. was hat das mit Frauen zu auf tun? keinen Fall. Frauen daten. Also Datinnen. Ja, Medizinische Forschung das ist basiert auch oft wieder nur auf Daten diese. von Männern. Sie soll Frauen Ja. stärker berücksichtigen, da sie unterschiedliche Symptome bei Krankheiten aufweisen können. Das ist in der Tat ein Problem. Aber es Berufsgrenzforschung. Ja, ist das ist zu ein Problem, aber medizinisch-technisch. das Problem an der Stelle ist ja, die tun halt wieder so, als würde da jemand sitzen und sich denken, ja, diese Frauen, die sind uns egal. Sie sollen leiden und krank sein und Doch wir Patriarchat. wären auch damit davongekommen, wenn nicht diese dummen Kinder. Ja, und in Wahrheit ist es halt eben einfach so, dass diese ganzen Sachen mit den Menschenversuchen und so weiter, die das lieber an den Männern halt machen als an den Frauen. Und dass die Männer sich öfter freiwillig melden als Jo. Forschungsobjekte, Jo. statistisch gesehen. Wie gesagt, auch Brustkrebsforschung will ich nur mal das Stichwort sagen. Also Die natürlich gibt Bundesregierung soll es die Erforschung auch. neuer Verhütungsmethoden für alle Geschlechter finanziell fördern. Also Eins, welche so. Verhütungsmethoden braucht denn ein Asexueller oder ein Insbesondere derer. Genderneutraler? Welche Form hat das? Für alle und dann insbesondere derer. Das ist doch schon wieder Ja, so ein es geht doch hier Widerspruch, ganz klar ne? darum, Um Gebärfähige zu um, fördern. dass Männer die Verhütung übernehmen sollen. Ja. Insbesondere Hier derer, ist die natürlich nicht klar, weil hier zulasten geht es um von Gebärfähige. Es Gebärfähigen. können ja Ja, auch eben. gebärfähige Männer Was sein, die ist sich als denn bei der Frauen Verhütung? identifizieren Sind oder andersrum. zeugungsfähig. Bei der Verhütung von Non-Binären, die nicht gebärfähig sind, schließt es nicht total. Seid ihr TERFs? Wahrheit, Gott? Oh. Nein. Das ist so Periodenprodukte in öffentlichen wichtig. WCs. Juhu! Ja, wenn in den Männer-WCs dafür Selbstbestimmungsgesetz. Rasierschaum Ja, und genau. Pinsel und Klingen liegen, bin ich Ja. dabei. Ja, und dass da die diese Nein, Baggies da sind, niemals extra eine für die Klingel. Dinger, also werden ja nie erwähnt. Besser Und kann ich nicht. Selbstbestimmung auf der Toilette? Nee, Selbstbestimmungsgesetz soll Selbstbestimmung das transsexuellen Gesetz. durch Ui. persönliche Erklärung gegenüber dem Standesamt. Nein. Vereinfachung der Kostenübernahme. Nein. Erfassung von transgeschlechtlichen Eltern im Identitätsgut. Nein. Ja. Nationaler Nationaler Nein. Aktionsplan. Der Nationaler nationale Aktionsplan, Aktionsplan Buchstabensuppe. LGBTQIA. Neues Lieblingswort, ne? Nationaler Aktionsplan. Der nationale Aktionsplan Buchstabensuppe trifft es ziemlich genau. Diskriminierungsverbot haben wir Diskriminierungsverbot haben Diskriminierungsverbot. wir Steht Ergänzt doch, werden. steht in unserer Verfassung drin der Unsinn. Also der Sinn. Unglaublich. Ja, vor allem soll im Verfassungstext LGBTQIAI Ja, plus, mei. ne, noch viel schiefer geht's nicht. Ja, CDU und Mai, ab in den CSU. Paulanergarten, Ja, genau. Ich habe das Gefühl, dass die Waltraud hier einen entscheidenden Fehler gemacht hat, weil die hat eine demokratische Partei einfach weggelassen, wenn ich das richtig sehe. Gell? Da fehlt einfach eine Partei, als ob es die nicht gäbe. Gell? Schau an, das ist aber eine gute Idee, Waltraud. Ich habe mir schelmisch Da gesagt, die haben kommt sich auf keiner gewisse auf die Parteien beschränkt. Idee, ein AfD-Kreuz zu machen, weil ihr es gar nicht anbietet. Das ist Würde ja mal Demokratie. interessieren, was die 2% bei den Grünen Haben wir jetzt irgendwo ausmachen. für Frieden oder irgendwo, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Und 4% bei Im der SPD, Mindestlohn ja. oder so. Ja, da sieht man es mal. Wenn man den ganzen Kram hier zustimmt, dann ist man komplett bei der SED. Aber das hat natürlich nichts mit Linkssein zu tun, sondern nur mit vernünftig sein und so, ne, und an die Frauen denken. Und ne, das hat auch nichts mit Sozialismus zu tun oder so, Nationaler Aktionsplan für Plangesellschaft. Nein, kein bisschen. Das ist alles Scroll das nur. bitte mal durch, Chris, bevor du zumachst, weil unten ist noch eine detaillierte Ja, aber da steht doch Auswertung. nur Ja, noch geh mal mal weiter. derselbe Geh mal Kram, oder durch, nicht? vielleicht kommt da noch mehr. Nee, das ist nur noch mal das Zeug, was wir Nee, gesagt echt haben. nicht. Das, ja, aber. Oder kann man das noch aufklappen für, ach so, wegen den Parteien, ja. Da Ist können aber wir noch lustig, mal, was da steht. können wir noch Dir wird mal, vielleicht auffallen, dass die drei ach Parteien so, fast hier deckungsgleich in den Antworten liegen. CDU-Anmerkung, Frage blieb unbeantwortet. Ja gut, so kommt man dann wahrscheinlich darauf hin. Ach nee, da haben sie was geantwortet. Nee, ist auch unbeantwortet. Aber ja, die hatten auch irgendwie geschrieben, dass sie sich das auch irgendwie selber gezogen haben, die Sachen da irgendwie. Traut. Und dann sind wir jetzt einfach bei der CDU gelandet, weil die CDU die Anfrage nicht beantwortet hat, oder was? Kann Ja, sein. wahrscheinlich. Super. Ah, guck mal, da war die SPD bei uns. Die SPD lehnt das auch ab mit den Periodenprodukten. Die möchte Bedürftige direkt irgendwie unterstützen. Deswegen haben wir ein paar Prozent SPD dabei. Tja, und wo sind die Grünen? Die haben sich auch irgendwo Hier, oder was? enthalten, wo wir uns enthalten haben. Kann sein, ja, deswegen nur 2%. Na, Klimarat wollen die. Da kannst du aber glauben. Barrierefreiheit. Barrierefreiheit aus mich. Klimarat. Wir haben doch schon Klimarat. International, aber. Whatever. Gut, der Klimarat ist teuer, ne? Ja. Guter Fahrrad kann man mal mitnehmen hier vor. Ich bin dafür, dass die Leute, wenn sie ihren Klimarat machen, mir dann aber Ausgleichszahlungen dafür geben. Die ganze heiße Luft, die da ausgestoßen wird. Die Klimaräder Ja, müssen okay, ja, rollen. was? SPD, Grüne und Linke sind auf jeden Fall schon mal gegen die Verfassung und wollen verfassungswidrige Paritätsgesetze gerne haben. Du, bitte, die Tja, Grünen, man kommt einfach nicht drauf. die Grünen. Naja, Gleichstellung als Leichtprinzip. Ich Ich will es komme aber nicht nicht. drauf. Wie kommt das zustande? Rechnerisch oder wie? Ja, Ist ja ich eigentlich verstehe es bei nicht. einem So eine Ergebnis von Ungenauigkeit ist ja. 2% auch relativ egal, sag ich mal. Wir fragen, wann das 38 ist, 32. Ja, aber es ist immer noch die Frage, warum fehlt eine demokratische Partei auf dem Spektrum? Das habe ich noch Was? nicht verstanden. Die Es Freien sei Wähler oder denn, man was? möchte irgendwie das Ergebnis verzerren für den Nutzer. Weil ich habe ja vorher jetzt auch keinen Hinweis darauf bekommen, dass das in irgendeiner Form so eine Partei haben wir weggelassen. Bitte, bitte wundern Sie sich nicht oder so. Tja, kommen wir zur digitalen Hausfrau. Mal wieder etwas Neues. Wohl nicht so ganz neu, das Konzept. War mir allerdings noch nicht so ganz be bekannt. Wir kennen ja das Konzept der unbezahlten Care-Arbeit, was ja im Endeffekt die Hausarbeit und die Kinderbetreuung und andere soziale wichtige Tätigkeiten umfasst. Und das wird ja immer mit dem feministischen Appell begleitet. Da müsste es irgendwie ein finanziellen Ausgleich für geben, weil es ist ja unbezahlte Arbeit. Und hier gibt es das Konzept der digitalen Hausfrau oder des digitalen Care-Arbeiters, was genau das gleiche Prinzip umfasst. Und es geht in der Tat um die Leute, die online auf den sozialen Plattformen Sachen liken, Sachen sharen, klicken und somit einerseits den Plattformen Monetarisierungsbasis geben, aber andererseits ja auch einen sozialen Dienst an der Allgemeinheit üben, indem sie mit Leuten kommunizieren und Leute vielleicht aufheitern und sowas. Und das kann man quasi mit dieser unbezahlten Care-Arbeit vergleichen. Das ist doch echt unsagbar, oder? Das Und erinnert dieses mich an damals das Geweine von Laser-Uschi mit dem: Wir haben jahrelang Tweet um Tweet unbezahlt. Ihr geschrien. Oh. Die Anerkennung ist ausgeblieben. Jetzt Genau. wollen sie doch Geld dafür. Seid ihr irre oder was? Dass ich, was, wofür, Alles was ist wollen die als wertvoll. nächstes Geld? Ich meine, für. Ja, also dieses Konzept wird hier vom Netzpolitik.org Podcast in einer Stunde behandelt. Man muss auch fairerweise sagen, die kommen am Ende selber auch so zu dem Schluss, dass das halt ein nicht so ganz umsetzbares Konzept ist und dass man da zweimal drüber nachdenken soll. Allerdings natürlich immer mit dem Haken, es stimmt halt schon, dass die Plattformen durch unser Verhalten erst eine Monetarisierungsbasis bekommen. So, und dass vielleicht deswegen die Nutzer von den Deswegen nennt Plattformen man die eine Dinger. Beteiligung bekommen, aber halt einen gesellschaftlichen Lohn für diese unbezahlte Care-Arbeit oder sowas, dass das natürlich absolut blödsinnig ist. Und die haben hier illustre Gestalten interviewt, unter anderem Ute Kalender und wen hatte ich hier noch? Die Natascha Strobel. Die ist ja auch noch eine alte Bekannte. Da wollte ich eigentlich nur. Ja, klar, ich meine, wenn die ja schon von marxistischen Feministinnen reden, ich meine, wen genau. Soll sie sonst nehmen, wenn ich die. Natascha Strobel ist ja praktisch auch so die Vorzeige digitale Hausfrau. Eigentlich. Oh, also, Mann. Die macht das ja schon seit Jahren. Es ist so lächerlich. Ich möchte gerne von 20th Century Fox Geld haben, dafür, dass ich mir die Alien-Filme angucke, weil damit leiste ich emotionale Care-Arbeit für Fox, weil die freuen sich dann, dass sich jemand die Alien-Filme anguckt. Und wenn du auch drüber twitterst. Ja, mache ich. Gut. Tja, ja. Die digitale Hausfrau ist eigentlich eine soziale Figur, die wir jetzt prüfen müssen, ob die Bestand hat. Aber im Grunde ist es eine Figur, die uns sagen will, wir machen jeden Tag ganz, ganz viel Arbeit. Und durch diese Arbeit tauchen wir, also die digitalen Hausfrauen, den sozialen Medien überhaupt erst Leben ein. Und noch viel mehr. Wir schaffen einen Mehrwert für die, denen diese Plattformen gehören und die sie benutzen. Ja, wenn die digitale Hausfrau auf Facebook was schreibt und keiner ihr folgt, macht es dann ein Geräusch? Oder ist es dann Care-Arbeit? Macht es dann. Ja, ihr müsst euch überlegen, wir sind in der vollen Digitalisierung. Da wird ein Raum geschaffen, wo wahnsinnig viel Geld gemacht wird. Und wir sitzen hier in unseren kleinen Wohnungen in Neukölln und laden die Sachen hoch. Und warum kriegen wir nicht 3.000 Euro im Monat? Ja, das ist die Ideologie dieser Leute zusammengefasst. Das ist wirklich die Ideologie dieser Leute zusammengefasst. Ich stehe auf Kommunismus, ich stehe auf Sozialismus. Gib mir Geld fürs Atmen und meinen Spaß haben in meiner Freizeit. Gib mir Geld. Tja, eine ganze Menge. Also hier, und der Punkt ist ja der, es gibt ja sehr viele weibliche und männliche Nutzer. Männliche Nutzer sind aktiver. Das ist ja, das zeigt wollen wir auch für Gerücht. Aber eine ganze Menge Gerücht. Nach wem? Eine Menge haben nämlich belegt, dass Frauen in den sozialen Netzwerken viel aktiver sind als Männer. Ja. Das liegt also schon nahe, dass zumindest in den größten sozialen Netzwerken fernab von irgendwelchen Nischen vor und auch Frauen die meiste Sorgearbeit machen. So. Direkt das, was du auch gesagt hast. Ja. Wenn ihr Spinnen wärt, dann würde ich euch für euer Spinnen oder Garn da wahrscheinlich auch sagen, dass ihr dafür was verdient, für das Qualitätsgarn, was ihr spinnt. Aber so geht das leider nicht. Tja, man kann, die Hausfrau könnte man ja metaphorisch sehen, dass damit auch Männer gemeint sind, aber nicht unbedingt, weil Frauen ja aktiver sind und da sind ja ganz viele so große und kleine persönliche Dramen, die sich täglich abspielen auf Twitter. Ich kann es nur anekdotisch aus meinen Welten berichten, aber ich glaube schon, dass es überproportional Frauen sind, die das machen oder weiblich gelesene Personen. Die Männer mit demselben Verhalten sind arbeitslose Penner, ist aber klar. Ja, und genau da sehen wir die Parallele in Bezug auf die Sorgearbeit oder die unbezahlte Care-Arbeit. Wie viel kriege ich dann hier für meinen Podcast, wo ich mir diesen Bullshit hier geben muss? Ja, ich weiß nicht, Sie müssten ja schon wie Psychologe abrechnen, glaube ich. Ja, obwohl, dann beschweren sich ja nur drüber wahrscheinlich wieder, dass das Stereotyp ist, wenn die Männer den Müll rausbringen. Ja, ja, das ist auf jeden Fall die digitale Hausfrau. Wunderbar. Ah, die CDU-Hausfrauen für Verbot der Prostitution. Genau, die digitalen CDU-Hausfrauen haben auch was ausgeheckt. Und zwar möchten die gerne die Prostitution vollständig verbieten. Interessant finde ich das, dass... Nach schwedischem Vorbild oder so. Und vor ein paar Jahren haben sie es doch erst erlaubt, oder wie war das? Ja. Die Frau Wiedmann-Mautz steht da vorne an der Spitze, die kennen wir ja auch schon aus verschiedenen Auftritten. Prostitution sei, so Wiedmann-Mautz, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, ob der Staat die Würde der Frau und ihr Intimstes zur legalen Ware machen dürfe. In den meisten Fällen seien Frauen nicht freiwillig Prostituierte. Selbst im angemeldeten Bereich würden Frauen erniedrigt, gedemütigt und entwürdigt. Und das ist durch ein Gesetz auch noch rechtlich abgesichert, so die CDU-Politikerin. Ich glaube, das war ein Gesetz, das unter CDU-Regierung entstanden ist. Ein total blöden Spruch. Schlagen Sie mich. Meine einen blöden Spruch hat es dann noch gebracht, irgendwie sowas wie, manche nehmen ja sogar Drogen. Ja, manche Prostituierten sind auch drogenabhängig, sagte sie. Es braucht daher sehr individuelle Konzepte und Angebote für neue berufliche Perspektiven. Ja, vor allen Dingen, was ja auch alles wieder erlaubt ist, ne? Nee, Moment, ist verboten? Komisch. Also verboten ist wieder illegal machen, oder wie? Und außerdem, ja, was Marvin gerade gesagt hat, muss man vielleicht nochmal ausführen. Worum es hier wieder geht, ist das Kaufverbot, ne? Also es geht halt darum, dass, ja, wenn eine Frau so eine Dienstleistung anbietet und ein Mann die kauft, dann gibt es da einen Straftäter und das ist nicht die Frau. Ja, nur sie sollte ja irgendwie ursprünglich auch, glaube ich, wie Sozialversicherungen anmelden können oder so. Das wird mit dem das Gewerbe dann wahrscheinlich auch nicht mehr funktionieren. Ja, ne? Das stimmt, ja. Das ist natürlich richtig, ja. Was ich aber die interessantere Aussage auch finde, ist, dass sich im Bundestag ein fraktionsübergreifender Arbeitskreis um Hermann Gröhe, Lauterbach und so gegründet hat, der Korrekturen am aktuell geltenden Prostituiertenschutzgesetz fordert. Also das scheint auch schon auf dem Weg in die entscheidenden Kreise zu sein, das Ding. Und ja, wir haben auch viel Zustimmung, ne, von allen möglichen Fraktionen. Ich verstehe diese Besorgnis gegenüber Menschenhandel und diesen ganzen anderen Geschichten, dass Leute ausgebeutet werden und so, verstehe ich vollkommen. Aber hier wird ja versucht, der Bock zum Gärtner zu machen, weil es sind ja nicht die Freier, die Unterdrückung ausüben, sondern es sind die kriminellen Syndikate, die dahinter stehen. Und die kennen ja, wir auch übrigens alle. Alles schon wir verboten. Wissen, alles wir verboten. Wissen, welche von diesen Leuten, wer diese Leute sind. Wir kennen ihre Strukturen und wir lassen sie einfach weitermachen. Und das ist die Wahrheit. Nur noch mal zur Erinnerung, Zuhälterei ist illegal. Wir gehen nicht gegen Zuhälter vor. Wir gehen nicht gegen diese Banden vor, die sich unter verschiedenen Hüten verstecken. Ja? Wir machen nichts in der Richtung. Wir zittern. Die Polizei arbeitet eher mit diesen Leuten zusammen, als dass sie gegen diese Leute arbeitet in unserem Land. Wir sind ein Land, ein Paradies für organisiertes Verbrechen. Unsere Geldwäschegesetze sind super, unsere Aufsicht über genau solche Bereiche ist lasch bis zum Anschlag. Man muss sich nur dieses digitale Glücksspiel-Ding nur für Schleswig-Holstein angucken. Ja, das ist alles so lächerlich, was wir im Bereich der organisierten Kriminalität machen, dass man sich langsam fragen muss, ist da vielleicht einfach Kalkül dabei, diesen Leuten freie Hand zu lassen und die bürgerlichen Rechte dann halt, um das Symptom zu kurieren. Ja, und nicht an der Ursache zu arbeiten zu müssen, dann schränken wir doch lieber bürgerliche Freiheiten ein. Sowohl die Entscheidungsfreiheit der Frau, freiwillig sich zu prostituieren, als auch die von den Kunden, freiwillig dorthin zu gehen und der Frau in den meisten Fällen, glaube ich, viel Geld zu geben für das, was sie macht. Ich habe keine Ahnung. Also, ja, wir müssen was gegen Menschenhandel, Erniedrigung und Ähnliches tun. Nein, es hilft nichts, wenn wir die Freier kriminalisieren. Wir müssen die Leute kriminalisieren, die diese Taten begehen. Und das ist ein schwerer Stein zu rollen, aber da sollten wir vielleicht endlich mal mit anfangen. Das Nirvana Baby reicht Klage ein. Wegen dem sichtbaren Penis oder was, ne? Ich glaube, ich hatte das zwar auch gelesen, aber nicht eingereicht. Nee, das war von Price eigentlich. Also, weil ich, ich habe den Knopf nicht gefunden. Bei mir stand irgendwas von der Begründung, warum man das jetzt so spät macht oder warum man das jetzt überhaupt macht. Aber ich habe es ehrlich gesagt nicht gelesen und deswegen auch nicht eingereicht. Ja, also, Nirvana Baby reicht Klage ein. Das Nirvana-Album Nevermind mit dem nackten Baby, was quasi einem Dollarschein, das an einer Angelschnur hängt, hinterher schwimmt. Es hat ja einen gewissen Kultstatus. Ich gebe zu, ich bin jetzt nicht unbedingt Fan von denen. Finde ich auch nicht schlecht, aber ich bin einfach nicht Teil von dieser Kultursache, aber ist halt für viele halt eine wichtige Sache auch. Das war eine Explosion, das Album. Als das rauskam, das war, ich meine, ich kannte die Bleach schon vorher, aber Nevermind war einfach eine riesige Explosion. Es ist ein kulturelles Phänomen halt gewesen, ja. Und dieser Herr, der ist halt als Baby von seinen Eltern quasi zu einem Fotoshoot mitgenommen worden und für $200 wurde dieses Unterwasserfoto von ihm aufgenommen und der Dollarschein mit der Angelschnur wurde dazu retuschiert hinterher. Und Ja, der Herr war auch sein ganzes Leben lang stolz darauf. Ja, er ist, er hat sich auch, er hat zum Beispiel gesagt, es ist cool, aber seltsam, ein Teil von etwas zu sein, an das ich mich nicht einmal erinnere. Es ist merkwürdig, dass ich das 5 Minuten lang gemacht habe, als ich 4 Monate alt war, und dann wurde dieses Bild so berühmt. Und man sieht ja auch auf dem Bild, dass er diese Pose halt nachgeahmt hat im Erwachsenenalter. Rein rechtlich gesehen ist es so, er hätte bis zu seinem 28. Lebensjahr Zeit gehabt, dagegen zu klagen. Jetzt ist 2 Jahre später, deswegen ist die Klage theoretisch verjährt, aber die versuchen das halt mit der besonderen, schwerwiegenden Strafhandlung halt zu rechtfertigen, dass es trotzdem durchgeht. Die wollen 150, also er will 150.000 US-Dollar Schadensersatz haben von den Rechteverwertern. Und es geht halt einerseits darum, dass die Eltern gar nicht eingewilligt hätten, für kommerzielle zur kommerziellen Nutzung und massenhaften Verwertung der Fotografie die Rechte abzugeben. Und andererseits, dass es halt eine Nacktdarstellung eines Minderjährigen wäre und dass das halt sexuelle Ausbeutung wäre. Und er meinte auch insbesondere, dass er einem Geldschein hinterher schwimmt. Er fühlt sich dargestellt, als ob er ein Sexworker wäre. Ja, also er fühle sich wie ein Sexarbeiter, der nach einer Dollarnote greift. Steht hier so. Also ist ja in Amerika, ne? Ich glaube, das wird er wohl gewinnen, oder? Ja, es ist also wahrscheinlich rechtlich wenig Auswirkungen, aber alleine aufgrund der Ikonografie von diesem Album, denke ich mal, wichtig. Sagen wir es mal so, rein theoretisch, Ja, sollte und es so vor viel Geld Gericht ist in es. Amerika durchgehen, was unwahrscheinlich wäre, hätte das natürlich zur Folge, dass alle Leute, die dieses Originalcover zu Hause hätten, im Besitz von kinderpornografischem Material wären. Das hat in Amerika rechtliche Konsequenzen. Hausdurchsuchung. Alleine aus diesem Grund wird der rechtlich nicht durchkommen. Aber wie gesagt, die Verjährung ist, denke ich mal, sowieso da. With Hier the nochmal lights out, it's in less Anlehnung. dangerous. Pass auf. Ich sagte, with the lights out, it's less dangerous. Oh. Here we are now. Entertainers. Ja, hier haben wir nochmal eine Zusammenfassung von dem Buch Feminismus, Labor and Digital Media, The Digital Housewife. Aus dem Jahr 2016 kommt ja diese Idee, die hatten wir ja gerade in dem Netzpolitik.org-Podcast quasi schon durchgenommen. Und hier ist halt nochmal eine, ja, quasi eine Zusammenfassung des gesamten Buches, wo die wichtigsten Punkte drin genannt sind. Es ist auch eine reine Inhaltsangabe und keine Interpretation. Und deswegen, wer sich da nochmal mit dem marxistisch-feministisch-philosophischen Unterkonstrukt beschäftigen will, dass das halt beispielsweise auf Fortunati beruht und Christian Fuchs ein starker Einfluss war, ja, dann, ne, kann man sich das hier nochmal durchlesen. Muss man sich das Buch nicht holen. Ich denke mal, also die größte Parallele ist halt aus dem zweiten Welle Feminismus, wo die Hausfrauen gesagt haben, wir möchten mehr Anerkennung dafür haben. Die Parallele wird halt gezogen, aber ich denke mal, das war klar. Das ist das Wichtigste. Vergewaltigungsvorwurf gegen Mockridge, das Opfer bin ich. Ja, Ja. es war doch vor einem Jahr schon und ist jetzt nochmal hochgekommen. Ja, es kommt immer wieder hoch. Also ich habe das Gefühl, irgendwie, ja, alle 2, 3 Monate irgendwie kommen sie mit ihrem Konsequenzen für Luke-Hashtag. Und diesen Artikel hier, den hat zwar Maman eingereicht, aber ich habe ihn auch komplett durchgelesen und ich fand das widerwärtig, ätzend. Aber es ist Ja, immer genau. wieder so, ja, typisch halt, ne, für das ganze Ding. Also die Taz dreht hier aus diesem Ding, also was da ja irgendwie passiert sein soll, ist, dass der irgendwas gesagt hat, einfach nur. Und dann ist nichts weiter passiert. Und diese Tante hat das irgendwie in einem Podcast irgendwie erzählt. Mit, oh, ich wüsste auch schon mal, sowas passiert, irgendwie ohne ihn zu nennen. Und jetzt meinen sie alle, dass der jetzt halt ja weggehört, weil er ja quasi ein Vergewaltiger ist. Obwohl kein Mensch behauptet, dass der irgendwas gemacht hätte, außer was zu sagen. Na, also. Und hier regen sie sich jetzt drüber auf, das sei ja irgendwie so ein typisches Muster mit Opferumkehr. Opfer. Der ist nichts passiert, wie Ja, gesagt. Die hatten. Täter-Opfer-Umkehr muss doch erstmal einen Täter geben, sozusagen, Ja, und das wird ne? ja auch so geredet. Das heißt dann hier zwar in irgendeinem so Nebensatz, so nach dem Motto: Ja, aber Unschuldsvermutung gilt natürlich. Und dann redet man aber auch von, ja, Täter wissen dies nicht, Täter wissen das nicht, Täter wissen dieses und jenes nicht. Und Täter behaupten dies, das, jenes. Wo ich mir auch wieder so denke, ja, und wer ist jetzt hier der Täter, der Typ? Ja, genau. Das seht ihr so, das sehen die Leute, die das lesen so, und das sollen die auch so verstehen. Und wenn sich wer beschwert, dann sagt er, wir haben ja hier darauf verwiesen, unsere presserechtlichen Sorgfaltspflicht ist hier genug getan. Wir haben ja gesagt, Unschuldsvermutung ist natürlich richtig. Also unglaublich, diese Scheiße hier schon wieder. Also, sie werfen ihm vor, dass er sagt, dass das Verfahren eingestellt wurde, weil das ist ja normal, das passiert ja andauernd, oft wegen mangelnder Beweislage eingestellt. Feministinnen kritisieren diese Schwachstelle im Justizsystem. Diese Schwachstelle im Justizsystem, dass Ja, Verfahren eingestellt werden wegen wenn es keine mangelnder Beweise gibt. Beweislage. Das ist der Ja. Grundsatz des Justizsystems. Ja, und außerdem Sonst stimmt wäre das noch es nicht nicht. mal unbedingt, Ja. ne? Wenn solche Fälle nicht so einfach zu verhandeln sind und die kommen trotzdem vor Gericht, dann zählt auch die Glaubwürdigkeit der Aussage der Frau eine ganz große Menge. Ja, an dieser Stelle muss man vor allen Dingen darauf hinweisen, mal wieder auf Netzwerkbeweis zum Beispiel von Niedersachsen, solchen Sachen, dass man, wenn einem sowas passiert ist, und hier in diesem Fall ist ja nichts passiert und es sagt auch niemand, dass so jemand, dass irgendwas passiert ist, auch nochmal hervorheben, dann muss man halt diese Beweise sichern, das muss man dann tun. Und dann hat man auch eine aussichtsreiche Chance darauf, die Leute zu belangen. Aber nicht auf, ja, der hat mir irgendwie gesagt, dies und das und so weiter und so fort, und da habe ich mich so und so gefühlt. Und jetzt soll er bitte als Sexualstraftäter hier irgendwie gelten. Und dann, dass sie nach Disneyland gefahren sind und fröhlichen Urlaub gehabt haben, ist hier für die Taz-Autorin Standard-Dynamik von toxischen Beziehungen wird Das außer ist Acht gelassen. Zeichen für die hohe Traumatisierung, glaube ich. Ja. Er sagt, das Zu wären gemeinsam anonyme Disneyland. Accounts. Er versucht, das Bild eines hysterischen, ungerechten Mobs zu erzeugen. Nee, das Bild erzeugt der hysterische Mob selber. Dabei haben etliche Feministinnen auch unter Klarnamen und mit Foto zum Thema geäußert. Ja, insofern geäußert, dass sie gesagt haben, wir fordern Konsequenzen. Naja. Weil wir es nicht so ganz gereilt haben, was Gerechtigkeit bedeutet, obwohl das eins unserer Lieblingsworte sind. Also man muss vielleicht Handzeichen dabei sein, betroffen, es so sehen. die fordern kritische Stellungnahmen von Auftraggebern Sat.1, WDR und 1 Live fordern. Genau, das habt ihr gemacht, auch unter Klarnamen. Ihr habt euch hingestellt und gesagt, hier, wir sind ein wütender Mob und unter Klarnamen und hier hat ja jemand was gesagt und es war irgendwie eine dumme Situation, in der aber nichts passiert ist und jetzt fordern wir bitte, dass ihr den entlasst, weil er ja quasi ein Vergewaltiger ist. Ja. Das ist die klassische Situation von wegen emotionales Argument und ja, nicht kann er nicht reagieren auf ein Sachargument oder so. Also Vermutlich möchte Mokutsch damit sagen, dass er natürlich gegen Vergewaltigung ist. Vermutlich. vermutlich, ja. Doch er Ich erklärt glaube. nicht, was für ihn eine in Anführungsstrichen echte Vergewaltigung ist. Was dann in Anführungsstrichen echte Betroffene ausmacht. Ja, zum Beispiel, dass sie vergewaltigt wurde, verdammt nochmal, Also er was in hat doch diesem Fall wohl nicht gesagt. passiert ist und was auch niemand behauptet, Genau. dass es passiert ist. Ja, er Der hatte wohl Himmel, gesagt, dass er sie Herrgott. losgelassen hat, hat dann gesagt, so jetzt hätte ich dich aber fast vergewaltigt oder was. Genau, das war Das diese heißt, sie werden Geschichte so ein irgendwie. kleines Kraftspielchen gemacht haben und das war's. Ja. Eben, das ist eine Bemerkung. Es ist einfach nur eine Bemerkung. Genau. Und es ist nichts passiert. Und es So. behauptet auch niemand, dass Die irgendwas da sagen aus der passiert ist. Anzeige haben ihn ja schon mal umgehauen. Es scheint ja alles nicht passiert zu sein. Oder beziehungsweise, ja, dass überhaupt eine Anzeige wegen sowas dann kommt. Ne? Wer Wie sich über gesagt. Grauzonen Gedanken gemacht hat. Die Grauzonen, dass nichts passiert ist. Und dann Ja, beschreibt und er dass die jemand Trennung und hinterherläuft, dass sie finde ich das auch schwierig total war. ungewöhnlich, ne? Genau. Also, dass sich meine Frau auch Schwierigkeiten hat, sich zu trennen oder Die so, das finde ich Erzählung auch. von der verletzten Ex, die sich mit Vergewaltigungsvorwürfen rächen will, ist eine klassische Strategie zur Täter-Opfer-Umkehr. So wie in diesem Fall, wo niemand behauptet, dass so wirklich was passiert ist und die da, ne, nächster Punkt Ruhm, ne? Ja, warum labert die so ein Krempel in einem Podcast? Warum tut sie das? Weil das heutzutage dank euch und eurem ganzen Scheiß, Dreck, Ja. eine soziale Währung ist. Für Aufmerksamkeit. Für, oh, du bist so stark. Du bist ein Held. Tralalala. Me too. Bla bla bla blub. Deswegen. Ja, es gibt sofort Rückenwind. Ja, und aus diesen komischen 5 oder 7 Argumenten da strickt sich dann die Autorin hier so zurecht sozusagen. Täter-Opfer-Umkehr, ja. Ja, dass es eine Täter-Opfer-Umkehr wäre oder so. Ja. Genau wie damals bei Gina Lisa. Da haben die Leute ja auch versucht, so zu tun, als ob die da nicht... Nee, Moment, jetzt gerade geht das Beispiel nicht auf, glaube ich. Ne? Oder bei Mattress Girl, nee, da geht das Beispiel auch nicht auf. Ach, verdammt. Die Tussi von der Washington University, nee. Rolling Stone, nee, auch nicht. Verdammt. Mir wird doch irgendein Fall einfallen, wo das funktioniert hat. Weinstein, da habt ihr es. Ja, denke, Mockridge ist schuldig. Das ist Chewbacca, warum sollte er mit Harvey Weinstein zusammen in einer Zelle wohnen? Viel Tipps für Gegenrede. Benennen. Es läuft einfach, das braucht man nicht zu stoppen. Man kann dann Musik auch ausmachen, wenn redet kann. Klar, als solche benennen, ja. Das ist ja schon mal wieder so ein Ding. Ich sehe da schon wieder zwei Variablen Namen. Rassistisch und diskriminierend. Was ist denn jetzt rassistisch und diskriminierend? Und ihr sagt jetzt wieder, das ist ja offensichtlich, das weiß ja jeder. Und dann kommt einer an und sagt irgendwie so, ja, hier, irgendwie, keine Ahnung, die Taliban sind schlecht. Und dann seht ihr, dass die haben ein bisschen dunklere Haut, so, die kommen nicht aus Europa. Und dann schreibt ihr da drunter, das ist ganz klar rassistisch diskriminiert, weil die Taliban nicht gut findet, bla. Ganz klar benannt. Ja, oder jemand in Deutschland, der die Taliban gut findet, schreibt einfach drunter, das stimmt gar nicht, ihr Rassisten. Also, kann ja auch, muss ja gar nicht mal als echte Meinung daherkommen, es kann ja auch Propaganda sein. Ganz wichtig, Victim Blaming bekämpfen. Beim Victim Blaming wird Opfern eine Mitschuld an Bedrohungen und Attacken gegeben. Da muss man direkt Counter-Speechen. Das ist sowas wie mit dem Mockridge gerade? Ja, genau. Blaming. Ja, nur für die Leute, die uns nur zuhören, das, was wir uns gerade hier angucken, wird herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Die uns Hass und Hetze im Netz dagegen treten. Zum Beispiel mit Hashtag Counter-Speech. Wenn andere es machen, ist es ein Shitstorm. Wenn wir es machen, ist es Counter-Speech. Ja. I can't believe it's not hate. Jo. So, Tipp Nummer 2 war das. Und Tipp Nummer 3? Die vielen Vorgehensweisen der bösartigen Menschen aktiv benennen. Das Victim Blaming sollen wir auch noch aktiv benennen, ja. Na? Wenn einer sagt, lass den Luke Mockridge in Ruhe, der hat nichts gemacht, dann... Sag mal, Victim Blaming. Entlarven. Lügen und Verschwörungstheorien durch Fakten und wissenschaftliche Quellen entkräften. Ja, aber nur Autoritative und Fact-Check und von Öffentlich-Rechtlichen am besten. Ja. Frau Dr. Lady Bitch Ray wollte mir die Woche auf Twitter erklären, dass die Hufeisentheorie wissenschaftlich widerlegt ist. Also man muss nur die richtigen Experten kennen. Da kann man jede von wem. Und was sagt die Dame zur Boomerang-Theorie? Das gibt es gar nicht. Ja, und vor allen Dingen... Ja, also ich habe diese dann Woche... Dann lass mich in Känguru. Was ich zu diesem Thema diese Woche gelernt habe, es gab einen Artikel vom Science Mag, den habe ich jetzt nicht mitgebracht, aber da ging es darum, um das Impfen und das angeblich, glaube ich, es war 8-mal so wahrscheinlich ist mit Impfungen im Vergleich zu, wenn man Corona hatte, dass man dann davon trotzdem noch auf der Intensivstation landet. Und das war ein Artikel vom Science Mag, also von einem großen Magazin, jetzt kein Blog oder so. Und das hat von Twitter, das konnte man nicht retweeten, das konnte man nur zitieren und es gab direkt so eine Einblendung wie damals von Trump, wo irgendwie drin stand, das ist misleading, also führt in die Irre und Bitte klicken Sie hier, um sich anzeigen zu lassen, warum die Leute Impfen empfehlen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und ich meine, ja, also wer nach dieser ganzen Corona-Thematik auf jeden Fall der Meinung ist, dass das einfach so geht, dass wir einfach nur die schlauen Leute entscheiden lassen müssen, was irgendwie wahr ist und falsch und so weiter, und dass man das ganz einfach feststellen kann und überall drunter schreiben und so, der hat nicht aufgepasst. Also, tut mir leid, so einfach ist das halt nicht. Das heißt natürlich nicht, dass alles irgendwie falsch oder richtig ist, vielmehr, was irgendwelche Leute erzählen, die nicht irgendwie das vom Mainstream kommen oder keine Ahnung wie was, das natürlich auch nicht im Umkehrschluss. Aber es heißt halt schon, dass das alles kompliziert ist, die Sachen sich ändern, man andere Erkenntnisse wieder hat. Und ja, es funktioniert halt nicht. Lasst die Leute einfach das selber bewerten, was sie da irgendwie lesen und so weiter und so fort. Also, was soll denn der Scheiß? Ja, das Problem ist halt, die wissenschaftlichen Fakten, die werden sich schon durchsetzen, aber wir haben ja jetzt schon über die letzte Zeit immer erlebt, bestimmte Sachen, wenn sie einfach gerade nicht ins Konzept passen, werden halt mit politischen Argumenten zumindest verzögert. So sieht's aus. Das müssen wir auch entlarven. Lügen und Verschwörungstheorien. Vorsichtig, dann bist du ganz schnell auf der falschen Seite verortet. Ah, am besten nachfragen. Dann. Nach dem Ach, Entlarven ja, nachfragen. Nachdem genau. man nach dem Shitstorm erstmal schreien und dann fragen, woher kommt das? Oder Und bist du sicher, dass die Taliban böse sind oder schießen oder so? das letzte war, als ich sowas gesehen habe, das war 2014. Da hieß es noch, Trust but verify wäre praktisch die Logik des Patriarchats. Naja, Komisch, warum? du darfst natürlich kein Victim blaming, deswegen kam das auch vorher wahrscheinlich schon. Weil das geht natürlich nicht, ne? Also das Opfer darfst du natürlich nicht fragen, woher seine Behauptungen kommen oder ob es Belege gibt. Das wäre ja Victim Okay. blaming, ne? Jetzt habe Also ich es verstanden, Chris. Danke. ja, das Also muss man auch so das benennen. Radikalste, was man tun kann, ist, Frauen einfach zu glauben, wenn sie irgendwen Genau. beschuldigen. Ja? Genau, also Genau. deswegen Schön, kommt dass auch uns das die zuerst Juristen Rassismus, erklären. ne? Erst kommt Rassismus, an dem muss man glauben, dann kommt Victim Blaming, an das muss man glauben. Und wenn man das gecheckt hat, wenn das durch ist, dann darf man noch nachfragen. Also mit Oder anderen halt Worten, sagen. everything is sexist, everything is racist, everything is homophobic and you have to point it all out. Yes, you have to. Anita. Ich habe die ja mal in Mexiko getroffen, ganz allein. Strafbare Inhalte, zum Beispiel Morddrohungen, Volksverhetzungen, jedoch immer melden. Beitrag melden. Es wird euch doch so einfach gemacht. Auf der einen Seite, ne, machen sie einen riesen Aufriss, wer die Strafbarkeit einer Sache beurteilen kann. Und jetzt sagen sie, hier bitte, hier, wenn ihr was Strafbares seht, immer melden. Ne? Wie kann dann jetzt auf einmal, da kann dann auf einmal der mündige Bürger entscheiden, was er melden soll oder nicht. Oh. Ja, vielen Dank für an das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, das uns geholfen hat, das juristisch einzuschätzen, wie es zu Hoffentlich unterscheiden haben ist. die das in-house erstellt, die Präsentation, und nicht noch irgendwen dafür beauftragt. BlackRock oder irgend so. Ja. Ach, guck mal da, das sind die Leute, die das Symbol der Spartaner missbrauchen. Das sehe ich mit wachsendem Unmut. Könnt ihr euch bitte ein anderes Symbol suchen, weil die Was ist das Spartaner für haben eine mit Gang? euch mal gar nichts zu tun, Identitären. Was ist das für eine Gang? Das sind die Identitären. Die identitäre Bewegung natürlich. Und hier im Verfassungsschutzbericht von, ich glaube, Hamburg, ja, Hamburg steht auch oben drüber, da war wohl ein Mitarbeiter benannt von einem AfD-Politiker, und da hieß es, dieser Mitarbeiter sei Mitglied der identitären Bewegung. Und scheinbar ist dem nicht so, dass er da Mitglied ist, sondern diese Aussage stützte sich auf eine Demo-Teilnahme. Also es ist wohl ein Fakt, dass dieser Mitarbeiter vor ein paar Jahren bei einer Demonstration von der identitären Bewegung mitgelaufen ist. Und dieses Verwaltungsgericht hat jetzt entschieden, dass das nicht ausreicht, diese Tatsache, um jetzt zu behaupten, dass dieser Mitarbeiter von der AfD, und das wirkt sich dann natürlich auf die AfD selber aus, weil man sagt ja dann wieder, Ne, das ist dann die Nähe, die da konstruiert wird und steht im Verfassungsschutzbericht, steht dann drin, dass ja da die AfD Leute beschäftigt, die bei der internen Bewegung sind und so weiter und so fort. Ne? Und ja, das haben sie jetzt hier deswegen wahrscheinlich dann auch gerichtlich prüfen lassen und die haben jetzt hier entschieden, dass dieser entsprechende Passus aus dem Verfassungsschutzbericht zu verschwinden hat. Weil man das dann halt nicht sagen kann, dass der dazugehört, nur weil er da irgendwann mal bei der Demo gewesen ist. Und kann natürlich trotzdem sein, dass er dazugehört, aber sie können es auf jeden Fall nicht mehr als Tatsache hinstellen. Ja, und hier habe ich noch mal ein Video, was ich noch gar nicht kannte, von der Strategiekonferenz der Linken, der berühmten, dabei. Und das hören wir uns jetzt mal an. Liebe Genossinnen und Genossen, es war und ist die rassistische Politik, der staatliche Rassismus und die neoliberale Politik der CDU, aber auch der SPD und in Teilen auch den Grünen, die der Entwicklung der AfD überhaupt Aufschub gegeben hat. Es ist dieser Nährboden auf der Grundlage, auf der die AfD gedeihen kann. Und unsere Aufgabe ist, Bündnisse zu schaffen, linke Bündnisse, gemeinsam mit Migrantenverbänden, mit Gewerkschaften, mit Sozialverbänden und nicht mit Halbrechten, weil gegen rechts hilft nur links und keine Bündnisse mit Halbrechten. Und liebe Genossen. Ja, da habt ihr es. Halbgaren. Klingt irgendwie so wie Halbgare oder so. Das ist ja im Endeffekt diese ganze Logik von denen. Es gibt Rechte, mit anderen Worten, wir brauchen Linke. Mit anderen Worten, wir brauchen total Linkskram. Alles, was nicht links ist, ist quasi schon rechts oder schafft rechts und macht rechts. Und wir brauchen unser Bündnis. Wir brauchen alles, muss links werden, ansonsten rechts. Also, ja, Kampf. Ja, ich habe jetzt in dem Wahlkampf auch schon mehrmals halt so die Formulierung gesehen, rechte Parteien wie CDU und FDP. Also man ist auch dabei, das weiter auszuweiten mit großem Enthusiasmus. Ja. Der Boomerang wird breiter. Oder das Hufeisen, je nachdem. Hufeisen, ja. Hufeisen, bis zur Mitte ist das Oh links. nein, jetzt haben wir auch noch Hufeisen. den hier. Jetzt sind wir ja voll nah. Ui, Schneise in der Brandmauer. Was ist das denn für ein Lobhudelei betreiben? Artikel hier. Ja, also das ist hier dieses Portal Keep It Liberal. Die haben jetzt ihr Einjähriges gefeiert, deswegen habe ich mich da mal wieder hin verirrt. Und also das wird von so ein paar FDP-nahen und FDP-Teenagern, so Anfang 20, 18 bis Anfang 20 irgendwie, die schreiben hier halt irgendwelche Beiträge. Teilweise auch ganz interessante Sachen, aber auf jeden Fall, weil die jetzt halt ein Jahr alt waren, hab ich es mir mal wieder angeschaut und was man hier halt wieder merkt, dieses ist hier allerdings vom Gastautor, also nicht von einem von dem Stammkram, aber es ist so ein bisschen bezeichnend dafür halt für das ja, die Sicht dieser Leute halt auf die Gesellschaft und was irgendwie wichtig ist und so, nach dem, was wir jetzt gerade eben gehört haben, wenn man das hier mal vergleicht damit, dieses hier ist hier geht es um Maßen und es ist halt der Standardkram, ne? Hier ist alles dabei, hier ist irgendwie dabei, ja, der Thüringer Verfassungsschutzchef, der sagt ja auch, dass der Maßen irgendwelche Chiffren benutzt und so weiter und so fort. Und Thüringer Verfassungsschutzchef ist dieser Herr, der ja auch Stiftungsratsmitglied von der Amadeo-Antonio-Stiftung ist und Thüringer Verfassungsschutzchef, mit anderen Worten, ne, von der ehemaligen SED regiertes Bundesland hat dann so jemanden da als Verfassungsschutzchef und was man hier meint, ist halt eben rechts, es ist zu nah an rechts, weil der Maaßen, der ist ja in der CDU und da grenzt sich die CDU dann nicht genug ab von rechts, weil ja, das ist ja der Maaßen da drin. Und der Thüringer Verfassungsschutzchef sagt ja auch, das geht ja nun gar nicht, was der Maaßen da alles sagt und so weiter und so fort. Na, also dieser ganze Krempel, den wir ja von öffentlich-rechtlichen Medien und so auch zu Genüge gehört haben und das ist einfach nur so ein Ding, na, wie ich gerade schon gesagt habe, man merkt ja halt eben, dass die Leute, man kann es ihnen noch nicht mal richtig vorwerfen, weil es ist einfach nicht vorhanden. Das Bewusstsein ist nicht vorhanden. Die Informationen sind nicht vorhanden. Dass diese Amadeo-Antonio-Stiftung mit der Frau Kahane, die ja selber für die hier für die Stasi Desinformationskram und linke Einschätzungen von Personen und Charakteren abgeliefert hat, als inoffizielle Mitarbeiterin, jetzt da die Vorsitzende von der Amadeus-Antonio-Stiftung ist. Und dieser Herr Kramer da vom Verfassungsschutz ist da Stiftungsrat und muss natürlich auch nicht mit allem sich da identifizieren oder so, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat Herr Maaßen schon in der Vergangenheit keinen Hehl draus gemacht, dass er es falsch findet, dass diese Amadeus-Antonio-Stiftung irgendeine öffentliche Aufgabe hier wahrnimmt in diesem Land. Eine Tatsache, die ich absolut unterschreibe und unterstütze und wo es natürlich klar ist, dass dann Leute, die Amadeus-Antonio-Stiftung für was Gutes halten, das dann halt nicht für was Gutes halten. Aber das ist natürlich solchen Leuten überhaupt nicht bewusst, die dann ihre schlauen Beiträge drüber schreiben, wo sie nur diesen Krempel runterschreiben, den sie gehört haben von diesen super schlauen Experten, die da selber halt drin verstrickt sind in diesen ganzen Kram und eigene Interessen da verfolgen. Aber das weiß man natürlich hier nicht. Man meint jetzt, man hätte hier mal wieder einen guten Beitrag geschrieben und den Leuten halt eben gezeigt, dass ja die Gefahr nur rechts lautet. Ne, die ganzen Experten da aus dem DDR-Dunstkreis, von die sagen ja auch alle, dass die Gefahr nur rechts lauert. Und die Dame da eben von der SED Expertin da vom Strategiekonferenz hat ja auch gesagt, dass ja das alles rechts ist und rechts und in rechts führt und rechts und wir müssen jetzt links werden. Und das ist halt die Lösung des Ganzen. Aber das ist den Leuten hier natürlich noch nicht aufgefallen, dass es dieses Problem gibt und dass es darauf hinausläuft. Und das sollte ihnen mal dringend mal auffallen, so langsam aber sicher. Aber ja, man rennt mal wieder über die linksliberale Blase oder wie man sie nennen mag, sozialliberale Blase, keine Ahnung, von Leuten, die es noch nicht so richtig verstanden haben. Tja. Das ist auch so ein Hitpiece praktisch, ja? Ja, aber überhaupt nicht originell. Also auf den Autor braucht man keinen Hass schieben, weil das ganze Zeug, was er da auf jeden Fall schreibt, ist alles eins zu eins das Gleiche, was der auch ja, Tagesschau.de und hier die Diekmann und die ganzen Leute, mit denen wir uns in den letzten Wochen auch schon beschäftigt haben, das ist genau das Gleiche und es kommt ja auch von dem Gleichen und da werden ja auch dieselben, wird ja sicher auch auf dasselbe berufen halt. Na, also das ist nichts Besonderes daran, ich wollte es nur halt ansprechen insofern halt, um zu sagen, dass sie es halt nicht wissen, ne? Und deswegen, die wissen es nicht besser und deswegen werden halt solche Artikel dann da irgendwie geschrieben und man meint dann irgendwie so, ja, jetzt habe ich das den Leuten ja erklärt und die denken dann selber, dass es die ganzen anderen Leute halt sind, die es nicht begriffen haben. Aber in Wahrheit wissen die halt nichts davon, die wissen nicht, wie dieser Kramer einzuordnen ist, was der dafür für eine also objektive, belegbare Nähe halt eben zur Amadeus und Hundestiftung hat, was eine wie auch immer man zu denen entsteht. Ist es ja so, dass er diese Nähe da zu denen hat und dass der Maaßen gesagt hat, dass das quasi ein Skandal ist, dass man diese Amadeus-Antonio-Stiftung da beschäftigt. Ja, das wäre schon eine kurze Info. Ja, und das sehe ich auch so. Und das sind halt Sachen, das wissen diese Leute, die diese Beiträge schreiben, für die ist das halt wirklich so. Und da kommen sie dann halt dabei raus und denken sich dann so, ja, die Gefahr ist ja nur rechts. Und das haben wir ja eben gerade gesehen, was dann die logische Konsequenz davon ist, nämlich SED, ihr braucht die SED und ne, Frau Kahane hat ja früher gerne mit der SED zusammengearbeitet und hat ja auch dieses Buch damit herausgegeben, wo sich der Hubertus Knabe damit beschäftigt hatte, diese Geschichte mit dem Geschichtslehrerverband, wo sie das da ja so hindrehen, dass ja das, was an der DDR schlecht war, ja schon irgendwie schlecht war, aber das war ja eigentlich nur eine Reaktion darauf, auf das, was die Nazis ja gemacht haben. Und das war natürlich das wirklich Schlimme. Und weil das ja so war, ne, ist ja jetzt die antifaschistische DDR, die musste dann halt so sein, ne? Und die war ja dann doch schon irgendwo gut, weil das ja antifaschistisch dann war. Und das war ja dagegen das eigentlich Böse, nur das einzige Böse. Und ne, das ist ja auch diese Logik, die wir immer da wieder sehen. Und die Logik, die da eben die Dame ja wirklich auf den Punkt gebracht hat, ne? Sondern es muss alles links sein, linkes Bündnis, linke Hegemonie. Weil alles andere ist ja dann rechts. Ja. Ja, apropos rechts und Verwaltungssprache, dagegen klagt jetzt die AfD. Das wurde ja in einigen Städten beschlossen und an die Verwaltungsmitarbeiter auch als Vorgabe runtergegeben, das eben in Gendersprech zu sprechen, zu schreiben sei, so die Kommunikation vor allem im Haus. Und dagegen klagt jetzt die AfD, weil sie der Meinung ist, dass in Verwaltung und ja in der Juristerei eine einheitliche Sprache herrschen sollte und darüber die Hoheit auch das Parlament haben sollte. Das ist wohl auch einer der wichtigen Punkte dabei, dass sie da die Macht im Prinzip darüber, wer das zu entscheiden hat, ins Parlament zurückholen möchten. Ja, mal gucken, was das Gericht dann sagt. Also ist mal ein Versuch, ne? Einiges haben sie ja bisher verloren, erklagen. Manche Sachen haben sie aber auch gewonnen. So vor Gericht und auf hoher See, ne? Ja, wo hast du jetzt das alles her? Weil in diesem Artikel hier steht das auf jeden Fall nicht so drin. Hier steht, was nur, steht da nicht so drin? Naja, irgendwas mit, dass sie es ins Parlament holen wollen oder so. Hier steht drin, dass sie das Gesetz zur Förderung der Gleichstellung der Frau. Ja, aber hier steht auch, Ziel der Klage sei es, die Zuständigkeit des Landtags wiederherstellen zu lassen. So. Okay. Also das ist ja schon, das geht ja schon in die Richtung. Ja, okay. Was ich jetzt bemerkt habe, ist, dass auf Arte in den Dokumentationen, wenn die neueren Datums sind, jetzt auch eine Sprechpause und innen gemacht wird. Da könnte ich echt durchdrehen. Ich finde halt auch, ja, das ist gerechter, ne? Solange 75% oder was der Menschen dagegen sind, den Geld abzuverlangen, um den Rundfunk zu machen, aber dann den gegen deren Überzeugung praktisch als ideologisches Vehikel zu benutzen, um diese 75% halt zu senken, finde ich mehr als fragwürdig. Da wäre vielleicht auch ein Hebel zu sagen, ihr könnt unser Geld nicht verwenden und gleichzeitig versuchen, uns zu erziehen. Also irgendwo muss ja auch mal Schluss sein. Da würde ich gerne mal einen Rechtsanwalt fragen, inwieweit man da vielleicht irgendwie einen Hebel hätte, um einfach mal ein Exempel zu statuieren. Ja, man muss dazu ja fairerweise noch sagen, dass, soweit ich das verstanden habe, der Bayerische Rundfunk war es, glaube ich, ist verboten, ne? Die das ja auch so sehen, ja. Also, dass sie da das nicht vorgeben dürfen oder so. Also, das ist zwar schon bei vielen da auf jeden Fall so, aber nicht bei allen. Und ja, das sehe ich auch absolut so. Und das ist auch eine gute Überleitung, weil jetzt kommen wir hier so ein bisschen zum Axel Springer-Part der heutigen Sendung. Da habe ich nämlich so ein paar Sachen, oder wir haben so ein paar Sachen. Und das Ministerium nicht zu wenig zu tun haben, scheinbar. Und das ist hier die Geschichte mit dem Außenministerium und den Richtlinien für Männer. Die sollen ihre Rollenbilder hinterfragen, Emotionen zulassen. Weil tun ja nicht. Ich habe auch gerade rumheulen oder was. Wieder Emotionen, wenn ich so ein Krempel hier lese, dann habe ich Emotionen, aber ich glaube nicht immer, dass ich die zulasse. Achtet auf faire Verteilung von Aufgaben, übernimmt Verantwortung in der Care-Arbeit. Seid fortschrittliche Väter, entwickelt eine gesunde Work-Family-Balance. Echo funny. Benutzt eine geschlechtergerechte Sprache. Setzt euch im Arbeitskontext für mehr Fairness ein. Und was war es noch? Positioniert euch klar gegen Sexismus. Hinterfragt euer Verhalten und handelt, wenn ihr Sexismus oder sexuelle Belästigung beobachtet. Kämpft gemeinsam für Geschlechtergerechtigkeit. Macht auf Ungleichheiten aufmerksam und bekämpft sie. Ja, was ich besonders geil daran fand, war hier unten diese Stellungnahme dann von dem Ministerium. Und auf Bildanfrage hieß es aus dem Auswärtigen Amt, dass die Gleichstellungsbeauftragte in Anführungsstrichen in Ausübung ihrer Tätigkeit weisungsfrei, Anführungsstriche oben, und somit Anführungsstriche unten in ihrer Amtsführung unabhängig, Anführungsstriche oben, sei, weswegen das Auswärtige Amt die Kampagne nicht kommentiere und auch in Anführungsstrichen keinen Einfluss auf die Inhalte der Kampagne nehme. Aufgabe des Gleichstellungsbeauftragten sei es, das Bundesgleichstellungsgesetz durchzusetzen und Beschäftigte in Anführungsstrichen vor Benachteiligungen wegen ihres Geschlechts zu schützen. Und das zeigt halt wirklich mal wieder, was sie damit halt eben erreicht haben, nämlich, dass diese Leute komplett in ihrer Ideologie freidrehen dürfen, so wie sie wollen, so wie sie das für richtig halten. Und ob das dann totaler Blödsinn ist, um den Leuten hier, das sieht schon so kindergartenmäßig hier irgendwie aus. Und irgendwie, wer seid ihr, was bildet ihr euch ein, den Leuten zu sagen, so, ja, benutzt ihr mal die folgende Sprache hier, erhöht die Sichtbarkeit von Frauen und nicht-binären Personen. Das ist ein Zeichen setzen, für die Gleichstellung hier. Und faire Verteilung von Aufgaben und so weiter und so fort. Hier, und guckt mal hier, was ihr hier arbeitet und wie ihr tut und so weiter. Das müssen wir euch ja hier erklären, ihr Dummen. Also unglaublich. Ja, aber die Annahme ist jedenfalls immer so. Das darf ja auch keiner sagen, dass das dann falsch ist oder so, weil die haben ja ihren Auftrag und ihr Auftrag ist, er zieht hier mal die Leute um und wie ihr das macht, das ist uns ja vollkommen gleich. Aber sagt nicht Kulturmarxismus, das ist total böse. Das hat ja alles seine Richtigkeit hier in Deutschland und ist alles in Ordnung und hier macht überhaupt keiner, was er will. nur einen Auftrag gekriegt hat mit, ja, hier Heil Vagina und jetzt kämpft. Gleichstellung für alle. Ja, unglaublich. Und das ist auch wieder so ein Ding, ne? Das hat niemanden gestört, aber es hat die Bild-Zeitung gestört. Oder hier in diesem Fall eine gewisse Judith Seven Spassert. Die gehört den Namen. Hat das auch irgendeinen gestört, der da angeschrieben wurde oder so von dem Amt? Was ist denn das? Haben die eine Website ausgegeben oder haben die das an die Leute gegeben? Das ist doch nicht für Leute, die angeschrieben werden. Das ist für Mitarbeiter vom Ausland. Ja, meinte ich ja, dass Mitarbeiter jetzt sowas kriegen. Wie kriegen die das? Als Webseite oder kriegen die das schriftlich? Oder was? Ausgehängt, denke ich mal. Dieses Ding. Ausgehängt, ja, unmöglich. So ja. Ja, von das dürfen die ja dann auch machen, einfach so. Das dürfen die dann einfach so machen, weil die sind ja nicht weisungsgebunden und die sollen einfach nur die Gleichstellung durchsetzen. Achtet auf die faire Verteilung von Aufgaben, ja. Was auch nie vorher so war, ne, dass sie mal irgendwas in fair oder so gemacht haben. Ja, und bei diesem ganzen Thema halt mit, ne, was ich eben schon meinte, mit Hegemonie und das ist alles überall, man hört überall das Gleiche und so und das müssen wir ja auch, weil ansonsten wird ja alles rechts und so weiter und so fort. Jetzt hat ja hier Bild-TV gestartet und da gab es hier zum Beispiel bei dieser Sendung Viertel nach acht, die sie da irgendwie haben, gab es hier eine Diskussion, hitzige Diskussion über Rente, Gendern und Comedy mit Oliver Pocher und Sophia Tomalla und Tomalla hat dann irgendwie gemeint, so, das ist irgendwie Unsinn oder so und der Pocher hat gesagt, ja, man muss sich über alles lustig machen können und so weiter und so fort. Also lauter solche Sachen, die wo es unvorstellbar ist, dass das irgendwie ja jetzt so beim Öffentlich-Rechtlichen irgendwie als Standard irgendwie kommt oder so. Bei denen wäre das sofort so, ja, wir haben ja nochmal einen Aktivisten eingeladen für seine Experten Meinung. Der Aktivist sagt, ja, die Leute leiden aber. Und deswegen hören wir natürlich auf den Experten, weil wir wollen ja nicht, dass die Leute leiden. Und deswegen bin ich sehr erfreut darüber, dass es diese Bild-TV-Geschichte gibt. Und ja, es ich habe da nur mal kurz reingeguckt, die haben halt auch irgendwie so Reality-Krempel dann da drin und so ein Zeug, wo ich überhaupt nicht die Zielgruppe für bin. Und ich bin mir auch absolut sicher, dass sie sich auch in Zukunft wieder verrennen werden in irgendwelche Scheiße, so wie mit dem Kachelmann damals. Und irgendwelche Kacke machen werden, die presserechtlich auch überhaupt nicht ethisch ist und nicht in Ordnung und so. Absolut, wird sicherlich so sein. Die werden da irgendwelche Kleinkriege auch wieder führen gegen irgendwelche Leute, Politiker, keine Ahnung wie was nicht gut ist, was nicht in Ordnung ist. Wird so sein, mit Sicherheit. Aber schon alleine die Tatsache, dass sie diesen Krempel versenden dürfen oder wollen und da einfach nur Positionen, die nicht zu dieser linken Hegemonie dazugehören, ganz normal da diskutieren wie zivilisierte Menschen. Das muss man sich mal vorstellen. Das gucke ich mir halt an und denke mir so, boah. Ja, das ist ausgerechnet bei der Bild-Zeitung, ne? Bei der Krawall. Und auch bei dieser Sache, ich habe mir ja diese ganze Geschichte da halt angeguckt, also diese Sendung halt, ne? Und auch da war so viel Zeug dabei, wo ich mir denke, hä, okay, nee. Sehe ich ein bisschen anders, was die Tomada da irgendwie gesagt hat. Und der Pocher ist jetzt auch nicht gerade irgendwie ein Philosoph oder so, ne? Aber das ist egal. Es ist alleine schon die Tatsache, dass die linke Hegemonie damit durchbrochen ist. Das ist alles. Und das ist auch alles, was man erwarten kann oder sollte oder wie auch immer. Weil es ist ja wirklich so enorm heftig, dass man bei den Öffentlich-Rechtlichen wirklich nur noch, ne, da muss man in den Maßen reden und da wird dann halt von den Linken da der Amadeus-Antonio-Mensch geholt und so weiter und man versucht halt wirklich die Sachen halt so in die eine Bahn zu bringen, ne, das merkt man halt bei diesen ganzen ja, Geschichten total. Immer, man, das muss alles in die eine Bahn gebracht werden, die halt eben in die Utopie führt und die in die gerechte Welt führt und die, ne, uns vom Klima rettet und so weiter und so fort. Das muss so sein. Ne? Und das muss wirklich so sein. Und das andere, das ist alles nur, das gefährdet das. Und das muss man klein halten, das muss man so hinframen, dass es halt irgendwie als böse klingt, dass die Menschen leiden und so weiter und so fort. Ne? Das muss alles sein. Und das hast du auf jeden Fall bei der Geschichte jetzt hier nicht. Und deswegen glaube ich wirklich, dass das ein Riesensieg ist, wirklich für unsere Gesellschaft, dieses BTV, es, ne, also, ja, ne, also, wie gesagt, kommt mir nicht in einem halben Jahr mit, ja, aber die reden hier scheiße und die machen, da ist geschenkt, mit Sicherheit, gehe ich fest von aus. Und, aber alleine halt eben die Tatsache, dass wir mit diesem Krempel wirklich diese linke Hegemonie aufbrechen, wird uns richtig, richtig viel bringen. Also, ich hoffe, das ist euch wirklich bewusst, was das, wie gut das ist. Ich finde es wirklich großartig. Also, und man kann auch meinen, die Leute gucken ja auch kaum noch Fernsehen sowieso und so weiter und so fort. Ist auch alles richtig crappy, gibt es auch im Internet keinen Plan und so weiter. Ne? Also, ja. Ich finde es gut. Ja, aber halt Tomalla und Pocher, ich hoffe, da bessert sich irgendwie ein bisschen das Niveau noch, weil also ja. Mir wäre es lieber, da würden halt Leute... Ja, mir wäre so einiges lieber. Ne? Also mir wäre auch lieber, die würden sich in Arne Hoffmann da hinsetzen und den mal erzählen. Ja, das lassen. Problem ist halt, dass viele Mainstreamer da wahrscheinlich Berührungsängste haben ja. werden. Ja, ja, ja, ist, und dann ist wahr. Wollen wir mal ist sehen, da ist wieder ein Toleranzmesser da dafür. Klar. Wie tolerant ist unsere Gesellschaft denn wirklich, wenn wir sehen... wie Leute fertig gemacht werden, weil sie halt dahin gegangen sind zu irgendeiner Sendung. Da was ist noch Luft nach oben. Da ist noch viel, viel Luft nach oben. Im Moment ist es auf jeden Fall auch so. Ich wünschte, sie würden halt auch mal so ein paar amerikanische Leute dann einladen und mit denen so Sendungen machen wie Peterson oder Weinstein oder so. Einfach um auch mal zu zeigen, wie weit das da schon fortgeschritten ist. Ja, also ja. Und was noch auf uns zukommen wird, wenn wir das weiter zulassen. Traue ich denen auf jeden Fall durchaus zu, weil das ist nämlich eine gute Überleitung auf jeden Fall zum nächsten Thema, was auch wieder mit Axel Springer zu tun hat. Und das ist hier ein Artikel von James Kirschick. Und der schreibt hier über den Pro-Israel King of German Media und Politico. Weil Axel Springer hat sich ja jetzt bei Politico eingekauft. Und der James Kirschick feiert das hier und zwar mit der Begründung, dass er den Herrn Döpfner für geeignet hält, diesen ganzen woken Krempel aus dem Publishing rauszukriegen. Und das macht er halt eben daran fest, wie der Döpfner sich verhalten hat bei dieser Israel-Palästina-Geschichte. Und dass er halt eben gesagt hat, beflaggen uns hier irgendwie mit der Israel-Fahne und es haben sich Leute drüber aufgeregt und er hat gesagt, naja, könnt ihr euch drüber aufregen, aber wir machen das halt und wenn euch das stört, dann geht halt woanders schreiben. Und das vergleicht er hier halt mit diesen ganzen Beispielen, die er alle auch auflistet. Das ist auch ein guter Artikel, um sich nochmal diese ganzen Beispiele alle vor Augen zu führen. Im Publishing-Gewerbe, wo halt eben die Chefs eigentlich halt eingeknickt sind, komplett eingeknickt sind vor dem Fußvolk, weil die halt auch wieder mit dieser, und das bringt er hier halt auch, zwar nicht mit meinen Worten, aber es, sinngemäß ist es halt mit, wir leiden. Wir leiden alle. Das leidet, das ist Schaden, ne? Wenn ihr jetzt irgendwie einen Artikel, hier gibt es ein Beispiel irgendwie von, ich glaube, das war sogar auch von Politico oder so, die wollten nämlich da auch irgendwie eine Gewerkschaft gründen und auch diese Gewerkschaft wollten sie gründen wegen, nicht wegen irgendwie arbeitsrechtlichen Dingen oder so, sondern wegen wir wollen hier aber mitbestimmen, wer jetzt hier schreiben darf und in welche Richtung wir hier gehen und ob wir jetzt hier irgendwie, und da haben sie sich dann aufgeregt über Ben Shapiro, dass der irgendwie mal für einen Tag irgendwas kurieren durfte oder so. Weil das geht ja nicht. Weil der ist ja Ben Shapiro und ja, die Menschen leiden unter Ben Shapiro. Na, und das ist dieses Ding. Und davon versprechen sie sich jetzt halt, dass der Döpfner da halt dran festhält und dann sagt so, nee, dieses Ding mit von wegen hier irgendwie, jeder darf sich jetzt hier irgendwie beschweren, dass ja da irgendwelche Leute dann drunter leiden, unter den Leuten, die wir hier schreiben lassen oder und was die dann für Ideen schreiben oder so, das kommt hier nicht in die Tüte und wir machen das einfach. Und das erhofft sich halt der Herr Kirschig davon, dass das jetzt Einzug erhält. Das muss ich mal vorstellen. Da sind jetzt die Amerikaner, die sich darüber freuen, dass ein Deutscher ein Medienunternehmen übernimmt und die versprechen sich davon Vorteile für die Redefreiheit. Das ist die Clownswelt, in der wir uns jetzt mittlerweile befinden. Oh Mann, ey. Das wäre auf jeden Fall auch ein Witz, auf jeden Fall der Geschichte. Wenn sich das wirklich so auswirkt, ja, wie das hier der Herr Kirschig erwartet. Also, wäre geil auf jeden Fall. Also, ja, interessante Einschätzung, ja. Wenn sich das wirklich, das Blatt dadurch wendet jetzt. Ja, und die Frau Attermann war nicht so glücklich über BildTV. Und sie hat hier wohl gesagt, Fremdscham hat bald einen neuen Namen, Doppelpunkt. BildTV. Das kommentiert Ferda Attermann, den neuen Sender von Bild im linearen Fernsehen. In Anführungsstrichen mit BildTV bekommt Deutschland also seinen ersten Aktivistenkanal mit kostenloser ideologischer Stahlhelmhetze. Stahlhelmhetze. Ich hör die Stiefel schon auf dem harten Kopfsteinpflaster. Also nochmal für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, der Stahlhelm war praktisch der Vorläufer der Nazis. Ja, also die knallhart rechte Fraktion in der Weimarer Republik. Das muss man sich mal vorstellen. Da kommt jemand aus dem Ausland hierher und will uns dann mit Metaphern über die deutsche Geschichte belehren, was ideologische Stahlhelmhetze ist. Was ist denn dann ARD und ZDF und ZDF? Nee, was ist Böhmermann? Kraft da, ne? Eine schwarze Kamera, ne? Wie heißt das? Schwarze Kanal, ja. Ganz genau, ja. Karl Eduard von Attermann. Ackermann. Ja, ja, aber krass. Nicht das letzte Mal, dass wir böse Sachen von ihr hören werden heute. Ja, und das ist vor allen Dingen auch keine üble Nachrede oder so. Ne? Das ist kein nicht selber. Stahlhelm ist ja auch nicht, das ist doch witzig gemeint. Und vor allen Dingen, ja, bei BildTV sitzen Aktivisten, ne? die sich einen Pocher dahin holen, der dann irgendwie sagen kann, man soll Witze machen. Das sind die Aktivisten, ja. Aber ihr mit eurem eine Welt und Islam ist kein Problem und so weiter, das ist gar kein Aktivisten, ne? Null. Restling, Aktivismus. Restle, Gensing, Ohanwe, alles gar keine Aktivisten. Ne. Ja, aber muss fairerweise nochmal sagen, das hatten wir damals auch bei uns in der Sendung, als der Diekmann noch Chef vom Bild war, da hat er ja selber mal sich als Aktivist bezeichnet. Und das war ja in diesem, ich glaube, das war von Zapp auch oder so, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall haben sie da dann, und da hat er ja auch gemeint, dass er auch dieses Ding falsch fände, von wegen, man macht sich nicht mit einer guten Sache gemein. Und das haben wir ja damals auch auf jeden Fall kritisiert und ja, werde ich auch in Zukunft kritisieren, wenn die da irgendwie wieder ausscheren. Also ich habe da keinen, ne, also ne, bitte nicht falsch verstehen, es geht jetzt nicht darum, dass ja, dass man jetzt einfach blind dann irgendwie seine neuen Champions, die man irgendwie hat, dann irgendwie geil findet oder so und die dann alle abfeiern muss. Aber ja, ich verspreche mir halt aus den genannten Gründen wirklich einiges davon und das wird dann die Zeit zeigen, ob das sich dann so ergibt. Ja, und dann gab es hier noch ein bisschen Zoff mit einem Redakteur von der Frankfurter Allgemeinen, der hat hier einen Artikel über das Buch von der Judith Bassert geschrieben und sie schreibt hier, ich schreibe ein Buch darüber, dass Zeitungen bei dem Thema Vogue Zitate aus dem Zusammenhang reißen und Menschen in die rechte Ecke stellen, Reaktionen, Zeitung reißen Zitate aus dem Zusammenhang und stellen das Buch in die rechte Ecke und schreiben meinen Namen in jedem Absatz falsch. Und ja, was hatten wir da jetzt alles da drin? Also zum einen geht es um diesen Blue-Eyed-Workshop, den sie da ja beschreibt. Da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Und das wird ja alles verharmlost, so nach dem Motto, ja, das war da ja dann halt so ein Ding irgendwie. Da gab es halt eine Dokumentation drüber und das wird jetzt hier irgendwie skandalisiert oder so. Naja, also wenn ich das sehe, wie die Leute da irgendwie am Rumpflennen sind oder so, dann finde ich das also nicht so harmlos irgendwie. Aber da sind wir halt mittlerweile. Das ist ja alles richtig und wichtig und so. Und wir brauchen rassische, ne, die Leute müssen rassisches Bewusstsein entwickeln. So, ne? Also da steht jetzt hier nicht drin, aber das ist ja Sinn und Zweck von diesem Workshop. Und das ist aber überhaupt kein Problem, oder was, wenn die Leute ein rassisches Bewusstsein haben. Und das kann ja auch nicht passieren, dass dann irgendwelche anderen Leute um die Ecke kommen und sagen so, ja, hier, du hast ja jetzt so ein wunderbares rassisches Bewusstsein hier, du weißer Mann. Ich bin hier der Olaf und wollte dir sagen, dein rassisches Bewusstsein ist gut und richtig, weil die ganzen Leute hier sind alle böse und die wollen dir was Schlechtes und jetzt schließ dich meiner Gruppe an. Wir haben auch ein rassisches Bewusstsein und wir machen jetzt ja auch unseren rassischen weißen Krempel. Ja. Aber das ist alles kein Problem. Und dann geht es hier auch noch um die Geschichte mit, das hatten wir auch bei den Weltraumaffen, diese Cancel Culture-Diskussion, das hat sie ja in ihrem Buch ja auch verwurstet. Damals diesen unglaublichen Beitrag von Zoom, war das glaube ich, vom ZDF, wo sie da den Gunnar Kaiser hatten und diese Aktivistin und die dann da auch irgendwie nur so meinte, so ja, die Rowling, die muss halt weg und man sollte irgendwie so 3 Strikes haben und wenn man dann 3-mal irgendwie Scheiße gebaut hat, dann ist man aber auch weg und so weiter und so fort. Und ja, das halt auch nur so dargestellt wurde, so ja, der Kaiser sagt halt irgendwas, aber die andere sagt dann so, was ja uns in die gerechtere Welt führt halt, ne? Und das soll jetzt auch total harmlos gewesen sein und da braucht man sich nicht weiter zu beschäftigen und das ist halt nicht richtig. Und dann wirft er ihr noch vor, dass sie ja manche Sachen nicht richtig verstanden hat und das waren dann so Sachen wie, dass ja der, oder nicht richtig dargestellt hat, dass der Hank Azaria, hier der Sprecher von APU, dass der ja nicht entlassen worden wäre, sondern dass er ja selber gesagt hat, dass er den APU nicht mehr sprechen will. Und das ist richtig. Also, es ist schon richtig, dass er nicht entlassen wurde und in dem Buch stand es schon so drin, dass man es so verstehen kann, dass er entlassen wurde, bin ich auch so ein bisschen drüber gestolpert. Aber ich sag mal so, im Endeffekt, das, was daran kritisiert wird, ist ja, dass es halt den APU nicht mehr geben darf. Und ob man das jetzt verstanden hat, dass der Azaria auch noch andere Rollen spricht oder so, was tut das zur Sache? Das ist doch wirklich scheißegal. Es geht doch um diese APU-Rolle. Ja, und dass sie ihn da nicht rausgeworfen haben, sondern er das selber. Ja, aber ist ja nicht morgens aufgewacht und hat sich gedacht so, ja, ich glaube, ich sollte den APU nicht mehr spielen, sondern da ist ja jahrelang haben sich ja, da etliche Leute drüber aufgeregt und da die ganze Zeit immer für getrommelt und so weiter und so fort und den da angemeckert und dass wenn er dann irgendwann sagt so, ja okay, dann mache ich das jetzt nicht mehr, dann soll das aber nicht problematisch sein, oder was? I really don't understand the problem. Dann war das total freiwillig, genau. Ja, genau. Und die nächste Geschichte ist dann, also sie hatte das halt auch nochmal dann gegenübergestellt, also Sachen, die sie gesagt hat und was in dem Artikel stand. Und hier der, ich glaube, das ist der Feuilleton-Chef da von der FAZ oder so, schreibt hier, das ist wirklich fahrhaft. Jede einzelne der von der Autorin dokumentierten Stellen zeigt, dass sie von dem Herrn, der den Artikel geschrieben hat, korrekt wiedergegeben und richtig verstanden wurde. Nee, würde ich nicht sagen, Herr Barnas. Weil was da nämlich auch noch war diese Geschichte mit James Bond, wo Judith geschrieben hat, dass James Bond jetzt von dieser Lashana Lynch oder wie sie heißt, gespielt wird. Und das ist natürlich genau genommen, wenn man es jetzt wörtlich nimmt, nicht der Fall. Sie spielt natürlich nicht James Bond als Charakter, der James Bond heißt. Aber worauf es ja ankommt, was ja quasi diese Diskussion da ist und was ja das auch im Zusammenhang in dem Buch auch ganz klar zeigt. Es geht ja um die Tatsache, dass man diesen Charakter, der dahinter steht, der ja halt James Bond heißt, aber es geht ja um den Charakter und diese Bezeichnung 007 und quasi der Geheimagent halt irgendwie, dass man dieses Ding halt eben an die Frau dann gegeben hat. Und dass das dann halt in diesem Film, den wir natürlich jetzt alle noch nicht gesehen haben, aber es ist halt schon so, wenn man diese Muster erkennt, wenn man sieht, was so alles passiert. Ne, ich habe hier nochmal diese Szene nur aus dem Trailer, mal ohne Ton, wo er dann hier irgendwie da erscheint beim MI6 oder was das da ist, an der Rezeption und da halt eben nicht erkannt wird. Das ist ja dieses Ding, das hat man genauso auch gesehen bei Picard, ne, hier in dieser Serie mit Star Trek, wo ja auch der diese Figur von Jean-Luc Picard, die in diesem Universum von Star Trek halt wirklich jedem bekannt sein müsste, nach dem, was da alles passiert ist, dann da auch irgendwie bei der Sternflotte halt bei seinem alten Arbeitgeber da auftaucht und auch nicht erkannt wird an der Rezeption. Und das ist halt wirklich mittlerweile, das ist so ein Ding, das ist Dekonstruktion halt, ne, von diesen Charakteren. Du hast da irgendwie einen Mann mit Erfahrung, mit Gravitas, mit Leistungen aus der Vergangenheit und so, ne, etablierter Charakter. Und den muss man jetzt halt runterbringen, den muss man jetzt halt reduzieren, der muss jetzt halt Nebendarsteller werden in seiner eigenen Geschichte. Und das ist genau das, was die Leute jetzt halt auch erwarten bei dieser Geschichte jetzt hier und wo ich auch Geld drauf wetten würde, dass es genauso da auch wieder läuft. Ne? Klar, wir wissen es nicht zu 100%, aber nach all diesen Sachen, die jetzt im Moment, das ist ja wirklich 0815 dieser Dekonstruktion, jetziges Jahr, wie man halt irgendwelche Geschichten schreibt. Du hast da diesen Mann und der ist natürlich jetzt hier sehr sexuell anziehend, hat viel mit Frauen, der ist sehr maskulin, und den müssen wir jetzt runterziehen, den müssen wir jetzt zeigen, dass er halt eben überhaupt nichts kann und überhaupt nichts weiß und eigentlich nur ein Heini ist, der sich dabei entschuldigen sollte für seine Anspruchshaltung und sein ganzes, und das macht ja hier der Picard in der Serie wohl auch alle Nase lang. Und das werden sie sicherlich mit einem James Bond auch wieder machen. Der wird dann halt wieder zeigen, dass er halt da irgendwie nur meint, dass er irgendwas wüsste und so. Und die Frauen werden der Schlüssel zu allem sein, die ihm dann wieder zeigen und was da wirklich irgendwie los ist und so. Weil das ist genau die Dekonstruktion, wie du sagst, von James Bond hat meiner Meinung nach aber schon in vorigen Filmen stattgefunden und hat sie immer weiter verstärkt und jetzt wird er halt ersetzt. Ja. In anderen Filmen, wie bei Star Wars, Let the Past Die. Ne? Ja, genau. Ja, Star Wars ist auch ein gutes Beispiel, ne, was sie mit Luke Skywalker gemacht haben, da halt auf seine scheiß Insel gepackt und ihn als resignierten, ich habe alles verkehrt gemacht, ich bin gescheitert, lasst mich in Ruhe, ich bin hier, um zu sterben und dann... Ne, vorher auch Leia und Han, ne? Han, totaler Versager, hat die Ehe ruiniert, ist abgehauen. Klar, genau. Logisch. Der nächste Mann, den man dekonstruieren muss, genau. Oder auch total auf der Stelle Leute getreten. Euch schon alle auf Indiana Jones 5? Ist auch von Phoebe Waller-Bridge, soweit ich weiß, ne? Ja, okay, die 5 war ja auch schon dekonstruiert. Ist das wieder mit Shia LaBeouf? Ich glaube, das... You will not divide us. Ja, aber ich würde sagen, do it. Just do it. Ja, na, also klar, wenn man das wörtlich nimmt, dann ist es verkehrt. Aber das ist halt auch, und das ist halt auch Journalismus 1, nur nach 15 heutzutage halt, ne? Ich will da irgendwas kritisieren, was suche ich mir? Ich pick mir irgendwelche Sachen raus. Und das ist genau das, was sie da halt gemacht haben. Und dann stellen sie sich dumm und sagen so, die Judith hat aber gesagt, die spielt James Bond. Aber die spielt ja gar nicht James Bond. Die spielt ja nur 007 Charakter, 9 Charakter. Ja, Moment mal, das zeigt aber auch wieder, wie wenig diese Leute im Thema drin sind. Ja. Weil dann, wenn sie im Thema drin wären, wüssten sie nämlich, dass es seit Jahren Diskussionen darüber gibt, ob James Bond eine echte Person. Ja, oder wie unehrlich sie damit solchen Sachen umgehen. Oder eine Deckidentität. Und dass diese Deckidentität halt von Sean Connerys James Bond auf Roger Moores James Bond, auf Timothy Daltons James Bond, auf Pierce Brosnans James Bond und von da aus zu Daniel Craig gewandert sind. Das ist auch. Ja, das ist wie bei der allein deswegen ist diese Diskussion, um daran jemanden aufzuhängen, halt nicht die richtige Konstruktion. Ja. Ja, eben. Ja, es ist, das ja, ist halt eine komische Form der Weiterentwicklung, ne, was, was so eine Geschichten angeht. Weißt du, bei der Frau Baerbock sagen alle, das ist ein fieser Angriff, das ist frauenfeindlich, das ist irgendwas. Aber hier werden viel kleinere Brötchen gebacken und die werden noch mit Nachdruck von Herrn Barners hier mit seinem Tweet irgendwie noch, ich schreibe ihr noch Salz in die Wunde. Die wird schon merken. Mundtot machen. Schon mal von gehört, Herr Barners, Sie haben deutlich mehr Macht als ich. Die Menschen leiden. Ja, tun sie was. Die Frau Seven Spaß hat, leidet vielleicht. Die weint sich die Augen aus, weil der große Patrick Barners. In seinem Salz, wenn er Salz streut. Ne? Genau, ne? Das ist halt das Ding. Und ach ja, was er auch noch vorgeworfen hat, der Autor, der Judith vorgeworfen hat, ist, dass sie so viel sagt, natürlich. Und dann sagt natürlich, ist dies schlecht für die Leute und ist das schlecht für die Migranten und ist das schlecht für die Frauen und so weiter und so fort. Natürlich, natürlich, natürlich, natürlich. Na, und das ist auch wieder so ein Ding. Ja, also wenn ich das so lese, denke ich mir halt auch so, ja, immer diese ganzen Einschränkungen und so, weil es kommt ja dann halt auch, ich weiß halt schon genau, die Leute werden dann halt kommen und sagen so, ja, aber du sagst doch selber, es ist so schlimm und ne, die Menschen leiden doch und dann wissen wir doch jetzt, deswegen ist das so alles richtig, was wir machen. Aber das andere, das umgekehrte Kehrseite der Medaille ist natürlich, wenn sie das nicht machen würde, wenn sie das nicht betonen würde, dann würden die Leute halt kommen und sagen, ja, du hast das ja noch nicht mal ein Wort da verloren darüber, dass die Leute doch leiden und dass es denen doch auch schlecht geht und dass sie doch auch legitime Gründe haben und so weiter und so fort. Ne? Also dann würden sie es halt in die Richtung umdrehen und dann wäre das halt genauso falsch. Ne? Und ja, also das ist halt eine Sache, bei der man einfach nicht gewinnen kann. Und das ist ja auch der Grund, warum sie diese Sachen dann sich da halt rauspicken, ne? Um das dann halt so, so wieder rüberzubringen. Und das gibt es einfach keinen perfekten Weg. Und das ist ja auch so ein Ding, womit wir hier so ein bisschen Probleme haben, was man uns ja auch schon häufiger vorgeworfen hat, ne, bei irgendwelchen Sachen dann. Ja, du sagst aber nicht, dass die Nazis auch Kulturmarxismus sagen, du sagst aber nicht, dass die Springer auch Scheiße macht und so. Deswegen habe ich das auch heute nochmal wieder gesagt, ne? Oder auch noch solche Dinge. Es ist halt so, da ist man den ganzen Tag beschäftigt, man kann alles irgendwo einschränken. Natürlich, es gibt halt keine Helden, es ist halt nicht alles perfekt. Ne, und das erwartet ja auch niemand, aber irgendwelche Utopisten, ne, die da losrennen, so, die sind ja, deren Position ist das ja irgendwie, dass wir alles wissen können und alles entscheiden können und einfach nur entscheiden müssen und dann hören die Leute auf zu leiden und dann ist endlich alles gut und so weiter und so fort. Ach, ne? Aber wenn es genau den Problem wird man denen in so einem Text irgendwie abgewinnen können und drauf umgehauen. Also für mich ist das so ein Hit-Piece, das ziemlich typisch ist für die FAZ. Deswegen hatte ich die auch schon länger aus meiner Wahrnehmung gestrichen, ehrlich gesagt. FAZ. FAZ-Dicke. Ja, irgend sowas hat er darunter auch verlinkt. So nach dem Motto, ja, wir haben ja einen Punkt getroffen, weil die ganzen, guck mal, wer das jetzt irgendwie hier schlecht findet, was wir hier geschrieben haben. Das sind ja wieder nur irgendwie Corona-Leugner oder keine Ahnung wie was. Nazis, ja. Sag's doch, wie es ist. Nazis. Ich nehme das viel breiter. Für mich ist das halt bezeichnend für diesen ganzen Journalismus in dieser Ecke, die diesen Vogue-Kram halt eben gut finden. Die machen das ja pausenlos. So. Die arbeiten ja ständig auch beim Maßen und bei den ganzen Sachen arbeiten die ja immer mit diesem wissentlichen Falschverstehen, wissentlichen Verkürzen von den Sachen, hochhangeln an Kleinigkeiten, so wie sie ja zum Nur gesagt haben. Ja, der Nur hat ja gesagt, dass das Buch von der Hastas in Amerika ein Bestseller ist. Der Nur hat gesagt, das wäre ein Bestseller. Und das ist ja gar kein Bestseller. Mit anderen Worten, der redet ja nur Blödsinn. Und damit wischst du dann die ganze Kritik von den inhaltlichen Dingen von dem Buch halt eben weg. Und der Grund, warum der Nur das gesagt hat, dass das ein Bestseller ist, ist, weil das genau dieselbe Scheiße ist, die in anderen Büchern steht, die in Amerika ein Bestseller sind. Und deswegen hat er das verwechselt. Ne? Also es ist noch nicht mal komplett verkehrt. Es ist halt nur, ja, wenn man es genau nimmt, ist es falsch. Das stimmt. Aber die Kritik, die sich dahinter steckt, das eigentliche Fleisch, was an diesem Argument dran ist, das ist halt trotzdem valide. Genauso wie das auch valide ist, die Sache mit James Bond. Genauso wie das auch valide ist, das Fleisch, ja, das was da dran typisch, ist an der Sache mit dem Hank Azaria und diesen Geschichten. Das ist halt eben das Ding. Und so streitet man sich über Definitionen oder sowas. Ne? Mhm. Genau, es ist nur Kleinkram. Es ist genauso wie, ja, ne, du hast irgendwie eine Kritik an dieser und jener Sache, was die Leute gesagt haben, aber das ist ja eine Feministin, mit anderen Worten, du hast nur die Feministin, weil sie Feministin ist, weil sie eine Frau ist, bla bla bla bla bla bla bla. Das ist dieser ganze Kram, wie diese Leute irgendwelche Argumentationen aufbauen. Und ja, hier nochmal was zum Thema Hegemonie, ne, und was die Leute irgendwie meinen und wie schlecht unsere Gesellschaft ist, das ist mir hier reingespült worden in die Timeline. Das ist Werbung von Facebook. Das ist Facebook, was Werbung für sich selber macht. Und hier entscheidet sich Facebook, Werbung für sich selber zu machen mit einer queeren Buchautorin und ihrer Erfahrung, dass sie ja beim CSD war und da waren Fußballfans und die Fußballfans hatten kein Problem mit ihrem Quersein. Und, aber sie jubelten uns zu, schreibt sie hier. Und sagt, heute habe ich blaue Haare und schreibe Bücher über queere Sexszenen und verkaufe sie. Früher hätte ich mich nicht getraut und so weiter und so fort und so weiter. Na, und wo ich mir nur wieder so denke, ja, das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Das ist wirklich die Gesellschaft, in der wir leben. Und diese ganze Scheiße, die ihr von früh bis spät immer behauptet, dass die Leute alle leiden und das sei so, oh, die Leute hassen sie und bla und blub und so weiter und so fort. Na, und es ist doch, in Wahrheit ist es doch so, dass selbst diese Leute, von denen ihr alle denkt, dass sie so schlimm sind und dass sie euch nur auf euch runterschauen, euch hassen und so weiter und so fort, die euch trotzdem dann irgendwie abfeiern, wenn ihr euer Leben lebt und überhaupt gar nicht wissen, dass ihr selber, wenn ihr das umgekehrt wäret und ihr das entscheiden dürftet, ob die Fußballfans kein Fußballfans sind, also dass ihr dann sagt, oh mein Gott, sowas, das ist ja alles hier männliche Toxigkeit und das muss weg und damit die Gesellschaft auch schlecht wird und so weiter und so fort. Na, also wenn es umgedreht wäre, in umgedrehten Zeichen, da wärt ihr da nicht so cool. Da würdet ihr es nicht so sehen, aber die Leute sehen das so, die, sind, die finden euch prima und denken das nur, dass ihr da nur euer Leben lebt und alle glücklich sein sollen und so weiter und so fort. Ne? Und parallel machen wir aber das komplette Gegenteil und denken halt eben irgendwie, alle sind gegen uns und wir müssen jetzt hier irgendwie den Großkampf in allen politischen Ebenen, gesellschaftlichen Ebenen führen, um Anerkennung, obwohl die Leute uns schon lange anerkennen. Und selbst wenn sie, wenn irgendwie Leute dann dabei sind, die mal auf euch runterschauen, irgendwie meinen, dass ihr da Quatsch geht, das geht jedem so. Es gibt tausende von Leuten, die finden das cool, wenn ihr vor der Kneipe steht und eine raucht. Und es gibt tausende von Leuten, die finden das scheiße, wenn ihr vor der Kneipe steht und eine raucht. Es gibt tausende von Leuten, die finden das cool, wenn ihr gerne Bier trinkt. Es gibt tausende von Leuten, die finden das scheiße, wenn ihr gerne Bier trinkt. Und es gibt tausende von Leuten, die finden das cool, wenn ihr euch gerne Fußball anguckt. Es gibt tausende von Leuten, die finden das scheiße, wenn ihr euch gerne Fußball anguckt. Und das ist einfach nur das Leben und das wird sich niemals ändern und das wird immer so sein. Und da müssen wir einfach mit klarkommen mit dieser Gesellschaft und dann nochmal ein bisschen freundlich zu uns sein und den anderen Leuten dann einfach mal machen lassen, wenn es einfach so geht und so weiter und so fort. Also wirklich, chill out, will ich damit nur sagen. So. Ja, freundlich bleiben ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Ja, hier, das sind Bilder vom CSD in Glasgow und dieser Mann, der hier in Schwarz von den anderen umringt wird. Vielleicht machst du mal Ton an. Dann wird das vielleicht etwas klarer. Also das geht um den Typ in der Mitte, der jetzt, wo nur der Kopf zu sehen ist. Ja, der Mann musste offensichtlich dann den Ort des Geschehens verlassen unter Mithilfe der Polizei. Ich weiß nicht, ob das Polizeischutz war oder ob es eher so, bitte verlassen Sie diesen Ort. Es sah mir eher nach Letzterem aus. Was glaubt ihr, was er gemacht hat? Ich meine, das ist der CSD. Wahrscheinlich hat er irgendwelche homophoben Parolen gerufen, oder? Was ist eure Vermutung? Er hatte ein dunkles T-Shirt an. Das T-Shirt ist ein guter Punkt. Da stand was drauf auf dem T-Shirt. Wahrscheinlich Frauen sind Frauen. Fast. Er hat gesagt, da steht drauf, ich bin homosexuell und ich fühle mich zu Geschlechtsteilen hingezogen und nicht zu Identitäten. Das ist ein Hassverbrechen, würde ich sagen. Das ist ein Hassverbrechen. Da kann man auch schon mal von einem wütenden Mob aus Regenbogenkindern von Christopher Street Day weggebrüllt werden. Zumindest in Glasgow. Wir sind die Guten, oder? Wir sind. Are we the bad guys? Ganz kurz. I mean, we wear rainbow badges. We can't be the bad guys. Ideologen, das sind immer die anderen von Margarete Stokowski. Worin sie sich lange und breit mit dem Wort Ideologie auseinandersetzt, weil es der Herr Laschet ist. Ja, ja. Ich fühlte mich ein wenig angesprochen, weil ich glaube, wir nutzen Ideologie in einer ähnlichen Weise wie Laschet. Laschet redet gern von Ideologie, wenn er linke Ideen meint. Dabei sind doch alle Diskussionen, alle aktuellen Diskussionen über Pandemie, über Klima oder Migrationspolitik ideologisch geprägt. Nein, wirklich alle Diskussionen sind in irgendeiner Form ideologisch geprägt. Und sie sagt auch, sie hat eigentlich in einem Punkt recht. Sie sagt, vielleicht sollte man für das, was man da meint, einen präziseren Begriff finden. Sie schlägt Dogmatismus vor, was ich gar nicht mal so falsch finde. Da würde ich vielleicht von dogmatischen Ideologien reden. Ist vielleicht klarer. Weißt du, sie hat schon recht, also Ideologie verwässert das Ganze vielleicht ein bisschen zu sehr. Wie seht ihr das? Ist Ideologie das richtige Wort, wenn man zum Beispiel halt über Gender-Mainstreaming spricht? Oder? Ja, schon, oder nicht? Ja, aber wir folgen ja auch einer gewissen Ideologie. Also wir sagen ja zum Beispiel Freiheit, Kunstfreiheit, Äußerungsfreiheit etc. Diskussion. Ist ja auch eine gewisse Form von der Ideologie. Also Diskussionen sind denn mit Ideologie schon mal überlagert oder so. Wie soll man sagen? Ja, aber dann wäre das Wort ja irgendwie leer. Dann wäre das, wie wir es, dann wäre es vielleicht wirklich richtig von dogmatischen Ideologien geprägt. Ich weiß es nicht. Also fand ich ausnahmsweise mal einen interessanten Ansatz von Margarete, den Artikel nicht, aber die Idee hat in meinem Kopf ein wenig Bewegung gebracht. Und das ist mehr, als man von Margarete sonst behaupten kann. Also bei Pandemiediskussionen wüsste ich jetzt nicht, wie das ideologisch geprägt ist. Okay, ich meine, irgendwelche Leute, die sagen, oder so spezielle, die, oder ja, richtig. Es gibt die Impfideologie und die Nicht-Impfideologie. Ja, das halte ich aber nicht für irgendwelche Ideologien. Das ist ja, das ist was anderes. Ja, deswegen ist das Wort so unscharf. Klima sehe ich das auch nicht unbedingt, aber. Naja, müssen wir uns vielleicht nochmal die Definition angucken, aber. Zizek intensifies, schreibt er. Eher Sozialdiskussionen, gesellschaftliche Diskussionen sind eher. I think not Marx, right? In his essay on workers' rights, did not he write that ideology is more like a sublime idea? Not really. What? Yes, Slavoj. Tschüss. Tschüss, Margarete. Krass, ey. Ja, Lia Ayali hat einen Afghanen mal ein bisschen twittern lassen über aktuelle Ereignisse in Afghanistan. Und zwar war das dieser Herr Nabat Faiz. Und der hat ja mal die Seran Artis als Shaitan Artis bezeichnet, also als Satan Artis. Und über Ahmad Mansur richtet er sich natürlich auch auf, also liberale Muslime, die für Leben in Freiheit in Deutschland sind und gegen Islamismus sind auf jeden Fall für diesen Herrn hier Satan und böse. Ja, ich glaube, ich habe von unseren ersten Tweets gesehen. Da ging es darum, dass angeblich die Afghanen die Taliban wieder zurückgeschlagen hätten aus Kabul. Also, das habe ich dann aber nicht weiter verfolgt, ehrlich gesagt. Und diese Geschichte hier ist so ein bisschen viral gegangen. Das ist ja dieses Bild von der Reporterin, die hier so ganz normal vor der Kamera sitzt und dann nach der Machtergreifung von den Taliban quasi nur noch mit freiem Gesicht. Vorsichtsmaßnahme, ja. Oh mein Gott. Und der Tweet hier ist von der Dame selber, die da abgewählt ist, das ist die Clarissa Ward. Und die schreibt, das Meme ist inaccurate. Das obere Foto wurde in einem Private Compound, also irgendwo auf einem Privatgrundstück, aufgenommen. Und das untere ist auf den Straßen von Taliban hält Kabul. Ja, also den Taliban kontrollierten Kabul. Und ich habe immer ein Kopftuch getragen, als ich auf den Straßen von Kabul war. Auch früher schon. Aber allerdings nicht mit dem Haar komplett bedeckt und dieser Mütze oder was das da ist. Aber ja. So there's a difference, but not quite the stark, sagt die Dame. Also. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also tut mir leid, also das, was die Leute aus diesem Meme rausziehen, das ist aber schon das, was man da rauszieht. Außerdem war das auch noch diese berühmte Sache von der, das ist halt auch, wurde auch viel zitiert, dass sie in diesem Straßeninterview oder in diesem Straßenbeitrag, den sie da gemacht hat bei CNN, da dann gesagt hat, oh, sie rufen Tod Amerika, aber sie scheinen freundlich. Es ist bizarr, hat sie irgendwie gesagt. Und das war auch wieder ein Ding. Du weißt noch, großenteils friedliche Proteste in Kabul. Hm. Genau, also. Aber das Kleidungsstück ist ja wirklich ausgesprochen unsexy, ne, muss man mal sagen. Ja, aber ich meine, man darf halt auch nicht übersehen, dass das die einzige Art und Weise ist, wie eine Reporterin in Afghanistan auch schon vor der Taliban. Ja, und also, dann gibt es auch da nicht so rausgehen. In diesem Video halt auch noch dieses Ding, wo sie ihr dann sagen, sie soll beiseite treten, obwohl sie ja so ganz verschüchtert da irgendwie auf den Bordstein dann da irgendwie geht. Und dann das auch noch so kommentiert mit, ja, jetzt sagt bei mir, ich soll weggehen. Und dann denke ich mir auch wieder so, ja, ne, also hier heißt es von vegan, hier wird immer noch den Leuten nicht geglaubt, wenn sie in ihrem Podcast irgendwie sagen, so, ja, hier, da hat einer mir was gesagt und so weiter und so fort und jetzt müssen wir hier aber ralatatata und wir haben nicht genug hier und es sind noch nicht 50% und können wir nicht einfach per Gesetz 50% Frauen in den Bundestag setzen und so weiter und so fort und da hast du dann diesen Kontrast zu, ja, hier, nee, du auf der Straße, das machen wir mal lieber nicht, du. Es ist so wild. Also, und das ist ein Patriarchat, was ihr da habt, ja. Aber auch das ist heftig, auch zu den Männern, die da sind. Da möchte ich auch noch mal drauf hinweisen. Das ist nämlich so ein Ding, wo ihr da wieder nicht drüber redet, wo euer blinder Fleck ist. Dass die da auch dann da getriezt werden bis zum Abwinken und da auch keine unbeschwerte Kindheit haben dürfen oder irgendwas lernen dürfen, was wirklich mit der Welt zu tun hat und nicht nur mit ihrem Sky-Daddy. Also, ja. Genau, nicht mit dem Sky Daddy reden, sondern über Migration reden. Rettet die Wale, Wahlkampf. Genau. Nochmal, doppelte Dosis Pferde Attermann. Da verliert man doch langsam den Verstand. Was ist denn hier los? Tja, die Frau Attermann glaubt halt, das Thema Einwanderung wird zu wenig besprochen im aktuellen Wahlkampf. Und da gebe ich ihr vollkommen recht. Bisher haben die da alle einen großen Bogen drum gemacht. Afghanistan macht jetzt einen kleinen Strich durch die Rechnung, weil man halt doch wieder aus allen möglichen Ecken abstruse Aufrufe gehört, vor allem aus Berlin und aus grünen Ecken von wegen, ja, einfach alle aufnehmen, einfach alle herbringen, einfach machen und tun. Dabei wissen wir inzwischen, dass das halt nicht funktioniert und ja. Also, und Frau Attermann meint, es ist auch, also wir würden ja wahrscheinlich eher eine Debatte über die Einschränkung von Migration und die Reglementierung von Migration erwarten. Frau Attermann möchte aber eine Debatte über weitere Forcierung und Entfesselung praktisch der Migration. Und dazu hat sie 5 Punkte aufgestellt. So, 5 Gründe, warum sich alle demokratischen Parteien im Wahlkampf proaktiv mit der Einwanderungsgesellschaft befassen sollten. Proaktiv. Unter den Menschen, die sich mit Asyl- und Fluchtmigration beschäftigen, sind keineswegs nur GegnerInnen, die um ihre Privilegien bangen oder von Deutschland als ethnischer Monokultur träumen. Es sind auch viele darunter, die sich eine menschenfreundliche Asylpolitik wünschen. Immerhin 70-80% der Bevölkerung. Die Mehrheit legt Wert auf Solidarität und Nächstenliebe im Umgang mit Geflüchteten. 70-80% der Leute wünschen sich eine menschenfreundliche Asylpolitik. Steht aber ein bisschen dem entgegen, dass große Teile der Bevölkerung halt irgendwie auch weniger oder keine weitere Einwanderung möchten, oder? Dass viele Leute sagen, ich meine, nicht umsonst gibt es das Schlagwort von 2015, darf sich nicht wiederholen. Vielleicht weiß ich, wo du die Zahlen her hast. Ich meine, gut, eine menschliche Asylpolitik ist halt was anderes als eine Einwanderung für jeden, aber vielleicht. Ich könnte mir bei Frieda Ackermann vorstellen, dass sie diese Verbindung gar nicht trifft, sondern dass sie sagt, ja, menschenfreundlichere Asylpolitik, da heißt einfach Türen auf und unkontrolliert jeden rein. Was soll das sonst heißen? Ja. Zweitens, international. Ja, und Vollversorgen natürlich, sonst wäre es ja menschenfreundlich. Ja. International wird Migration eines der wichtigsten Zukunftsthemen bleiben. Afghanistan ist das beste Beispiel dafür. Corona-Kriege, Klimakatastrophen, das sind nur einige Gründe, warum der Migrationsdruck wachsen wird. Corona? Corona erhöht den Migrationsdruck? Es wird häufiger behauptet, ich verstehe es auch nicht. Ganz egal, wie viele illegale Pushbacks die EU-Grenzschutzpatrouille im Mittelmeer durchzieht. Das ist schon so ein bisschen eine Drohung, Frieda. Und es gibt ja nicht nur deine Lösung. Es gibt ja auch noch eine Abschottungslösung. Die gäbe es ja auch. Drittens, auch innenpolitisch ist Migration alternativlos. Deutschland braucht auch in Zukunft unterm Strich mehr Eingewanderte, sonst wächst uns das demografische Problem, die Überalterung über den Kopf, das Sozial- und Gesundheitssystem könnte kollabieren. Ja, könnte aber auch, wenn genug Leute einwandern, die dann hinterher im Endeffekt, aus welchem Grund auch immer, nicht in der Lage sind, beizutragen. Das geht auch, Frieda. Oder wenn einfach zu viele da sind, im Gegensatz zu denen, die dann noch Arbeit haben oder für die es noch Arbeit gibt. Hast du darüber dir schon mal Gedanken gemacht, dass wie schnell so ein Sozialsystem kippen kann? Differenziert sie denn irgendwie zwischen diesen Ortskräften oder anderen Flüchtlingen? Ich habe nicht das Gefühl. Sie spricht ja auch ständig von Flüchtlingen, obwohl ein großer Teil der Leute überhaupt gar keine Flüchtlinge sind, die hierher kommen und die wir dann auch nicht wieder loswerden. Zuwanderung ist für die Wirtschaft wichtig. Seit Jahren klagen die Arbeitgeber über einen drastischen Fachkräftemangel, der in der Pandemie sogar zugenommen hat. Die Fachkräfte-Geschichte. Ja, tun die wirklich, komischerweise. Frieda, die Fachkräftegeschichte, really. Dann machen wir eine Einwanderungsgeschichte, machen wir ein Gesetz. Ein ganz klares Gesetz, wie die Green Card, wo du halt kommen kannst, wenn du einen Arbeitgeber hast, wenn du eine Perspektive hast. Wie wäre es damit? Wenn du eine weiße Weste hast. Oder eine halbwegs weiße Weste hast. Deutschland ist längst ein Einwanderungsland, das Platz 5 und das immer wiederholte Mantra von Frau Attermann. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung hat selbst Migrationsgeschichte, konkret jeder Vierte in Deutschland. Bei Kindern und Jugendlichen sind es sogar schon 40%. Es gibt aber keine demografische irgendwie Verschiebung. Ist gar nicht so. Die Wahlberechtigten von morgen tangiert also nicht nur der Klimaschutz persönlich, sondern auch gerechte Teilhabe und Antirassismus. Ja, fördert Einwanderung, weil das fördert meine persönliche Situation. Da können wir noch mehr Leute einsammeln, da können wir noch mehr Fördermittel abgreifen für unseren Verein, da können wir noch dicker wie der hier Mops im Gartenstroh liegen und Haferstroh und es uns gut gehen lassen. Und das sollen die Parteien dann auch noch besorgen. Die CDU geht jetzt raus und sagt übrigens, wir sind ein Einwanderungsland, Migration ist alternativlos und wir brauchen mehr Eingewanderte. Das wird dem Laschet jetzt sicher helfen. Vor allem, vielleicht, wenn das alle einheitlich, das die Parteien sich sozusagen zusammenschließen und sagen, Friedas Prinzip ist auch unser Prinzip. Wir schließen uns praktisch für diesen Moment zu so einer Art Einheitspartei zusammen. Die Einwanderungseinheitspartei. Ich weiß es nicht. Der Unsinn wird immer grotesker. Ja. Das war kurzsichtig. Ja, und wenn wir die Leute dann alle eingeladen haben, Wie ist dann Ihre Situation in Deutschland? Wenn ich sage, Refugees welcome, dann meine ich nicht nur eine Luftbrücke nach Kabul, sondern auch einen sicheren Aufenthaltsstatus für Flüchtende. Flüchtende, so ein geiles Wort. Die hören gar nicht mehr auf. Die sind auch bei uns noch flüchtend. Ja, genau. Die rennen um ihr Leben. Und die Einigung darauf, dass ich sowas wie in Rostock niemals wiederholen darf. Doch es hat sich bereits zu oft wiederholt, in den 90ern, aber auch nach 2015. Wenn sich aus dem häufig genannten Jahr etwas nicht wiederholen darf, dann der Anstieg von Gewalt gegen Geflüchtete oder das Verschwinden tausender geflüchteter Kinder. Hengame? Pizza was? Connection oder was? Verschwörungstheorie. QAnon, Hengame? Tausende verschwundene geflüchtete Kinder. Ja, genau. Tausende. Was ist da genau passiert, Hengame? Warum deutest du das nur an? Du lässt mich jetzt mit dem Cliffhanger zurück. Ich will das. Da gab es, glaube ich, mal so ein statistisches Problem oder so. Die kannibalischen Umtriebe der alten weißen Männer, die rumgehen und Kinder fressen. Wie weit bist du eigentlich von der Verschwörungstheorie entfernt, Engermehl? Und warum gibt es da eigentlich schon einen Faktencheck von Korrektiv zu, ob hier wirklich tausende Migrantenkinder, wie das in einer Tageszeitung behauptet wird, ob die irgendwo verschwunden sind? Ah, ist nur eine Kolumne, ne? Ich Satire, ne? Ich Satire, ne? Wie die Polizisten auf dem Müllhalde, ne? Jede zweite Cis-Hetera, die ich kenne, ist gerade schwanger oder hat in den letzten 18 Monaten ein Kind geboren. Ich habe nichts gegen Kinder, ganz im Gegenteil. Ich bin dafür, dass alle, die Kinder wollen, welche bekommen, dass alle, die nicht wollen, auch nicht müssen. Und im Falle einer ungewollten Schwangerschaft einen sicheren Zugang zu Abtreibungen bekommen. Es sollte selbstverständlich sein, doch das ist es nicht. In Deutschland sind Schwangerschaftsabbrüche nicht per se legal. Und in manchen Orten müssen Menschen für eine Abtreibung mehrere hundert Kilometer fahren. Echt? Wirklich? In Indien, mehrere hundert Kilometer. In Indien, das? Wahrscheinlich. Nee, aber ich denke mal, sie redet ja von Deutschland. Also, wo genau ist das, wo man mehrere hundert Kilometer fahren kann? Gibt es irgendwelche bayerischen Enklaven, die so weit von München entfernt? Und wie viele Menschen betrifft das dann genau? Und ist das wirklich unzumutbar? Aber diese Fragen werden genauso wenig beantwortet wie die Frage, wohin diese tausenden Kinder verschwunden sind. Werden gar nicht erst gestellt, die Fragen. Ja, das ist ja das Symptom, Mammon. Ja. Ich bin nicht verrückt, die anderen sind alle verrückt. Ich bin eine Stilikone. Zur reproduktiven Gerechtigkeit gehört aber auch das Recht, in relativer Sicherheit aufwachsen zu können. Es kann immer etwas Unvorhersehbares passieren, doch es gibt Gefahren, über die wir als Gesellschaft mehr Kontrolle haben. Klimawandel, ja, weil wir über den Klimawandel als deutsche Gesellschaft haben wir natürlich absolute Kontrolle. Ich meine, klar, wir können unseren Teil dazu leisten, tun wir auch meiner Meinung nach und wir werden auch immer besser da drin. Aber die Macht, den Klimawandel zu beeinflussen, hängen an mir. Und das sage ich dir jetzt vielleicht was du noch nicht wusstest, die haben wir gar nicht. Die haben wir wirklich nicht, hängen an mir. Kannst du jeden Wissenschaftler fragen. Aber mach nur weiter. Also wir wollen uns auf Gefahren konzentrieren, über die wir als Gesellschaft mehr Kontrolle haben. Den Klimawandel oder strukturelle Gewalt. Strukturelle Gewalt. Okay. Mhm, das wirkt sich auf die Lebensqualität und Erwartung aus. Aha. Ich kann dir noch was sagen, was sich auf die Lebensqualität und Erwartung, aber da wirst du nicht begeistert sein, Hengame. Wollen wir wirklich über Kinder als etwas nachdenken, was soll Leute sich leisten können müssen? Ist das nicht längst so? Natürlich ist ein Kind ein finanzielles Risiko, wenn du es rein buchhalterisch betrachtest. Da sind schnell 150.000, 200.000 Euro ausgegeben, bis das so weit ist, dass es selber irgendwie für sich sorgen kann. Natürlich musst du Geld haben. Eigentlich, wenn du nicht irgendwie, keine Ahnung, völlig verantwortungslos Kinder in die Welt setzt, sag ich mal. Aber gut, Hengami Yagobifara. Mal wieder eine Low-Hanging Fruit gepflückt. Aber ich fand den Satz mit den tausenden verschwundenen Kindern einfach so irre, dass ich in Folge jetzt schon. Können wir nochmal nachfragen, wie sie das meint? Oder das was meint. Also da müsste man eigentlich mal nachhorchen bei der Taz, was genau da gemeint ist, weil also für mich hört sich das nach ja, den typischen Stereotypen an, die halt, Quanon, die halt irgendwie gebildet werden, wenn man jemanden wirklich hasst. Aber die, wer weiß, vielleicht die Kartoffeln, ne? Kartoffeln gerne mal mit Ragu vom Mahmut, wer weiß. Und kommen wir gleich zum nächsten Luftschloss, nämlich dem Luftschloss, dass die Amis in Afghanistan oder dass der Westen in Afghanistan irgendeine Chance gehabt hätte. Ich bedanke mich für die Einsendung dieses Beitrags, sehr aufschlussreicher Bericht. Ja, im Endeffekt ist es ein Erfahrungsbericht eines Marines, der jahrelang da stationiert war in der kämpfenden Truppe. Und er sagt halt, in den Medien schimpft man jetzt über die 300.000 afghanischen Soldaten, die nicht kämpfen wollten. Das heißt, wir hätten 90 Milliarden Dollar für den Aufbau einer Armee vergeudet, die nicht kämpfen wollte. Doch die afghanische Armee hat gar nicht kapituliert. Sie hat zum Großteil nie existiert. Von Anfang an war sie eine völlig künstliche westliche Einrichtung. Sobald ihre Mitglieder mit einer Stammeskrise konfrontiert wurden, kehrten sie zu ihrer obersten Pflicht zurück, der Verteidigung ihres Stammes statt der des Staates. Die paschtunischen Soldaten haben sich anderen Paschtunen ergeben, den Taliban, von denen die meisten aus Pakistan, einem anderen Stammesstaat, stammen. Die Hazaras flohen in den Iran und nahmen unsere Ausrüstung mit, um sie der Hisbollah, den Houthis und anderen schiitischen Terroristen zu übergeben. Und die Usbeken sind nach Usbekistan geflohen. Andere wiederum gingen unbemerkt, unkommentiert von den westlichen Medien in den Norden Afghanistans, wo sich der Widerstand formiert. Wir haben darauf bestanden, ein imaginäres Militär für eine imaginäre Nation aufzubauen. Die ganze Farce brach in dem Moment zusammen, in dem wir uns zurückzogen, weil es danach nichts mehr gab, was sie zusammenhielt. Aber von Anfang an. Und das ist ein sehr langer, sehr ausführlicher Artikel. Er fängt mit der Geschichte vor 9/11 an zeigt dann halt auch, dass diese Besetzung in vielen Fällen halt nicht mit militärischer Macht erfolgt ist, sondern mit Geld. Dass es also dann so war, dass die Stammesfürsten halt einen kleinen Angriff vorgetäuscht haben, ein paar Mal auf die gegnerischen Truppen geschossen und dann gesagt haben, wenn ihr wollt, dass das nicht wieder passiert, und wir wissen ja, ihr wollt keine Kampfhandlungen, ihr wollt keine Soldaten verlieren, wie wäre es, wenn ihr uns einfach so ein bisschen was zahlt dafür, dass wir euch beschützen? Und das haben die Standortkommandanten dann wohl auch flächendeckend gemacht und sich so schön erpressbar gemacht und so die Stammesfürsten unermesslich reich gemacht. Außerdem gibt es eine Spaltung im Land. Der Süden ist eher halt den Taliban zugewandt mit einer sehr fundamentalistischen Auffassung. Der Norden ist eher der Hort sozusagen der demokratischen oder westlichen Bestrebungen, Wissenschaft und solchen Blödsinn, Frauen, die studieren dürfen und solche Dinge. Ja, und also die Deutschen oder die amerikanischen oder alle Truppen waren im Endeffekt angewiesen, Kampfhandlungen zu unterlassen, was es natürlich ein bisschen schwierig macht, Macht auszuüben. Ja. Die afghanische Armee bestand de facto nur auf dem Papier. Die weitaus größte Mehrheit der Soldaten waren Analphabeten, die nicht einmal in der Lage dazu waren, Aufträge auf Gruppenbasis zu verstehen, zu interpretieren und auszuführen. Offiziere und Unteroffiziere sind in der Regel nicht wegen ihrer Fähigkeiten oder ihrer Talente in diese Position gekommen, sondern weil sie durch lokale Kräfte ernannt wurden, meist aufgrund familiärer Beziehungen. Generäle und Stabsoffiziere kamen aus der Stammestradition und nicht aus entsprechenden Ausbildungseinrichtungen. Sie wurden ernannt, was meistens Schuldverhältnisse begründete. Mannschaften, Unteroffiziere eines Bataillons zum Beispiel, kamen oft geschlossen aus einem Stammesgebiet, womit das letzte Wort immer der jeweilige Stammesfürst hatte, aber nicht das Oberkommando oder die afghanische Regierung. Und so weiter. Und so fort. Sehr interessanter Bericht, empfehle ich jedem in Gänze zu lesen. öffnet einem die Augen darüber, was da wirklich so, also wenn man, ich war ja schon auch ein bisschen verwundert, dass das so komplett in sich zusammengefallen ist, ohne jeden Widerstand, aber wenn man das hier liest, ist völlig klar, dass da nie was war, was hätte Widerstand leisten können. Ja. Hier hat jemand, das ist ein Security Researcher, der im Rahmen von einer Serverindexierung für Search Engines eine interessante Datei gefunden hat. Und zwar auf einem Bahrainer Server hat er eine US-amerikanische Department of Homeland Security Datenbank gefunden. Und diese Datenbank enthielt unter anderem die sogenannte No-Fly-List, die ja seit dem 11. September zu unrühmlichem Bekanntheitsgrad gekommen ist. Das ist ja im Endeffekt eine Liste, wo der amerikanische Regierungsapparat Leute draufsetzen kann, wenn die unter Terrorverdacht stehen oder Geldwäscheverdacht oder andere Sachen. Und die Liste war wohl einen Monat, nachdem er die Lücke gemeldet hat, noch online aufrufbar. Und das ist natürlich ein ziemlich großes Datenleck. 1,9 Millionen Einzelpersonen mit vollem Namen, Nationalität, Geburtsdatum, Passwort, Passnummer und halt der No-Fly oder Under Terror Watchlist Status Flag Status. Ja, wunderbar. Diese ganze Datenbank ist sowieso schon umstritten und da können die sie nicht mal geheim halten. Ist natürlich Wasser auf die Mühlen von den ganzen Aktivisten, die dafür sind, dass diese Sachen abgeschafft werden, aber wird ja nicht abgeschafft in Amerika. Und sicher halten sie es auch nicht. Also, dass die ganze Sache auf einem Server von Bahrain gefunden wurde, legt entweder nahe, dass es im Rahmen von irgendwelchen Geheimdienst-Austauschprogrammen die Daten freiwillig ausgetauscht wurden oder unfreiwillig. Ja, es ist soweit. Es war mal wieder soweit, die epidemische Lage von nationaler Tragweite zu erneuern. Das muss ja alle paar Monate passieren. Und hier hatte ich eine Rede rausgesucht von einer FDP-Abgeordneten. Vorher wollte ich aber noch mal ganz kurz vorlesen, was die Begründung ist für die Verlängerung. Die Weltgesundheitsorganisation hat eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen. Punkt 1. Punkt 2. Eine dynamische Ausbreitung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit über mehrere Länder in der Bundesrepublik Deutschland findet statt. Punkt 3, in Deutschland steigen die Zahlen der Covid-19-Fälle nach, der im Frühjahr zunächst einen Rückgang verzeichnet werden konnte, in allen Bundesländern wieder an. Eine drohende Überlastung des Gesundheitssystems kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden. Punkt 4 und Punkt 5, den ich den besten Punkt finde. Zudem ist eine sichere Vorbereitung der bestehenden Herbst- und Wintermonate nötig, in denen sich Kontakte zwischen Menschen wieder verstärkt in Innenräumen abspielen und damit wird das Infektionsrisiko erhöht. Ja, das ist mein Lieblingspunkt. Es wird Winter und deswegen. Aber wirklich, ja. Ändert sich auch gerade. Regen nimmt zu, wird kühler so. Ja. Tja, und nachdem ihr das gehört habt, können wir vielleicht der Dame jetzt lauschen. Es sei denn, ihr wollt vorher noch was dazu sagen. Na wenn. Ja. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, um es gleich zu Beginn ganz deutlich zu sagen. Die Verlängerung der epidemischen Lage wäre eine Fortführung der automatischen und undifferenzierten Grundrechtseingriffe der Bundesregierung. Und bei diesem weiter so zu Lasten der Bürgerrechte der Bevölkerung machen wir als FDP-Bundestagsfraktion nicht mit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, selbst Ihr Minister Jens Spahn hat im letzten Gesundheitsausschuss, das war Anfang August, hat er gesagt, dass eine Verlängerung der epidemischen Lage nicht geboten ist. Aha. Und Ihr Ausschussvorsitzender Erwin Rüttel hat sich ähnlich geäußert. Nochmal aha. Meine Damen und Herren, die Pandemie hat sich durch den Impffortschritt weitgehend positiv verändert. Und deswegen muss sich auch die Pandemiepolitik verändern, meine Damen und Herren. Weg von den pauschalen Maßnahmen und Eingriffen in die Bürgerrechte für alle. Und was kommt von der Bundesregierung? Ja, neben dem vorliegenden Antrag auf Fortbestehung der epidemischen Lage erreichte uns vor 3 Stunden eine Antragsänderung, in dem die Absicht bekundet wird, die Inzidenz jetzt nicht mehr zum zentralen Maßstab der Corona-Maßnahmen zu machen. Wohlgemerkt lediglich eine Absichtserklärung. Ich kann die Kollegin Baas sehr gut verstehen. Das reicht nicht aus. Und wir als FDP-Bundestagsfraktion fordern das bereits seit März diesen Jahres, meine Damen und Herren. Und das zeigt wieder einmal, es ist wie so oft bei den Maßnahmen der Bundesregierung zu spät und leider inhaltlich leer. Ich möchte hier auch noch mal ganz deutlich betonen, selbstverständlich ist die Pandemie nicht vorbei. Das behauptet doch auch überhaupt niemand. Das steht völlig außer Frage. Aber die Voraussetzung für die Feststellung einer epidemischen Lage ist nicht mehr gegeben. Denn eine drohende Überlastung des Gesundheitswesens liegt nicht vor. Von diesem Zustand sind wir dank des Impffortschritts, den bisher alle Redner positiv erwähnt haben, weit entfernt. Anfang Mai hatten wir leider noch 5.000 Menschen, die intensivmedizinisch behandelt werden mussten. Derzeit sind es 800 Menschen. Zudem sind die vulnerablen Gruppen, bei denen eben sehr häufig eine Behandlung im Krankenhaus notwendig ist, überwiegend durchgeimpft. Bei den über 60-Jährigen sind es 83%, in meinem Heimatland Schleswig-Holstein sogar über 87%. Übrigens, meine Damen und Herren, hat die Bundesregierung wiederholt ausgeführt, dass eine Rückkehr zur Normalität dann zu gewährleisten ist, wenn allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht wurde. Ja, was ist denn jetzt mit Ihrem Versprechen? Ich sehe davon nichts. Wir müssen endlich den Ausnahmezustand beenden, der die Regierung ermächtigt, am Parlament vorbei pauschale Maßnahmen zu erlassen. Wir müssen schnellstmöglich zu dem Zustand zurückkehren, den unsere Verfassung vorsieht. Und die lautet, die wesentlichen Entscheidungen gehören hier ins Parlament, meine Damen und Herren. Bravo. Selbstverständlich muss sichergestellt sein, dass Rechtssicherheit für die betroffenen Akteure im Gesundheitswesen auch nach Beendigung der epidemischen Lage gewährleistet ist. Dazu ist die Bundesregierung in der Pflicht, Lösungen anzubieten, ohne dabei pauschal auf die Verlängerung der epidemischen Lage zu verweisen. Die Bundesregierung entzieht sich hier seit Monaten ihrer Verantwortung. Letzter Punkt. Ebenso hat die Bundesregierung es versäumt, eine umfassende Datenbasis für das gesamte Pandemiegeschehen zu erheben. Und das brauchen wir in Zukunft für eine genaue Gefahrenprognose, meine Damen und Herren. Entsprechende Vorschläge liegen vom Leibniz-Institut seit 2020 vor. Leider wurden sie von der Bundesregierung ignoriert. Im Ergebnis, ich komme zum Schluss, werden wir einer Verlängerung der epidemischen Lage selbstverständlich nicht zustimmen. Und unser eigener Antrag, der die hier genannte Kritik aufgreift und Planungs- und Rechtssicherheit bietet, für diesen Antrag bitten wir um Zustimmung. Vielen Dank. Ja, eine feurige kleine Rede und wir haben nicht viel kommentieren müssen jetzt in den 4 Minuten 42 Sekunden. Unterm Strich gesehen ist es natürlich mit 325 zu 252 Stimmen angenommen worden, die Verlängerung. Wer hätte es gedacht? Man muss dazu sagen, 127 Abgeordnete haben ihre Stimme nicht abgegeben. Also es hätte auch anders aussehen können. Ja. Nicht, dass diese 127 dafür gestimmt hätten. Ja, aber es ist halt auch ein Politikum, dafür oder dagegen zu stimmen. Vielleicht enthält man sich Sachen. Ja, genau, da haben sich ja viele Leute jetzt auch drüber geäußert über diese ganze Geschichte. Und das ist natürlich auch so ein bisschen komisch, ist das auf jeden Fall schon. Wobei das natürlich auch stimmt, was Leute dann gesagt haben, dass wenn jetzt von diesen Oppositionsfraktionen da halt mehr Leute hinrennen, dann rennen halt von der Regierung auch mehr Leute hin und dann geht es genauso aus. Ne? Also, weil das sehen die da ja auch. Ne? Also das ist ja, wenn die da bei so einer namentlichen Abstimmung ihre Sachen da einwerfen, da wird halt drauf geachtet. Ne? Und im Endeffekt ist das bei vielen Leuten halt auch irgendwie, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weil, also zum Beispiel dieser Herr Lukic von der verkehrspolitischen Sprecher von der FDP-Fraktion, die ich eigentlich für ganz vernünftig halte, der hat sogar peinlicherweise noch so ein Video gedreht, wo er dann irgendwie groß gesagt hat, ja, ich werde jetzt dagegen stimmen, und der hat zum Beispiel seine Stimme auch nicht eingeworfen. Und ne, also da weiß ich jetzt auch nicht, das wird dann wahrscheinlich wirklich nur, keine Ahnung, gab gerade Mittag oder weiß ich nicht was gewesen sein. Passt mir gerade nicht in Kram oder so und geht ja eh so aus oder kein Plan. Aber sowas ist dann natürlich peinlich, ne? Also man freut schon sehr. Ja, man muss fairerweise dazu sagen, AfD, FDP, Linkspartei, Grüne und Fraktionslose haben geschlossen dagegen gestimmt. CDU, SPD mit weitaus großer überwältigender Mehrheit dafür. Und die Grünen haben mit der AfD gestimmt. Bitte? Sofort canceln. Die Grünen haben mit der ja, AfD gestimmt. Ich hab auch gedacht, da haben wir ja wieder so eine Thüringen-Situation. Ne? Ja. Ich hoffe, da entschuldigen die sich. Einen wichtigen Punkt, den sie gesagt hat, auch ich formuliere das jetzt einfach um, die Notsituation ist einfach nicht mehr so akut, dass wir diese kurzfristigen Wege brauchen, dass die Regierung alles entscheidet, das kann das Parlament jetzt wieder machen. Das halte ich für die beste Begründung. Weil so ist das nun mal. Ich meine, es ist doch jetzt schon anderthalb Jahre einiges passiert. Es ist doch ein Rahmen geschaffen worden, in dem die Regierung das machen kann, beziehungsweise das Parlament das mit normalen Regierungsbeteiligung machen kann und die Regierung gar nicht mehr durchregieren muss. So schlimm ist die Lage doch wirklich nicht. So ähnlich sieht das Andreas Kopitz, aber in Bezug auf ein anderes Thema, der spricht halt über die Lage in Berlin, und das heute ist ja wieder irgendwie eine Demonstration, die verboten worden ist von Querdenkern, Corona-Maßnahmenkritikern, wie auch immer man diese Menschen nennen will. Es ist aber wohl, wenn man so in die Nachrichten guckt, sind die Leute trotzdem zu dieser Demo gekommen und ne, auch wieder das Übliche hin und her. Und hier fragt halt der Kommentator von der Berliner Zeitung, inwieweit ist das Ganze politisch motiviert? Warum werden diese Demonstrationen grundsätzlich mit Blick auf die Notlage verboten? Andere Demonstrationen, wie zum Beispiel, hier wird dann halt als prominentes Beispiel auch der CSD erwähnt. Wie kann der erlaubt sein, wenn diese Demos verboten sind? Ja, ich weiß wirklich nicht, was das soll, diese Demos zu verbieten. Wo ist eigentlich das Problem damit? Aber der Geschmäckle ist halt, dass da auch von dem Rot-Rot-Grünen jemand als Polizeipräsident installiert wurde, die halt vorher keinerlei Erfahrung mit der Polizei hatte. Ach so. Und auch sonst eigentlich nicht wirklich sich ausgezeichnet hat durch ihren bisherigen Lebenslauf für diesen Posten. Und das schürt natürlich so ein bisschen den Verdacht, dass es sich hier um politische Entscheidungen handelt, was natürlich im Grunde genommen für eine Demokratie ziemlich schädlich wäre. Egal, wie man zu den Inhalten der Querdenker steht. Ja. Achso, das war von mir. War 3G, ja. Ich habe noch 5G. Sie haben hier geschrieben, das ist ein recht kurzer Artikel, es geht hauptsächlich ein bisschen um das, was auch im Titel steht. Nämlich, dass die 3G-Regel im Prinzip keinen Einfluss hat auf die Nachfrage bei den Impfungen. Da sind wohl, die Nachfrage ist wohl ein bisschen gesunken in letzter Zeit. Und seitdem das jetzt mit dieser 3G-Regel bekannt ist und klar ist, wurde angenommen, dass das jetzt ein bisschen wieder steigt, aber es hat es eben nur in zwei oder drei Bundesländern getan. Ansonsten eher nicht. Ne? Also, geimpft, genesen und getestet sind die 3G. Ja, genau. Ja, genau, was du ja meinst, wegen den Schnelltests, weil die da dann kostenpflichtig werden. Keineswegs gesund. Gesund ist nicht gemeint. Gesund, gesünder, am gesundesten. Die OG Triple G. Ja, es gehört zur Freiheit des Einzelnen, für sich selbst Risiken zu übernehmen. Das ist ein Interview mit einem Staatsrechter. Es ist ein sehr trockenes Interview, muss man sagen. Aber der Rede spricht da einige interessante Punkte an. Es ist ja so, dass in Hamburg ja jetzt beispielsweise den Unternehmen freigestellt wird, ob sie die 2G-Regel über das Hausrecht anwenden sollen. Ne? Und hier muss ich zunächst vergegenwärtigt werden, dass dies keine staatlich angeordnete 2G-Regel darstellt, sondern Gewerbetreibenden eben nur die Option einräumt, ihr Angebot dann unter den Vorzügen einer Aufhebung diverser Einschränkungen exklusiv Geimpften und Genesenen zu eröffnen. So, allerdings ist es natürlich kritisch, wenn der Staat diese Anleitung als Empfehlung gibt und es kann einen gewissen Konkurrenzdruck entzeugen, der wird ja damit weggewischt, zu sagen, okay, dein Konkurrent bietet das quasi an und preist sich damit an, aber er beraubt sich damit ja auch einer gewissen potenziellen Kundschaft und deswegen wird das nicht irgendwie als Wettbewerbsverzerrung gesehen, was ich seltsam finde, aber gut. Das Bundesjustizministerium lädt eine unterschiedliche Behandlung von Geimpften gegenüber Nicht-Geimpften ab, solange nicht wissenschaftlich sicher belegt ist, dass die Impfung auch von einer Weitergabe des Virus schützt. Das überzeugt Infektionsschutzrecht. Verzeihung, das überzeugt. Infektionsschutzrecht ist Gefahrenabwehrrecht. So, da geht es halt wirklich um sehr klare Rechtsbegriffe auch immer. Was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Ja, der Ethikrat hat ja beispielsweise auch schon vor Monaten die Empfehlung gegeben, dass man da nicht wirklich unterscheiden darf, dass Testen absolut ausreichend ist. So. Maßgeblich für den rechtlichen Rahmen ist Folgendes. Wenn mit einer potenziellen Überlastung des Gesundheitssystems argumentiert wird, so wirken neuere Studien aus dem Ausland, nach denen Geimpfte wurde in einem beächtlichen Ausmaß an der Übertragung der Delta-Variante beteiligt sind, äußerst ernüchternd. So, das heißt, man kann mit der Überlastung nicht unbedingt argumentieren, sieht eher aus rechtlicher Sicht, dass das nicht haltbar wäre. Überdies ließe sich auch fragen, ob nicht etwa ein unmittelbar vor der Besuch einer Einrichtung durchgeführter Test ein milderes Mittel gegenüber einem generellen Ausschluss darstellt. Ja, das ist ein milderes Mittel, das ist halt auch wieder die rechtliche Terminologie, die da wichtig ist. Für das Bestehen und die Erfüllung staatlicher Schutzpflichten macht es einen geradezu zentralen Unterschied, ob Grundrechtsträger widerwillen durch Dritte gefährdet werden können oder sie sich aus autonomen Motiven einer Gefahr aussetzen. Denn es gehört auch zur Freiheit des Einzelnen, für sich selbst Risiken zu übernehmen und etwaige Nachteile auf sich zu nehmen, insoweit hierbei nicht auch Dritte geschädigt werden. So, also wie gesagt, das mit dem Hausrecht kann man so argumentieren, die Leute können sich aktiv dafür entscheiden, aber auf die Individualpersonen darf dieser Druck nicht ausgeübt werden. Und dann kommt noch der Hinweis auf einen Bericht, den der Wissenschaftliche Dienst ausgefertigt hat. Das ist dann direkt die Überleitung hieraus. Und der Wissenschaftliche Dienst sagt im Endeffekt, ja, dass, wenn man sich das anguckt, was auffällt über das Wort erhöhte Anforderungen an die Prüfung der Verhältnismäßigkeit, kommt halt sehr oft vor. Nehmen wir einfach mal das krasseste Beispiel. Leute, die keine Impfempfehlung haben, also Kinder, beziehungsweise die nicht geimpft werden können aufgrund von gesundheitlicher Unverträglichkeit. Für die ist diese Regel quasi ein nicht zu akzeptierender Grundrechtseingriff. Deswegen nimmst du diese Regel so oder so mit ganz vielen Ausnahmeregeln für besonders betroffene Gruppen ausgefertigt werden, meint der Wissenschaftliche Dienst. Das einfach nur als krassestes Beispiel. Also die Angemessenheit und die Verhältnismäßigkeit der gesamten Sachen wird sehr, sehr, sehr kritisch gesehen. Und das zu begründen ist halt sehr schwierig. Und auch hier der Hinweis, wenn der Staat eine Empfehlung ausgeben sollte, die nicht rechtlich bindenden Charakter hat, ist selbst dies nicht zulässig, weil das halt, wie gesagt, zu sehr unverhältnismäßig wäre und die Rechte des Individuums zu stark einschränkt. Also ähnlich wie der Ethikrat sagt auch hier der Wissenschaftliche Dienst, die ganze Sache wäre nicht vertretbar, verpflichtend 3G einzuführen. Aber hier geht es halt auch konkret um Gastronomie, glaube ich, und Veranstaltungen. Also ich denke mal, man kann Analogien ziehen zum Bahnbereich, beispielsweise öffentlicher Bahnverkehr, da wird das ja auch schon vorgeschlagen. Aber da müssten die dann halt nochmal eine extra für Fernreisen allerdings, ne? Ja. Ja, also ich hoffe, dass die Freiheit siegt. Mehr sage ich nicht. Ja. Geht mir ähnlich. Die Titanic hat mal wieder einen ihrer Streiche gespielt und zwar bei verschiedenen Leuten angerufen und sich als Eifer herausgegeben, hier der von den Freien Wählern aus Bayern. Und hat dann eben bei Max Otter angerufen und wohl auch bei den Palmer. Das meiste fand ich aber relativ unspektakulär, was da berichtet wurde. Das Einzige, was ich doch ganz interessant fand, war, dass der Max Otter angeblich mit dem Maßen jagen geht. obwohl die sich doch letztens irgendwie da, ist der Otte dort zum Vorsitzenden der Werteunion gewählt worden. Und der Maaßen hat sich dann irgendwie von ihm distanziert oder so, oder von der Werteunion. So dass ich mir dachte, vielleicht war das dann doch auch nur ein Schauspiel, wenn die in Wirklichkeit ja, eben zusammen jagen gesagt, gehen oder so. Er würde seine Mitgliedschaft ruhen lassen oder irgendwie so. Ja, aber schon. Ja, aber ich meine, du kannst ja trotzdem auf den Otte. Wenn in deiner Fußballmannschaft einer spielt, halt, der eine andere Meinung hat als du, spielst du ja trotzdem weiter mit dem Fußball, aber du bist ja deswegen nicht für seinen Verein irgendwie trommeln. Ja, vor allem, die gehen jagen zusammen. Wahrscheinlich ist das dann so Schießen lernen, Freunde treffen oder so. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Was ich ja eigentlich interessant fand und warum ich das jetzt auch hier in dieser Ecke eingeordnet habe, ist, dass ja dieser Herr Aiwanger, ich wusste das gar nicht, der ist wohl Impfverweigerer, also möchte sich nicht impfen lassen. Und das ist ein Grund, warum er jetzt irgendwie in der Kritik steht. Und was sie hier quasi gemacht haben, ist, die haben halt bei Otte und Palma quasi angefragt, ob die sich anschließen würden, wenn man jetzt eine Kampagne gegen Impfpflicht macht. Und das sieht dann die Titanic scheinbar als ganz zwielichtig oder so, weil sowohl der Otte als auch der Palma wohl gesagt haben, ja, wenn es gegen Impfpflicht geht, dann würde ich das wohl unterstützen. Und ja, das, wie jeder vernünftige Mensch. Ja. Eine Impfpflicht halt aber nicht so der richtige Weg ist. Titanic war auch schon mal irgendwie stärker. Wie ist das eigentlich mit dem fairen Wahlkampf? Ist das fair? Ja, und vor allen Dingen ja auch hier die Vertraulichkeit des Wortes und so, ne? Ja, aber also, das macht die Titanic ja schon lange. Also ich wenn ich prominent wäre, würde ich jedes Mal, wenn mich ein anderer Prominenter anruft, erstmal dessen Agent anrufen und fragen, ob das auch wirklich der ist, weil da sind schon einige Leute böse ins Wasser gefallen. Ja, genau, der war noch von mir, Neuseeland und die Null-Covid-Strategie. Regierung räumt Fehler ein, steht oben drüber, ist aber so ein bisschen irreführend, weil im Endeffekt ist der Fehler, den man da ein, also man sagt zwar schon, dass diese Null-Covid-Strategie wohl nicht gut war, aber man sagt das nicht, weil das jetzt irgendwie gezeigt hat, dass es zu viel eingeschränkt war und die Leute jetzt irgendwie durchdrehen oder keine Ahnung, was wird, sondern einfach diese Delta-Variante, die breitet sich zu stark aus und die neue Covid-Strategie hat halt dabei versagt, die Ausdämmung von der Delta-Variante zu verhindern. Und das ist halt der Grund, warum man jetzt sagt, so ja, okay, scheinbar nicht zu funktionieren. Also was sich dahinter halt eben verbirgt, ist, dass die da ja quasi gesagt haben, sobald wir irgendeinen Fall haben, schotten wir direkt alles ab. Also wir sagen den Leuten, sie dürfen sich nicht so und so viel Kilometer irgendwie von ihrem zu Hause bewegen und sie dürfen dies nicht, sie dürfen das nicht und wir lassen auch keinen mehr ins Land rein und so. Ne? Also das ist diese Null-Covid-Strategie, ja, die da halt eben gefahren sind. Ja. Und das hat wohl auch, wie sie jetzt hier schreiben, dazu geführt, dass sie da irgendwie nur 20 Todesfälle irgendwie hatten oder 90 oder irgendwie so. Auf jeden Fall zweistellig und das finden sie natürlich gut und keine Ahnung, wie sich das dann weiterentwickelt. Ich finde es ganz schön krass, was man da mal hört aus Australien, Neuseeland. Ja, die sind ja auch letztes aneinander geraten, da die irgendwelchen Demonstranten mit der Polizei, ja, so ähnlich wie bei uns im Prinzip, ne? Naja, ich fand das von vornherein schwierig, dieses Konzept. Kommen wir von den hochbezahlten, hochprofessionellen Technokraten, die wir uns in Brüssel leisten, diesmal von der Europäischen Kommission. Die haben in feinster staatslenkerischer Kenntnis ihre Profession es hinbekommen, Folgendes zu machen. Die haben ja im Januar neue Leitlinien für Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union festgelegt und überprüft. Das habe ich hier ja sogar vorgestellt. Und im Endeffekt haben sie sich selber auferlegt, dass wenn es da halt Rügen und Mängel an diesen Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit gäbe, die ja auch prognostiziert wurden, dann ist das daran gebunden, dass Gelder nicht ausgezahlt werden. Nun ist es so, dass natürlich Polen und Ungarn immer im Fokus stehen, dass die besonders kritisiert werden, was deren Rechtssystem angeht, dass irgendwelche NGOs nicht zugelassen werden und andere Nationalgesetzgebungen stattfinden. Aber es gibt natürlich auch andere Länder, die kritisiert worden sind. So. Und so deswegen wurde bis jetzt von der Europäischen Kommission diese Untersuchung über die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit nicht zu Ende durchgeführt. Deswegen werden die jetzt bald eine Untätigkeitsklage vor dem Europäischen Gerichtshof bekommen. Egal, ob sie das jetzt noch durchpeitschen oder nicht. Das heißt, sie werden auf jeden Fall einen Gerichtsprozess bekommen, den sie verklagen. Das wird auch ein sehr lustiges Schauspiel werden. Und ja, hauptsächlich verzögert. Ja, was sie aber auch nicht gemacht haben, also sie haben die Gelder an alle ausgezahlt, sie haben die Untersuchung nicht gemacht, aber sie haben die Gelder an Polen und Ungarn nicht ausgezahlt. Und das Problem ist, die müssen die Gelder jetzt auszahlen und sie kriegen einen Prozessanhalt. Also wie gesagt, die haben da wirklich fachmännisch gearbeitet. Da freut man sich. Das macht richtig Spaß, das mit anzusehen. Aber nur, wenn man halt wirklich Schadenfreude dabei empfindet. Das ist wirklich... Ich erinnere mich aber ein bisschen an das... Was für ein Chaos. Verein, ne? Das ist ein Forum soziale Inklusion, die ihr Geld nicht kriegen vom Amt, vom Familienministerium. In Bayern ist es, glaube ich. Ja. Und es geht halt wirklich um signifikante Summen, zweistellige Milliardenbeträge. Und die Polen und Ungarn können sich auch zu Recht darüber beschweren, dass die Gelder zu lange zurückgehalten wurden. Also wie gesagt, da wurde wirklich einmal mit Profis. Die Katja Kipping schreibt im Wechsel mit dem Konstantin Kuhle, wo so eine Kolumne war, der Ember NTV, und diese Woche geht es ja um das bedingungslose Grundeinkommen. Sie schreibt unter anderem, dass sie seit 20 Jahren schon dafür kämpft, und ich habe mich gefragt, wie man das denn machen kann, ohne dass man merkt, dass das irgendwie Quatsch ist, dieses komische Grundeinkommen. Ja. Unter anderem schreibt sie auch davon, wie das mit den, was da für Bedingungen eben, beziehungsweise für Kriterien erfüllt sein müssen, damit das voll klappen könnte, heißt es. Ja, und im Endeffekt ist es halt eine Finanzierungsfrage, beziehungsweise. Ja, kann ich dir auch einiges zu erzählen, weil ich habe. Ja, die Behauptung jedenfalls, das wollte ich noch ganz kurz sagen, dass das ja so eine freie, tolle Sache wäre, die verstehe ich einfach nicht. Denn schließlich ist man in keinem Moment abhängiger vom Staat, als wenn das irgendwie, also wenn man komplett sein Einkommen daraus reduziert. Ne? Ja, was auch bedingungslos. Ja. Das ist doch nichts. Ich sage aber noch obendrauf bin ich der Meinung, dass das, ja, im Prinzip ist es ja geschenktes Geld, und geschenktes Geld wird ganz schnell wertlos sozusagen. Das heißt, die Teuerung wird das ruckzuck auffressen, in meiner Meinung nach. Die Teuerung wird sehr stark sein, wenn das eingeführt wird. Ja, das und dann wird ja auch sofort nichts mehr von übrig bleiben. Ne? Ich glaube vor allen Dingen auch gerade, wenn sie jetzt immer meinen, sozialer Sektor, und da sollen die Löhne mal steigen. Also ich glaube, wenn diese Geschichte kommt mit dem Grundeinkommen, dann werden die erst recht in diesem Ganzen, also es ist ja jetzt schon so, dass Ehrenamt und Hauptamt im sozialen Sektor ganz stark gegeneinander ausgespielt wird, wo es nur geht. Und das wird in Zukunft, wenn du dann diese ganzen Leute hast, und dann bist du im Rettungsdienst und bei diesen Leuten, wo sie ja jetzt schon mit diesen Praktika und was du noch nicht machen musst, und da eine Nase lang immer sagen, so, ja, hier, wenn du bei mir Praktikum machen musst du so und so viel Ehrenamtstunden und so weiter fahren und solche Sachen. Anerkennungsjahr von Erziehern für Lulle, ne? Ja, wenn sie in Zukunft werden sie dann sagen, so, ja, du kannst ja erstmal ein Jahr komplett für umsonst arbeiten, weil Knete kommt ja vom Staat oder so. Ja, genau. Und der Vermieter sagt nämlich, ja, sie haben ja jetzt Einkommen, Grundeinkommen, dann geben sie doch mal 100 Euro mehr oder so, ne? Ja, mit Sicherheit. Ja, auf jeden Fall. Weil die jetzt ja auch irgendwo herkriegen müssen. Und einer der Vorschläge ist zum Beispiel, die Mehrwertsteuer stark anzuheben. Ja, genau. Dann hätte der Vermieter ja direkt auch einen Grund dafür, irgendwie, ne, mehr zu nehmen. Das mit den Vorschlägen ist nämlich auch noch so ein Ding. Also die Leute, das Ding bei der Argumentation davon ist halt immer so, du kannst dann immer so schön das Niveau lös halten, weil es halt diese vielen verschiedenen Modelle gibt. Und da wird halt immer mal das eine Modell, mal das andere Modell und so weiter, ne? Und so wird es halt eben, man drückt sich halt davor zu sagen, so, pass auf, wir machen das jetzt so, so und so. Und das war damals bei Piratenpartei schon so, wo das ja auch irgendwie so ein großes Thema dann irgendwann wurde. Und was die Kipping hier schreibt, ist übrigens auch falsch. Sie sagt nämlich, dass nur die Linken das irgendwie haben wollen. Das ist verkehrt. Also die FDP, lustigerweise, wollte sowas in der Art allerdings nicht bedingungslos. Das ist wahrscheinlich die Technikalität, an der sie sich dann wieder hochhangeln. Aber ich glaube, über eine negative Einkommensteuer war das mit diesem Modell, wollten sie das auch haben. Also dass du quasi Einkommensteuer bezahlst und wenn du dann kein Einkommen hast, dann kriegst du halt was wieder aus dem Ding, wo du normalerweise die Steuer reinbezahlst. Deswegen negative Einkommensteuer über einen gewissen Dingsbums irgendwie. Und auch irgendwie, glaube ich, zeitlich begrenzt oder irgendwie so. Aber die haben da auf jeden Fall auch so ein Ding für ein Grundeinkommen, was aber halt kein bedingungsloses Grundeinkommen dann wäre. Ja, also, ich sieht, was mir bei der Sache auch noch gerade einfällt, wo wir gerade bei irgendwelchen Behauptungen über die FDP sind. Der Scholz hat jetzt irgendwie gesagt, dass im Wahlprogramm der FDP das Wort Rente nicht einmal vorkommt. Und das ist ziemlich krass, weil das Wort Rente kommt da auf jeden Fall mehrfach drin vor. Und das war, glaube ich, gestern irgendwie hat das groß die Runde gemacht. So. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zum nächsten Thema. Deswegen ja, ich würde Scholz ist auch so einer. Ich wollte nur ganz kurz mal sagen, zu dem Thema Grundeinkommen empfehle ich den Butterwege, der nicht zuletzt auch fragt, wie das beispielsweise mit Behinderten ist oder so. Kriegen die dann genauso viel wie jemand, der nichts hat und brauchen nicht mehr Hilfen zum Beispiel? Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob das überhaupt gerecht ist. Ja, das sind auch noch solche Sachen. Hey, ja, auf jeden Fall sagen ja viele Leute halt eben auch, dass wenn der Herr Scholz gewählt wird, dass man dann eigentlich Herrn Esken und Frau Bojans kriegt. Und zu diesem Thema hat hier der Ben Brechtken von Lanz einen schönen Ausschnitt gefunden, den ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Ich habe nur gefragt, ob Olaf Scholz ein standhafter Sozialdemokrat ist. Das kann ich im Lauf der sehr, sehr langen Jahre, die Olaf Scholz jetzt tätig ist, so nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Ja, wer denn? Weil er so lange tätig ist, können Sie es nicht mehr beurteilen. Ich meine, der ist Vizekanzler, der ist Finanzminister der SPD. Sie sind sich nicht sicher, ob der ein standhafter Sozialdemokrat ist? In so langen Jahren der Regierungsverantwortung hat man sich schon in Kompromisse begeben, in vielen langen Jahren, die tatsächlich die Sozialdemokratie auch nicht standhaft. Okay. Sie machen heute keine Gefangenen, merke ich schon. Nee. Wie ist das bei Ihnen, Walter Borjans? Sind Sie auch der Meinung, dass Olaf Scholz kein standhafter Sozialdemokrat ist? Naja, es gibt ja einen Grund, warum ich mich, nachdem Olaf Scholz schon im Rennen war, auch entschieden habe zu kandidieren. Das heißt, wenn ich mich nicht in bestimmten Punkten unterscheiden würde von Olaf Scholz, dann hätte das ja keinen Sinn gehabt. Ich habe nur gefragt, ob Olaf Scholz ein... Alter, ja. wie kann man die eigene Partei so mit Kot beschmieren? Ja, lieber ein Flachpfeifen ausgerechnet. Ja, aber das ist das, worauf es hinausläuft, wenn der Scholz Kanzler wird. Da werden die da sitzen und sagen so, ja, hier, du mit deinem gemäßigten Anstrich hier irgendwie, dich brauchen wir natürlich als Ding nach draußen für die ganzen Lämmer, die jetzt, weil die Baerbock sich demontiert hat und der Laschet irgendwie eine Nullnummer ist, jetzt den Scholz dann halt der dann halt schmackhaft aussieht und deswegen ist die SPD ja jetzt im Aufwärtstrend auf jeden Fall ganz stark. Und ja, hinterher kriegst du dann aber die Clowns, die dann irgendwie sich sagen, so ja, wenn ich da jetzt mit einverstanden wäre, dann wäre ich ja nicht angetreten hier gegen den. Na so, da will ich aber schon jetzt hier, dass jetzt hier standhafte Sozialdemokratie hier auch betrieben wird. So wie ich bin wieder mal an dem Punkt, wo ich mir die Nahles zurückwünsche. Und an dem Punkt bin ich echt nicht gern. Saskia, das hat nichts mehr mit SPD zu tun. Nahles, wieso das denn? Was willst du jetzt mit der Nahles? Eine sehr peinliche Geschichte diese Woche war ja dieser neue Werbespot von den Grünen. Wo sie das da, ja, habt ihr den nicht gesehen, wo sie da ja so ein... Nein. Ich habe den gesehen, aber ich wusste jetzt nicht, dass die Szene da raus ist. Also, okay. Ja, das ist irgendwie so ein Lied, was sie da singen. Und ich hab dazu geschrieben, es erinnert mich an katholische Religionsfreizeit. So irgendwie, ein schöner Land, glaube ich. Ne? Irgendwie so ein bisschen auch mit schiefen Ton, so amateurmäßig irgendwie. Und ja, Ja, und da haben sie dann zum Beispiel dieses Bild hier dabei. Ja, Feinstaub-Olé und Fleisch fressen ohne Ende. Genau, Fleisch auf dem Grill und Holzscheide im da hinten. Wer von euch kann denn zweifelsfrei sicherstellen, dass es sich dabei nicht um vegane Ersatzprodukte vom Ökobauern handelt? Na gut, aber dann ist immer noch der das Holz. Der wäre für die erste Wurst. Und nur alte Weißmänner drauf. Ne? Das Holz, was sie verfeuern, was ja den erstmal den Wald zerstört und dann ja auch Feinstaub produziert. Genau, das ist auch der Grund, du warum. Du siehst es falsch, die Lager. Aber der ist nur für einen Kamin, ne? Das Holz ist nur für einen Kamin, weil der Grill ist ja wie Gas oder was, glaube ich. Dann sehe ich gerade, dass ich hier vergessen habe, es gab ja auch noch diesen Priester, der da drin erschienen ist, in diesem Wahlkampfspot. Ja, gut, da hat die Göring-Eckardt mal ihren Einfluss geltend gemacht. Hat gesagt, da muss auch Gott rein. Ja, und das hat auf jeden Fall dieser Twitter-Account Greenwatch, die haben das mal nachrecherchiert. Das ist tatsächlich ein Grünen-Mitglied. Und das war die Jahresparty der Grünen. Der war wohl mal bei den Katholen da irgendwie Pfarrer, aber das ist er nicht mehr. Und das würde auch nicht gehen, dann irgendwie meinten die, dass er da parteipolitische Sachen irgendwie macht. Aber so oder so ist es natürlich. Ganz schön, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, irgendwie einen Werbespot von der CDU gesehen zu haben mal, wo die irgendwie so sagen, so ja, hier die Priester und Pfarrer und so, die würden ja alle uns wählen. Und deswegen macht ihr das auch mal oder so. Also ich meine, gut, die haben das C natürlich im Namen, aber erinnert mich auch an 2013 war es in Hannover bei mir so, dass die Edegard Buhlmann von der SPD da auch irgendwie eine Veranstaltung in der Kirche gemacht hat, woraufhin dann die CDU quasi satirisch gesagt hat, so ja, dann machen wir unseren nächsten Parteitag dann in der Marktkirche, also hier so in so einer großen, dicken Kirche in Hannover in der Innenstadt und halt eben auch, um sozusagen so, ey, ist noch hier, wir rennen doch hier nicht irgendwie wir machen doch hier nicht unsere parteipolitischen Wahlkampfveranstaltung für uns selber nur jetzt in irgendwelchen Kirchen oder so. Und das fand ich schon heftig. Also wenn dich die CDU kritisiert, weil du zu viel Religion da irgendwie in deinen Wahlkampf reinpackst, also da ist schon ordentlich was los auf jeden Fall. Aber nee, der Stapel, der Holzstapel, das ist keine Tapete, das glaube ich nicht. in den Kommentaren. Sehr schön. Ja. Elektroautobrände. Die Feuerwehren rufen um Hilfe. Weil die hören ab, wenn die auf zu brennen. Und wenn gehen sie aus, dann gehen sie wieder an. Und so. Ja, wir müssen 72 Stunden im Wasser stehen oder so. Wahrscheinlich auch beobachtet werden oder sowas. Ist auf jeden Fall ein bisschen eine andere Qualität von Unfall, von Brandunfall. Weil die anderen brennen zwar auch, aber vielleicht irgendwie vorhersehbarer oder so. Und die brennen auch von den 10 Minuten ab. Oder ich kann mal die 10 Minuten löschen. Und die Elektroautos eben nicht. Ne? Die brennen auch in jedem Alter und so weiter. Ja, Viertelstunde. Ja, das ist auf jeden Fall ein heftiger Unterschied. Ne? 500 Liter Wasser, sagen sie hier, eine Viertelstunde. Ja. Für ein normales Auto beim E-Auto 2 bis 3 Stunden 10.000 Liter Wasser. Ja, muss erstmal drauf. Und danach muss das Fahrzeug noch 72 Stunden beobachtet werden, um auszuschließen, dass die Batterie erneut Feuer fängt. Das könnte nicht Aufgabe der örtlichen Feuerwehren sein. Ja, und ja, da wollen sie die Hersteller oder irgendwelche Abschleppunternehmen dann mit reinziehen, die das dann überwachen sollen. Aber trotzdem, die 10.000 Liter Wasser müssen sie ja trotzdem da reinpumpen. Nicht ja, da werden sie nicht hochkommen um die 2 Stunden, ne? Das glaube ich auch, aber eben danach, ne? Oder ist vielleicht mal eine Infrastruktur her. Ja, und hier heißt es vom Fokus, die Elektrorennserie Formel E würde zum Formel Flop. Vor allem, weil BMW, Audi und Daimler eben aussteigen wohl. Und wenn ich das richtig verstanden habe, steigen die vor allem deswegen aus, weil sie da wenig innovativ sein können, weil die Autos alle so, weil das Reglement so streng ist, dass die Autos alle so gleich sind. Und die Batterien alle gleich und weiß ich nicht was. Man sieht es ja auch, wenn man sich das mal anguckt. Die Autos sind ja sehr gleich. So habe ich das auch verstanden, ja. Ja. Und die widmen sich dann irgendwie anderen Serien, Hybrid-Serien oder sowas. Ist halt auch nicht schlecht. Ja, ein bisschen schade, ne? Aber andere fahren natürlich noch mit. Aston Martin und so weiter ist wohl noch dabei. Mal gucken, vielleicht steigen sie dann wieder ein, wenn es ein bisschen offener wird. Die sind wohl nur Stadtkurse gefahren oder was, ne? Ja, die fahren ja großenteils so Retortenkurse, also so auf irgendeine in Rom oder London oder Paris irgendwo abgesteckt auf einer Straße oder wie. Ich meine, wenn man in die ganze Hauptstädte kommt, ist das schon nicht schlecht im Prinzip, ne? Aber gut, das muss natürlich auch für die Hersteller muss es auch interessant sein, ne? Wenn die dann zum Team anrücken ja, und das ja keine ist technischen halt Daten, die brauchbar sind, ja, was sollen sie denn damit? Ganz ehrlich, also ich habe ja auch schon mal überlegt, dadurch, dass das halt hier in Deutschland auch Stationen macht, ob ich mal hingehen soll. Am Anfang war das, glaube ich, auch noch kostenlos. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Aber ich kann diesem nichts abgewinnen. Ja, und es stand auch dabei, dass jetzt bis zum letzten Renntag wohl noch 15 Leute Weltmeister werden konnten. Und 7 davon nehmen wir aus eigener Kraft. Also ich habe das jetzt aber nicht ganz verstanden, aber das ist ja schon sehr offen, ne? Also es ist ja weil sehr gleichmäßig. Wenn diese Normung dazu führt, dass die Autos alle gleich sind, könnte man ja so ganz naiv davon ausgehen, dass es mehr auf das Können der Fahrer ankommt. Ja, das könnte das vielleicht grundsätzlich. Es geht aber auch darum, dass sie alle mit der Batterie auskommen müssen und das ist dann auch irgendwie so ein Punkt des fahrerischen Könnens, ne? Ja, du musst halt haushalten. Und es gibt auch noch Kurven, in denen kannst du einen weiteren Kurvenradius fahren und dir dann noch einen Boost abholen durch diesen weiteren Kurvenradius. Und es gibt den sogenannten Fan-Boost. Cool, wo irgendjemand bei Mario Kart. Halt, genau, wo jemand dann schneller fahren darf eine Zeit lang. Ich finde halt diese Sachen allein schon, das fuckt mich schon ab. Das ist kein Rennen, das ist irgendwie Spektakel. Die Autos, ich meine, dann sollte gleich Mario Kart machen und irgendwie mit Schaumstoff Krötenpanzer, Schildkrötenpanzern aufeinander schießen und so. Das wäre doch cool. Ja, das war auch sinnbildlich für dieses E-Auto, glaube ich, der Fanboost. Ich glaube, ohne Fanboost wäre bei diesem E-Auto immer noch nichts. Also. Am Anfang habe ich mir das ja auch mal angeguckt und so, die Rennen sind auch alle gleich. Das sind so schmale Kurse. Da kommt nichts zustande, was überholen oder so. Ja, richtig, so Überholvorgänge sind da, glaube ich, auch ein bisschen selten halt. Ähnlich in der Formel 1. Ja, nicht selten, also, aber sie sind lange nicht so spannend. Da muss dann einer runtergehen, weil er halt nur noch so und so viel Prozent Batterie hat und er muss dann halt langsamer fahren. Dann weißt du, dass der hinter ihm mit 3% mehr dann halt irgendwann an ihm vorbeifahren wird. Ja, und dann kannst du vorneweg auch nicht so gut fahren und dann ja mehr Wind wegdrücken musst sozusagen und dann fahren die im Windschatten eben mit weniger Energie und können dann irgendwann vorbeiziehen, ja. Ist ein bisschen komisch, ja, okay, aber dann die Boosts dabei, weiß ich nicht genau. Hat noch nicht so viel Interesse auch bei mir geweckt, also ich gucke ja durchaus mal irgendwelche Rennen, aber die E-Rennen ist ja auch noch nicht so richtig. Ein Unfall in Tokio, das war sicher eine ausländische Entwicklung. Ja, also bleiben wir bei E-Autos, aber nicht E-Rennen, sondern es gibt, also im olympischen und paralympischen Dorf hat Toyota quasi so eine selbstfahrende Shuttle-Bus-Linie aufgebaut. Und es finden ja gerade die Paralympics statt und ja, wie es kommen musste, hat eins von diesen automatisch fahrenden Dingen einen der blinden Paralympioniken angefahren. Hätte ja keiner damit rechnen können, wenn man automatisch fahrende Dinge in einem Dorf voller Schwerbehinderter fahren lässt, dass da irgendwas passieren könnte. Aber Raul Krauthausen ist unverletzt. Also im Endeffekt, er wurde mit 1 km/h angefahren. So, was also man kann sich das schon vorstellen. Alle Leute so, nein, nein, da kommt was, der Blinde sieht's nicht und das Auto kommt so ganz langsam und dann. Ich wollte gerade sagen, Raul Krauthausen ist doch nicht blind. Hast du ihn jetzt disabled? Misabled. Das Entscheidende ist ja, ob der, der Wagen denn nach der Kollision dann gestoppt hat oder ob er den. Ja, der hat gestoppt. Deswegen habe ich ja gesagt, da ist nichts Großartiges passiert, aber allein einfach nur, wo ich das gelesen habe, habe ich mir einfach nur einen Kopf gefasst. Sag mal, wer hat sich das angeguckt und hat gesagt, alles klar, wir haben ein Dorf mit Hunderten von blinden Leuten und anderweitig behinderten Leuten und wir lassen jetzt die Dinge einfach auf. Das ist ein Härtetest für das System. Ne? Aber ernsthafter Härtetest, kann man auch so sehen. Das grundsätzlich stimmt. Muss das System ja auch da funktionieren, weil es gibt ja auch in der echten Welt da draußen, nicht nur außer innerhalb der Paralympics, sondern auch da draußen gibt es Blinde. Also ja, und paradoxerweise, die meisten Unfälle waren ja mit irgendwelchen Behinderten, irgendwelchen Homeless People oder irgendwelchen Betrunkenen oder sonst irgendwas. Halt, ja, Real World Obstacles. Ja. Und ich finde es halt, das ist aber typisch japanisch, bei einem Zusammenstoß mit einem Kilometer zu sagen, komm, wir legen komplett den Kram still, bis wir... Bis ja, natürlich, bist. Natürlich. Und er hat sich natürlich auch entschuldigt, in typischer japanischer Manier. Bist du den Fehler gefunden? Und, aber er lebt noch. Musste nicht auf sein Schwert fallen, ja. Genau. Ja. Die fallen nicht, die schieben sich das mit, also auch nicht das große Schwert, sondern einmal das Wakizashi-Schwert. Ja, soviel zu den Paralympics. Ja, geiler Unfall. Ja, kommt, wir gründen einen Club. Ach ja. Die Deutschen wollen so einen Klimaclub gründen, mit einem Club der Willigen sozusagen. Und zwar geht es da nicht zuletzt darum, dass man Zölle erhebt für Dinge, die man jetzt dann mit, also klimaneutral nur teurer herstellen kann, wie zum Beispiel Stahl. Und da wollen sie suchen sie im Prinzip Mitstreiter. Die Deutschen haben sich jetzt wohl im Parlament dazu verabredet, sowas zu machen und zu versuchen. Und einige Länder haben signalisiert, dass sie mitmachen wollen. Aber es steckt noch ziemlich in den Kinderschuhen. Und ich muss sagen, ich persönlich, also von dieser Zollgeschichte halte ich nicht so viel. Das macht dann alles nur im Prinzip teurer. Ne? Auch den ausländischen Stahl für uns teurer, wenn wir den da kaufen wollen. Und den heimischen natürlich genauso. Ja, es adressiert auf jeden Fall ein Problem, was es dabei gibt bei dem ganzen Kram. Ich finde das auch schon schön, dass sie es wenigstens mal anerkennen, dass es dieses Problem gibt. Weil normalerweise reden sie immer so davon, so ja, wir sind jetzt hier in Deutschland so, wir gehen jetzt mit gutem Beispiel voran und wir kümmern uns jetzt ja aber einfach und Wirtschaft ist ja eh egal, wer braucht die schon? So, wir haben ja einen Staat, wir brauchen ja keine Wirtschaft. Ja. Wenn wir für Freihandelsabkommen haben wir abgeschlossen und das ist dann irgendwie, dann machen wir plötzlich eine Strafzölle auf irgendeinem Quatsch. Also. Ist schon ein bisschen komisch, ne? Aber ja, weiß ich nicht. Vielleicht sehen sie keine andere Möglichkeit. Ja, ja, was wir weiterhin brauchen, ist das Jute-Gas. Und Gerichte können Nord Stream 2 Pipeline nicht mehr stoppen. Also die ist ja jetzt auch de facto fertig gebaut. Werden die letzten Meter, letzten Kilometer oder sowas halt jetzt zusammenbauen, dann haben die Testphase und werden bevor Abschluss des Jahres Gas liefern können, so wie sie es angedacht hatten. Rein theoretisch hatten sie es schon viel länger angedacht, ja. Im Endeffekt war es ja geplant, dass die Pipeline schon Anfang 2019 fertiggestellt werden sollte. Der Punkt ist nur der gewesen, dass es ja durch die anhaltenden Sanktionen und anderen politischen und wirtschaftlichen Einflussnahmen immer weiter verzögert hat. Das hat jetzt dazu geführt, dass diese Pipeline nicht mehr den alten Zertifizierungsstatus hat, sondern dem neuen EU-Zertifizierungsstatus unterliegt, was im Endeffekt auch nur eine weitere Hürde ist gegenüber Gazprom. Das Wichtigste ist, dass der sogenannte Pipeline-Betrieb muss komplett getrennt werden vom der Betrieb der Pipeline muss strikt von der Gaslieferung selbst getrennt werden. Und das hat zur Folge, da das Gas ja aus Russland kommt, dass es sein kann, dass halt europäische oder deutsche Behörden in Russland bei den Gaszuspeisungsterminals quasi Einfluss drauf nehmen, im Sinne von, dass man beispielsweise sagt, okay, wir haben irgendwelche Flüssiggaslieferungen, die werden dort in Russland, die müssen dann in Russland in das Gasnetz auch eingespeist werden dürfen. Und es darf nicht nur rein von Russland irgendwie bewirtschaftet werden. Was natürlich ein abenteuerliches und total unwirtschaftliches Konstrukt wäre, das zu machen. Ja, aber es ist halt, wie gesagt, es ist halt einfach eine weitere Hürde gegen Russland und gegen diese Pipeline, weil man sie einfach nicht mehr wirklich verhindern kann, wirkt man den jetzt hier noch rein. Aber ihr habt es nicht rechtzeitig fertiggestellt zu dem Zeitpunkt, den ihr ursprünglich gesagt habt. Und deswegen fällt ihr jetzt unter diese strengere Zertifizierung. Und hier einfach nur eine kleine Karte als Überblick, dass ihr einfach mal gucken könnt. Da alle Pipelines fließen nach in die Mitte von Europa. Also die Pfeile sind relativ unerheblich. Hier seht ihr alle Gas- und Flüssiggas Pipeline und Transitrouteninfrastrukturen, die nach Europa fließen. Und ihr seht, es sind sehr viele. Und ich möchte immer wieder daran erinnern, wir sind absolut abhängig in Europa von Gas und wir sind absolut abhängig davon, dass wir es importieren. weil wir halt nicht genug aus Großbritannien, Frankreich und Griechenland bekommen. Gerade in Griechenland wird ja extrem wenig exploriert, obwohl die sehr große Gasfelder haben. Das Paradoxe ist ja, dass die Türkei und Zypern und Ägypten teilweise Gasfelder bald ausbeuten werden, die Griechenland nicht mit eigener Infrastruktur auch ausbeutet, obwohl die halt auch territorialen Anspruch drauf hätten. Aber dass einfach nur alle Pipelines, die aktuell da sind und geplant sind und besondere Bedeutung hat natürlich auch die White Stream Pipeline, die man ganz im Osten sieht. Da ist natürlich der Knackpunkt an der Angelegenheit, dass diese Pipeline natürlich noch ein bisschen weiter sich in den Osten erstreckt und halt auch durch bestimmte andere Konfliktgebiete geht und an andere Pipelines angeschlossen wird, unter anderem die Pipeline, die von Indien durch Afghanistan bis nach Aserbaidschan ja auch gehen soll. Afghanistan ist ja auch so ein Ding. Ja? Also Pipeline Politics, einfach nur eine Karte, dass man sieht. Es sind schon ganz schön viele Pipelines. Ja. Gut, dass Nord Stream 2 schon mal gesichert ist, gerichtsfest. Ich hatte letzte Woche so ein komisches Urteil, ich glaube, von einem Krankenhaus, das haben sie gebaut und jetzt 2 Jahre im Nachhinein die Baugenehmigung entzogen oder als ungesetzlich. Ja, der Pipeline wurde die Baugenehmigung ja schon mehrmals entzogen. Also. Dadurch kam es ja zu diesen massiven Verzögerungen. Ja, ja. Hier haben etwas Lustiges, und zwar eine hochwissenschaftliche Analyse von kleinen Preisen. Da bin ich natürlich direkt aufmerksam geworden. Wir haben uns ja alle an die Preise gewöhnt. 9, 10 Euro, irgendwas Euro 99. So, und es gibt ja diesen nachgewiesenen psychologischen Effekt, dass man einfach doch wirklich die geringere Zahl damit assoziiert. Beispielsweise bei 9,99 weiß man, das sind 10, aber man denkt trotzdem, okay, das sind 9 Euro. Aber jetzt hat man halt diese Forschung weiter betrieben, natürlich immer wieder. Und es hat halt einen negativen Effekt, der jetzt noch mehr herausgestellt wird. Und dieser negative Effekt ist, wenn du beispielsweise ein billiges Produkt hast und ein Markenprodukt und du hast einen Preisunterschied und das billige Produkt ist mit diesen 99 angegeben, dann wird der Preissprung zum teureren Markenprodukt auch als sehr viel größer empfunden. Und das hat zur Folge, dass in der damaligen Preisstrategie, dass du halt Waren hattest und du hattest meistens halt eine Sache zur Auswahl, vielleicht 2 Sachen zur Auswahl und du wolltest einfach nur so viel wie möglich in den Markt davon drücken. Da war halt diese 99-Cent-Strategie, nenne ich sie jetzt einfach mal, immer ganz gut, psychologisch gesehen, dass der Kunde dann doch vielleicht ein Produkt gekauft hat, wo er sonst mit dem Geld einfach wieder nach Hause gegangen wäre, aber wo jetzt man halt eher eine Auswahlsituation auf dem Markt hat, dass halt diese billige Bepreisung für die teureren Markenprodukte quasi ein negatives Kriterium ist, dass wirklich der Effekt spürbar ist, dass wirklich die günstigen Sachen überproportional mehr gekauft werden, als sie sein sollten, einfach nur wegen dem Preiseffekt, weil dieser Preissprung als viel zu hoch wahrgenommen wird, als er tatsächlich ist. Wie gesagt, 9,99 € oder 10,50 €, ja, das sind 50 Cent Preisunterschied, aber im Kopf ist es 1,50 €. Also oder im Gefühl oder im Bauch oder wie man es sagt. Und deswegen wird es als zu viel wahrgenommen. Ja, fand ich einfach nur interessant. Wer weiß, vielleicht erleben wir ja auch irgendwann mal ein Zeitalter, wo es nicht mehr diese 99-Cent-Preise gibt. Vielleicht gibt es auch viel dynamische Preise. Es gibt ja in manchen Supermärkten gibt es solche Experimentsachen, wo nur elektronische Preisschilder an den Waren sind und mehrmals am Tag wird der Preis geändert. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die da sind, ob das irgendwie sinnvoll ist oder nicht. Ja, das bin ich mal gespannt. Vielleicht gibt es bald keine 99 Preise mehr. 3,79 ist eh der beste Preis. Ja, ein Verlust für die kleinen Preise, aber hey, ja. Wer weiß. Deswegen habe ich immer 379 € Scheine in der Tasche. Ja, 3,33 €. Hier haben wir Anatol Stefanovic. Das ist ja irgendwie der Sprachwissenschaftler von der Humboldt-Uni, Freien Uni, ich weiß nicht, irgendeine Uni in Berlin. Und Der hat sich hier zu Frau Giffey und den Plagiatkram geäußert und ja, also ja, er ist ein Frauenhasser, lese ich daraus, weil er halt nicht auf der Seite von Frau Giffey ist, sondern doch schon halt eben sagt, wie sowas halt zustande kommt, dass die Leute da halt diese Arbeiten bewerten und im Regelfall halt nicht davon ausgehen, dass da im großen Stil betrogen wird. Und das scheint die Frau Giffey halt getan zu haben. Genau. Also ja. Der wünscht sich halt, dass es Gremien gibt, die da speziell halt drauf schauen, dann auf die Plagiate nur nochmal extra, weil er halt meint, dass die Leute, die Sachen halt da betreuen, die Doktorarbeiten, die sind ja halt mit Bewerten zu tun. Und das ist wohl auch mal so einiges, was da auf einen zukommt. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und die können dann halt das andere nicht auch noch machen. Tut wahrscheinlich Not, also. Und als letztes habe ich hier noch was Lustiges gefunden, und zwar der Steve Stewart Williams, auf den bin ich ja mit den Ebel aufmerksam geworden. Schönen Gruß an dieser Stelle hier nochmal. Der hat ja früher immer viel eingereicht von dem, und jetzt, weil er hat auch immer gute Fundstücke, und jetzt hat er hier ein Paper, wo man ein Tourette-artiges Syndrom von massensoziologischem Krankheit hier irgendwie gefunden haben soll, und zwar in Deutschland. So schön. Ausgelöst durch den zweitgrößten YouTuber von Deutschland. Wer auch immer Ist das das, ich gut? weiß es nicht. Endlich kriegt der Drache Anerkennung. Vielleicht, ja, kann sein, ne? Irgendwelche, also es soll halt so Ticks, ja, Ticks auslösen in jungen Leuten. Also ein Tourette-artiges Syndrom mit Ticks und Genau. Massenpsychose quasi hervorgerufen durch den zweitgrößten deutschen YouTuber. Wer soll denn das sein? Ich Ich habe meine, keine wie Ahnung. heißen die? Le Floyd oder so? Ich weiß es nicht. Montana Black? Google mal. Ne, der ist ja Twitcher, glaube ich. Steht auch in dem Abstract nicht drin, oder? Ich habe es überlesen. Aber hier steht nur Second Most Successful. Initiated by a virtual index case with the second most successful YouTube creator in Germany, enjoys enormous popularity among young people. Tourette-like behaviors. Okay. Can be viewed as the 21st century expression of a culture-bound stress reaction of a postmodern society, emphasizing the uniqueness of individuals and valuing their alleged exceptionality, thus promoting attention-seeking behaviors and aggravating the permanent identity crisis of modern man. zweitgrößte ist ziemlich deutlich kurz gesagt, heißt der Kanal in der Nutshell. Okay. Hat den Kuchen letztens ein Video darüber gemacht, aber ich habe mir das nicht angeguckt, weil ich den ja auch nicht kenne. Und Und der der ist gibt uns Tourette-like, Tourette. oder was? Ja, offensichtlich. Das erinnert mich an meine Lieblings-Titanic-Karikatur. Da ist, siehst du so ein Kongress, so einen medizinischen Kongress, und hinten hängt ein Banner. Krankheit als verfickte Chance, du Arschloch. Und drunter steht irgendwie Internationaler Tourette-Kongress. Also ich habe mir Fantastisch. irgendwas gefunden. Jay Zimmermann? Habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Ich habe letztens irgendwo ein Meme gesehen, haben so zwei Tourettis aufeinander losgelassen, ein Junge und Mädchen. Aber dafür habe ich die Weltraumaffen schon mal gehört. Echt? Ja, und was ich auch schon mal gehört habe, ist Leute, die sagen, geht in den Wald. Meinen die vielleicht Gewitter im Kopf, Leben Genau, mit Gewitter im Tourette? Kopf, ja. Was? Es gibt offensichtlich einen Ach YouTuber, der so. wirklich an Tourette leidet, der heißt Gewitter im Kopf und hat Das stimmt. 2,2 Millionen Abonnenten. Das sind ja schon relativ viele. Aber das ist ja nicht der, der das auslöst. Ist Ja, der, der könnte das ja hat? sein, dass die Ah, Leute dann aus genau. Solidarität, die sind schließlich unbeschriebene Blätter und Ich gucke das leiden. nicht, kurz Und gesagt, dann, ich bin anfällig. Also. ich muss immer an Eric Cartman denken. Ja, genau. Die Folge, wo er glaubt, dass er ein goldenes Ticket gelöst hat, weil er gar nicht so ein Arschloch ist, sondern Tourette gekriegt hat. Ja, ich meine, wie heißt es so schön, was der Affe sieht, macht der Affe nach, nicht wahr? Deswegen auch, du hast es schon gesagt, geht in den Wald. Schaut ja, euch an, wie stark der Wald ist, und tut es auch. Dass sie in den Wald gehen sollen und sich nicht gendern lassen können. Ja, genau. Und lest Miete pro Kopf, lest Knicklicht, geht auf That Safe Space und lasst den lieben Gott einen guten Mann sein. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Guten Abend. Zocke jeden Tag so, ja, dass Max Otte das nicht gut fände. Ja, Max Otte und die KP, ja. Also wenn ja, man aber jetzt, ich jetzt auch gelesen, am Tag Computerspiele spielt, ist das eine Form des Protestes. Das ist doch schon mal gut. Hat man eine gute Ausrede. Ich habe gelesen, dass sich die Rechten auch gegen Computerspiele aussprechen, weil die ja verweichlichen und so. Gleichen Grund mehr dann dazu sagen, dann muss ich mich dann doch ein Stück abgrenzen. Oh, Nerd and Beauty oder so, ja. Wie lange haben wir noch bis zur Wahl? Wir haben keine Wahl. 3 Wochen. Weniger als einen Monat. Oh mein Gott, ja, 3 Wochen heute. Kann man in der Zeit noch den Laschet rauswerfen und den Söder installieren? Oder die Werbung und den Habeck? Ja, am Ende kriegen wir Söder Habeck. What's up, ey? Am Ende kommt die von der Leyen und macht das dann. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, das Lustige ist ja, dass diese Kanzlerkandidaturen ja sowieso nur Makulatur sind. Das ist ja nicht bindend. Ja, natürlich. Der Kanzler wird ja dann vom Bundestag gewählt. Genau so, wenn du vorher sagst, du machst die große Koalition nicht weiter und jemand wählt dich deswegen und dann hinterher. Aber ihr wisst schon, ihr Leute, die jetzt in Richtung SPD tendieren, ihr wisst schon, was ihr macht, hoffe ich. Ja? Erinnert ihr euch? Dass das so läuft wie in Thüringen und dann wird irgendwie ein FDP-Kompromisskanzlerkandidat, dann ist der Lindner auf einmal Kanzler. Nee, dann haben wir dann ist ein Skandal, dann weil die eigentlich ja, mit der Kubicki natürlich. Nee, natürlich im Endeffekt Thüringen wollen wir alle nur, dass die, wie heißt sie noch gleich? Die Dame mit dem Doppelnamen, die wir heute gehört haben. Nee, die andere, die Blonde. Frau Teuteberg. Genau, dieser Kanzlerin. Ja. Da wäre ich sogar mal für eine Frau als Kanzlerin, wenn die eine Chance ja, hätte sofort. Ich glaube, wie noch jemand, ne, meinetwegen. Ich glaube zwar nicht, dass sie den Job machen würde, aber ich hätte auf jeden Fall nichts dagegen. Ich glaube, die hätte bestimmt nichts dagegen. Ist Fulltime, aber. Bundeskanzlerin Esken. Stellt euch das bitte kurz vor. Bundeskanzlerin Esken. Die reden alle nie mit mir auf den Kongressen. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Ich bin doch sympathisch. Sozialdemokratisches Urgestein. Aber echt, ey, da laviert die da rum und schafft es nicht, den Scholz einen Sozialdemokraten zu nennen. Das ist schon ja, das echt der Hammer. Wir haben ja auch von der Dame von der Linkspartei gehört, das ist ja quasi, SPD hat ja eigentlich die AfD auch mit ermöglicht, ne, durch ihren Rechtskurs ja, und so. Also sind ja schon auch teilweise rechts, ja, muss man... Das Rechtsmächtigung. Dass die Sozialdemokratie der Nullerjahre war mitverantwortlich. Das gute Rechtsermächtigungsgesetz. Du musst nur ein paar Mal im Kreis drehen, dann ist überall rechts. Ah, immer wieder rechts und dann ist man wieder im Kreis gefahren. Wunderbar. Ja, lasst euch nicht vom Triell verwirren. Ja, genau. Was auch noch unter. Deswegen haben wir ja auch hier ein Quartell gemacht, um gleich besser zu sein. Das Weltraumaffenquartell. Und das Beste ist, wir kommen nächste Woche wieder. Nicht wie die Typen vom Triell, die sich dann mit ihren Diäten raus wollen verpissen. Die bleiben auch irgendwie auch nicht im Format treu. Die machen mal mit 4 Leuten, mal mit 3. Tja. Hauptsache, eine Partei ist nicht dabei, ne? Wahltraut. Wahltraut. Ja, das wird ja schon anders. Ja. Nächste Woche gucken wir uns dann die Partei an. Grüße. Ciao, ciao.